bist wie die Wintersonne, die nur an manchen Tagen scheint. Sonntagabend, 18 Uhr und ein paar Gequetschte. Die Weltraumaffen sind da. Ja, das ist noch innerhalb der akademischen Viertelstunde, würde ich sagen. Oh, gerade noch so. Ja, das ist so. Manchmal kommt das Leben in die Quere, gerade wenn man das hier sowieso eher neben einem Job macht. Willst du etwa sagen, wir sind nicht professionell? Einmal wäre schön. Ich habe mir gerade heute wieder einen alten Stream von uns angeschaut mit der Diversitätskonferenz vom Deutschen Journalistenverband, bei der ich war, 2019 im November. Und das war doch schon wieder sehr ernüchternd auf jeden Fall, wie viel Ä und Ö und M und da dabei war. Aber was ich mir auf jeden Fall nicht abgewöhnt habe, ist das auf jeden Fall sagen, wie man auf jeden Fall auch gerade hier auf jeden Fall wieder merkt, auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, wer da irgendwie Maßstäbe ansetzt, wir reden 4 Stunden für uns hin und wie soll man da ohne Äs auskommen? Das ist fast unmöglich. Aber ein bisschen Verbesserung ist aber schon dabei, muss man schon sagen. Ja. Grüße von Abel sollen wir ausrichten, er hat uns gerade viel Erfolg gewünscht. Sobald er wieder kann, ist er auch wieder dabei, denke ich mal. Ich wollte noch kurz was zu dem Titel und zu der Verwirrung sagen, die ich aus Versehen gestiftet habe. Es tut mir wirklich sehr leid für jeden. Mir haben wirklich Leute geschrieben, dass es ihnen kurz irgendwie was stehen geblieben ist, weil sie uns schon so lange hören und die dachten, das ist mit der Geschäftsaufgabe. Und weil ich den Post gestern so, ich wollte halt so dieses klassische Teppichhandel-Advert wiedergeben. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 50% auf alles, alle Teppiche müssen raus, kauf 2, krieg 3 dazu. Und jemand oder mehrere Leute haben das irgendwie falsch interpretiert und dafür entschuldige ich mich mehrmals. Wir haben noch nicht auf jeden Fall den ganzen Sprit aufgebraucht, den der Zug hat, und Bremsen haben wir auch keine, deswegen. Ja, die Nachrichten über unser Ableben sind übertrieben. Ja, außerdem ist das ja auch kein Geschäft, das wir haben. Von daher können wir das auch nicht aufgeben. Und das mit diesem Teppich, aber ich finde, das ist ja wirklich so ein internationales Ding, ne? Also ich weiß noch, dass ich in Kalifornien, als ich da war, da gab es auch so ein Geschäft mit diesem gleichen Trick. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich dachte, das wäre so ein Gag, den manche irgendwie haben, aber es scheint es echt überall zu geben. Ja, noch Mattis 8210, noch bezieht sich drauf, dass alles endlich ist. Ich meine, irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo unsere materielle Existenz beendet ist. Und da wir bisher alle, bis auf Abel, glaube ich, kinderlos sind, wird das nur wirklich schwierig, da wirklich adäquat jetzt noch für Nachwuchs zu sorgen. Wir gucken mal, ob wir irgendwie was hinkriegen. Wir haben ja heute eine Möglichkeit, auch in der Sendung, wie auch, ja, Menschen, die nicht irgendwie Mann und Frau sind, an Kinder kommen können. Ist ja heute nicht mehr so schwer. Ja, ach Gott, nicht wieder Republika, sagt der Psycho-Dad. Ja, doch, Psycho-Dad, wieder Republika. Und ich glaube, wir können einen Dritten in unserem Kreis willkommen heißen. Hallo, Mama? Oje, oje, du bist ganz leise. Ja, ich hatte gerade kurz das Mikro drehen müssen. Ah, okay, das Mikro drehen. Dann spreche ich in die Niere. Aber meine Niere ist kaputt, man gut drauf aufpassen. Muss ich mal gucken, wie es so läuft heute. Okay. Ja. Du bist immer noch relativ leise, finde ich. Ich weiß nicht, ob es dem Chris auch so geht. Ja, mir geht's auch so. 1-2-1-2. Ich habe nur gestartet. Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt geht's so. Wenn ein bisschen, ich spreche genug sprichst. Eben, so geht's, wie du gerade gesprochen hast. Ja, Hitler-Vergleiche, Nazi-Vergleiche, Vergleiche mit dem Dritten Reich. Ich finde, die sind immer die Zeugen von gutem Geschmack und hoher geistiger Bildung auch bei den Leuten, vor allem, wenn sie sich auf Dinge beziehen, die nur gar nichts damit zu tun haben. Und so damit übergebe ich an den Chris und an den Artikel der neue Volksempfänger. Was setzen wir der extremen Rechten auf TikTok entgegen? Ja, was ist Artikel? Das ist ja, das ist eine Voranzeige. Ein Programmpunkt aus der diesjährigen Republika. Also ich habe, wie auch die letzten Jahre, in diesem Stream wieder ein paar Programmpunkte von der Republika, die ja im Mai stattfinden wird. Ich glaube Ende Mai. Ah, da steht es auch, 26. bis 28. genau, in Berlin. Und dass wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was uns da erwartet, so wie die letzten Jahre auch. Und dieses hier wird auf der TinCon stattfinden, der neue Volksempfänger. Was setzen wir der extremen Rechten auf TikTok entgegen? Und diese Theresia hier, die sieht so aus. Alter, haben die schon wieder eine neue Generation von denen geklont? Das geht rasend schnell bei denen. Jedes Jahr wachsen da neue Klone nach. Aktivistin und Autorin. Ja, ganz wichtig. Von dem brauchen wir noch mehr. Dann geht es mit Deutschland auf jeden Fall aufwärts. Aktivisten Recht und Autoren. Zukunft. Recht auf Zukunft. Recht auf fucking Zukunft. Weißt du, was die phlegräischen Felder zu deinem Recht auf Zukunft sagen, Mädchen? Die phlegräischen Felder kümmern sich einen Scheißdreck drum, ob Homo sapiens irgendwie eine Zukunft auf diesem Planeten haben will und ob Theresia Krone ein Recht auf Zukunft haben will. Ich verstehe manchmal nicht, was die sich für Sachen ausdenken. Recht auf Zukunft. Das ist mir das für alles schön. Vor Gericht gegen die bösen Kapitalisten. Ja. Gegen die phlegräischen Felder. Der Ausbruch vom 7.12.2028 war rechtswidrig. Bauen Sie Neapel wieder auf und setzen Sie die europäische Wirtschaft wieder in Gang. Und die Missernten müssen Sie auch ersetzen, Herr phlegräische Felder. Ja, auf jeden Fall, dieser Talk analysiert die Strategien der extremen Rechten auf TikTok und beleuchtet, warum ihre Inhalte so erfolgreich sind. Und das wissen so mit 20er natürlich alle. Da wird ganz bestimmt total originelles Zeug mit drin sein, was man selber recherchiert hat und nicht irgendwie der 0815 Bullshit, den wir überall erzählt kriegen. Die sind doch gar nicht so erfolgreich häufig. Kannst du dich erinnern an diesen Talk über rechte Musiker und so weiter? Da waren noch total viele bei, die sie genannt haben, die ich noch nie gehört habe und aber auch irgendwie von den Klickzahlen her ziemlich dünn waren, meine ich. Ne? Also so verbreitet ist das dann auch wieder nicht. Ja, bei diesen Sachen, da behaupten sie ja, dass sie angeblich so eine Riesenverbreitung haben, wobei das bei TikTok ja wahrscheinlich so ähnlich ist wie bei Twitter, dass jedes Durchscrollen und mal das abgespielt, ja, weil man durchgescrollt hat, bestimmt da schon alles mit reinzählt und hinterher sind das dann, ja, dann das sind genau, was für Zahlen, die aber überhaupt gar nichts damit zu tun haben, ob das die Leute überhaupt gesehen haben und also wirklich sich angehört haben und A und B das überhaupt für gut befunden haben. Und also ja. Ich finde diesen letzten Satz so großartig, oder die letzten zwei Sätze. Während staatliche Institutionen sich mit der Regulierung digitaler Plattformen schwer tun, ich muss mich verhört haben, als die gesagt haben, sie machen Elon irgendwie dicht und ja, das ist doch die Republika, 15, das Internet, wir sind die Internetkinder, wir müssen alles verbieten. Also das, wenn der Staat es nicht regelt, dann kann die Zivilgesellschaft nicht länger zusehen. Ja. Wir brauchen progressive Visionen, wie wir die Ängste der Bevölkerung aufgreifen, ohne sie zu befeuern. Mhm. Weck die Schafe nicht auf, aber mach sie irgendwie zu deiner Waffe. Die Ängste der Bevölkerung aufgreifen, ohne sie zu befeuern. Ihr, ja, abholen. Ja, wollt ihr weiter um die eigentlichen Themen drumherum reden? Ist das, was du sagen willst? Ja, abholen und mitnehmen wahrscheinlich. Mhm. Das ist das Übliche. Und die Frage, die sie umstellt, hat der Rainer Tentakel auch sehr richtig beantwortet mit: Wie wäre es, Wahlversprechen einhalten? Republika Vollidioten. Das wäre schon mal die Frage, wie man TikTok nicht den Volksempfängerstatus. Aber Konservative, die Wahlversprechen einhalten, das wäre man auf der Republika garantiert nicht. Da ist man ja der Meinung, man hätte Schlimmeres verhindert. Aber es ist natürlich immer noch alles. Das ist ja natürlich der Faschismus, der schon in den Startlöchern steht. Eigentlich. Sicherheit. Das ist nur die SPD und die Grünen haben den Faschismus in Zaun gehalten. Ja, es gibt auch diese Beispiele. Freiwillige Remigration im Westfernsehen. Der NZZ, konservative Muslime flüchten vor küssenden Frauen und dem gottlosen Westen. Nun, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, noch heutzutage, aber also ich fände es gar nicht schlecht. Ja, gute Reise, good riddance, ne? Also ja. Fände ich schön, wenn das Schule macht, wäre ein Satz, der mir einfällt. Weil was wollen konservative Muslime hier? Wir werden hier kein Kalifat zulassen. Wir werden weiterhin Homosexuellen zugestehen, in der Öffentlichkeit ihrer sexuellen Neigung nachzugehen. Wir werden weiterhin Mädchen und Jungen in Schwimmbädern zusammenschwimmen lassen. Ihr habt hier für eure Ansichten keine Zukunft. Und wenn ihr glaubt, uns die aufzwingen zu können, seid ihr auch auf dem falschen Dampfer. Dann macht's lieber wie... der Betreiber des YouTube-Kanals Muslim Affairs, der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Stimmen der Rückkehrer zu dokumentieren. In Dutzenden von Videos nimmt er Anrufe von muslimischen Remigranten entgegen, die ihre oft emotionalen Berichte über die Flucht aus dem Westen teilen. Die Flucht aus dem Westen. Lol. Die Testimonials dieser muslimischen Remigranten strotzen vor Hass auf die offene Gesellschaft, in der sie ihr Aufenthaltsrecht verdanken. Der Westen ist das Paradies des Teufels, erklärt ein Mann, der Finnland für den Irak verließ. Seine Sprache ist von religiöser Inbrunst durchdrungen. Musste er doch ansehen, wie zwei Frauen sich in der Öffentlichkeit vor den Augen der Kinder geküsst haben. Blasphemie. Eine Frau berichtet, sie habe den Westen aus Angst vor der intellektuellen Entführung meiner Kinder verlassen. Sie schreibt, die Frau im Westen hat keinen Wert und die Menschen haben keine Moral. Männer heiraten Männer, Frauen heiraten Frauen. Ihr Appell richtet sich an alle muslimischen Eltern. Verlasst den Westen, bevor eure Kinder geistig entführt werden. Das war, glaube ich, bei den Silvesterkrawallen mal Thema, dass da irgendwie gesagt wurde, die, wie war das denn? Also die verachten unsere Gesellschaft so ungefähr und ja. Zwar eben genau aus diesen Gründen, ne? Dass hier die Schwulen rumlaufen und sich knutschen und so weiter. Ja, einerseits verständlich, andererseits eben auch verständlich, dass ihnen das nicht passt dann. Ne? Ja, so. Ein Familienvater, der nach 30 Jahren Europa nach Mauretanien zurückkehrte, erinnert sich mit Grauen an das deutsche Bildungssystem. 30 Jahre Europa klingt auch gut. 30 Jahre Europa auf Bewährung. Oder frühzeitig entlassen wegen schlechter Führung. Zurückkehrt, erinnert sich mit Grauen an das deutsche Bildungssystem, in dem sich 90% des Unterrichts um Homosexualität drehe. Seine Abscheu gipfelt in der Vorstellung, seine Kinder könnten westliche Werte verinnerlichen. Bei Allah, ich habe keinen einzigen Tag ruhig geschlafen, nachdem ich erfahren habe, dass meine Kinder in der Schule zur Homosexualität erzogen werden. Ja, genau. Das ist ein Richter. Komisch, ne? Habe ich irgendwie alles auch schon mal von Martin Sellner gehört. Verrückt. Eine Frau, die von Schweden nach Algerien ausgewandert ist, sieht in den westlichen Schulen Brutstätten des Atheismus, der Homosexualität, des Sex. Sie warnt vor Indoktrination. Es sei ein Irrtum zu glauben, Kinder würden gehorchen. Denn wenn sie herangewachsen seien, hätten sie viele Ideen und seltsame Vorstellungen aufgesogen. Sie fragten ihre Eltern plötzlich, warum etwas haram sei und etwas anderes halal. Kurz, sie stellten existenzielle Fragen, atheistische Fragen. Gott bewahre uns. Es war ein Albtraum. Christliche Lehrerin hat in einer islamischen Schule ihren Kindern ein Video über homosexuelle Kinder gezeigt. Ja, wo kann ich Geld überweisen, um das zu fördern, die Aufklärungsarbeit? Ja, wenn das die Gründe sind, dann sind die hier auch eher nicht gut aufgehoben. Kann da nicht die Deutsche Welle mal was organisieren? Ich denke, die sind dafür zuständig. Ich kannte einen, der ist in Senegal zurückgegangen, aber aus Angst vor der Impfpflicht. Da hat er keinen Bock drauf gehabt. Okay. Ja. Doch was geschehe, wenn traditionelle Muslime und rechtsradikale Europäer gemeinsame Sachen machten, wie Höfer es vorschlägt? Würden dann progressive Kräfte, die heute jeden Hauch von Islamkritik als Islamophobie anprangern, zu embitterten Islamgegnern mutieren? Und würden konservative Kreise, denen heute Islamfeindlichkeit vorgeworfen wird, plötzlich gegen Islamophobie wettern? Hallo, Herr Krah. Und so bleiben die Muslime in Europa ein Spielball für die linke und rechte Ideologie, mal als Ersatz des Proletariats, mal als Verbündete gegen die Aufklärung. Danke, Kacem El-Ghazali von der NZZ. Das passt natürlich fantastisch dahinter, muss ich sagen. Die Usos in Berlin möchten nicht mehr Islamismus sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich meine, sie möchten wahrscheinlich Islam nur sagen. Dann. Nee, sie wollen nicht, dass Islam mit bösen Dingen in Verbindung gebracht wird, weil steht ja auf gar keinen Fall. So. Steht ja auch drin. In der Begründung heißt es, die Begriffe wirke stigmatisierend, weil er eine begriffliche Nähe zum Islam herstelle. Begrifflich. Zudem würde die Ampel ihre rassistischen Gesetze mit der Bezeichnung rechtfertigen. Chef kritisiert blinder Fleck im Umgang mit Islamismus. Der Umgang mit Islamismus sorgt bei Jugendorganisationen immer wieder für Debatten. Vergangenes Jahr nach dem Anschlag in Mannheim etwa hatte der Vorsitzende der Bundesjusos Philipp Thürmer noch nie gehört, den Umgang der politischen Linken mit Islam kritisiert. Es gebe da einen blinden Fleck, sagt Thürmer damals im Spiegel. Okay. Wir sollten aber nicht blind die Erzählungen der Rechten übernehmen. Erzählungen, alles nur Erzählungen. Keine Observationen oder so, was man da irgendwie sieht. Alles Erzählungen, sagte Thürmer damals. Auch von groß angelegten Abschiebungen hielt der Nachwuchspolitiker wenig. Viele Gefährder würden seit Generationen in Deutschland leben. Seit Generationen. Na super. Und ließen sich nicht abschieben. Er forderte damals, der Staat muss stärker gegen Verbreitung islamistischer Inhalte vorgehen, vor allem auf TikTok. Dieser Mist muss runter von den Plattformen. Ja, also dass es das gibt, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ja, aber wer guckt sich denn solche Sachen an? Sind das Thomas und Laura oder wie? Habe ich ja schon mal erzählt, diese Diskussion, die ich hatte mit so einem Typen, der meinte, das wäre genauso schlimm, wenn unsere hetzen würden oder was meckern würden, wie wenn der islamistische Prediger seinen Hass predigt. Beides führt am Ende nur zum Genozid oder so. Nee, aber ich meine, das ist doch völlig blauäugig, so zu argumentieren. Natürlich. Ja, finde ich auch, ne? Also bei uns, wenn ein Nazi rumbrüllt und irgendwie Grüße macht oder halt Begrüßungsformeln ruft, dann sagen alle, oh. Lass mal weggehen, so lass dir mal. Und im Islam ist das alles halt anerkannte theologische Lehre, was diese Leute an Hass rausspritzen. Das ist ein großer, ein himmelweiter Unterschied. Es gibt keine Akzeptanz für echte Nazis in Deutschland, bis auf einen. Wir haben ja mal drüber gesprochen, dass die NPD damals irgendwie 5000 Leute hatte, bevor sie sich umbenannt hatte. Ja, viel Spaß mit denen, das neue Reich aufzubauen. Ein bisschen weniger. Ja, dieses hier, ich habe da leider keine Primärquelle von gefunden. Ich habe ein bisschen geschaut auf, also es sieht für mich wie so eine Instagram-Kachel aus, aber ich habe es tatsächlich nirgendwo gefunden. Vielleicht hat das auch jemand anders produziert, um dieses Zitat irgendwie wiederzugeben. Also bitte einem geraden Salz. Wir wissen es nicht, ob das wirklich von Heidi Reichenegg stammt, aber es wurde hier auf jeden Fall verbreitet. Und ich habe das hier beim Hasnaim Kasim gefunden, der nur Nein dazu gesagt hat. Und was hier draufsteht, ist mit Islamisten reden, Ausrufezeichen. Und das Zitat, was hier der Frau Reichenegg zugeschrieben wird, ist, man sollte nicht vergessen, dass auch in Westdeutschland Fragen der Pluralität von Lebensentwürfen, Genderparität und persönliche Freiheitsrechte erst in den demokratischen Klima, das durch die 68er-Bewegung erkämpft wurde, verhandelt werden konnten. Nein. Ein offener Dialog auf Augenhöhe wird mittelfristig die Bereitschaft gerade von jungen Islamisten erhöhen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Dies haben die kontroversen, aber auch kreativen Debatten zwischen Salafisten und liberalen Muslimbrüdern und Feministen in den Monaten nach dem Sturz Mubaraks in Ägypten gezeigt. Nein. Aha. wenn man sich auf Basis universeller Menschenrechte für die Islamisten einsetzt und sich gegen deren Verfolgung stellt, kann man von Islamisten dieselben universellen Rechte für religiöse Minderheiten und Atheistinnen einfordern. Also, ich habe dir den Link gerade in unsere Gruppe gestellt. Ich habe das im Auge gehabt, habe es aber nicht reingenommen, weil das schon älter ist. Ach, das ist schon älter? Das zugrunde liegende Dokument. Also, soweit ich es verstanden habe, zumindest. Okay. Solltest aber... Das ist ein Link auf die Luxemburg-Stiftung. So, dann gab es dann auch das islamische Menschenrechtspamphlet, ne? Da haben wir ja auch schon mal irgendwann länger drüber gesprochen, über das islamische Menschenrechtsding. Genau, ob das dann so stimmt, mit dem übereinstimmt, was die Reichenegg gesagt hat, das wäre ich mir nicht ganz sicher. Ja, zusammengefasst sagt das ja so viel wie, ja, es gibt halt alle Menschenrechte, die im Islam drinstehen. Genau, solange du brav halt dem Koran folgst, kriegst du gewisse Rechte. Der Rest der Leute. Atheisten, ich meine, ich bitte dich. Muss man nicht am Leben lassen. Ist ja nicht wirklich. Also. Ja, und zudem, ach ja, da hat jeder dran mitgewirkt, ja. Tatsache. Und Islamisten reden über die Notwendigkeit von kritischem Dialog und programmatischer Einbeziehung. Ja, genau. kann man sich jeden Tag in Neukölln angucken, den wie das Wolf, ausgegangen den ist. Den Wolf zum Essen einladen. Mhm. Ja, und diese Sachen mit Ägypten und wie toll das da gelaufen ist, also da kann ich nur wieder das Cynthia Farahat Secret Apparatus, ne, das Buch über die Muslimbruderschaft, was ich hier schon ein paar Mal empfohlen habe, das kann ich da nur wieder empfehlen. Da schreibt ihr nämlich von den Folterzelten und dem Kram, was die da abgezogen haben bei dieser Revolution da. Ja, hier eine Neuerscheinung. On Democracies and Deskites, Israel and the Future of Civilization ist ja das neue Buch von Douglas Murray, das ich mir direkt diese Woche gekauft und verschlungen habe. Und es geht hier natürlich um den 7. Oktober. Und die ganze Thematik da auch mit der Geschichte von, also der Douglas Murray schreibt halt eben verschiedene Äußerungen, die da waren von Leuten und Fakt-Check die dann quasi mit den Einstellungen. Und es geht hier natürlich auch um die 68er in Deutschland oder wie er das nennt, irgendwie die Grünen. Also er stellt da halt eine Parallele her und zitiert da auch irgendwelche Gefolgsleute von Joschka Fischer und so, benennt den Namen Joschka Fischer auch in dem Buch. Also es geht auch unter anderem um Deutschland natürlich an der Stelle. Und was wie die halt ja relativierend da schon früher halt Probleme halt nicht sehen wollten. Und schreibt auch so Sachen wie, dass sie da im Westjordanland wohl auch Straßen benennen würden nach irgendwelchen Selbstmordattentätern, aber dann irgendwie nach draußen raus sagen, so nach dem Motto, ja, das eine ist ja die Hamas und das ist die palästinensische Autoritätsbehörde da irgendwie. Das sind ja zwar verschiedene Sachen. Und aber diese Verehrung für diese Leute halt eben nicht erklärbar ist irgendwie, außer dass es halt natürlich gutheißen von den ganzen Methoden und so ist. Also da wird sich in keiner Weise irgendwie distanziert und... Ja, aber was willst du auch machen? Das ist ja eine ähnliche Situation wie, um jetzt auch mal ein Dritte Reich-Vergleich zu machen, nur an der Stelle, wo ich ihn für sinnvoll halte. Ich meine, du hast eine komplette Indoktrination der Gesellschaft. Ja. Alle kriegen das Gleiche zu hören, jeden Tag. Und in der Schule schon kriegen sie gesagt, das sind alles unsere Feinde, das sind eigentlich gar keine Menschen. Ja, das genau, sind das Dämonen, beschreibt er halt auch. Bla, bla, bla, bla. Also, ja, das beschreibt die er auch. Tun mir leid, die Menschen in Palästina. Aber sie sind halt, ich weiß nicht, wie man diesen Knoten auflösen will. Da muss halt irgendwo auch die Einsicht sein, dass man keine weitere komplett gestörte Generationen aufziehen darf, aber ja, dafür braucht es halt Gelder, die nicht komplett gestört sind. Ja, der vergleicht es halt auch und macht halt dieses Beispiel, was er ja auch schon vor Monaten in, ich glaube, das war Piers Morgan oder so, irgendwo hat er es schon mal gesagt, dass halt diese Telefongespräche da, die sie da geleakt haben, wo halt die Leute da ihre Familie anrufen und ganz stolz davon erzählen, dass sie halt Leute umgebracht haben und so, ganz, ganz stolz und so. Und dass das halt damals die Leute da, die im Dritten Reich das organisiert haben, halt wenigstens ihren eigenen Komplizen dann auch gesagt haben, dass man das halt eben klein halten soll, da nicht drüber reden soll und so. Das nicht so rausbringen. Also man war sich da irgendwie halt schon bewusst, dass das nicht so toll irgendwie wirkt. Ja, das ist provokant, Und ne? das scheint bei diesen Leuten scheinbar ein bisschen anders zu sein. Das ist halt schon, ja, und generell Religion halt, ne? Und auch dieses mit dem Desk halt, ne, was er da halt sagt, das kommt halt von diesem Spruch, wir lieben den Tod mehr als ihr das Leben, der ja von verschiedenen von diesen Gruppierungen da aus dem Islamistischen ja immer wieder gebracht wird. Und er vergleicht das dann halt mit dem, ja, sich behaupten halt, sich nicht da, also sich verteidigen von den Israelis, und sagt halt, es gibt ihm halt Hoffnung, dass man sich da als Westen nicht einfach irgendwie geschlagen gibt. Und ja, und was ich vor allen Dingen halt beeindruckend fand an dem Buch, sind halt diese ganzen Stories von den Sachen, die da halt passiert sind am 7. Oktober, weil da schildert er halt auch viele Sachen von. Und das ist auf jeden Fall schon. Boah, ey, das könnte ich mir gar nicht geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles Ich ganz schön möchte heftig. nicht mit dem Ja, Teleobjektiv da dran. in der Erzählung geht es vielleicht noch. Also die Nee, Videos möchte oder ich so nicht. würde Ich ich mir nicht möchte diese angucken. Sachen nicht in meinem Kopf haben. Also da bin ich irgendwie. Da bin ich. Das. Ach, nee, die Details muss ich nicht wissen. Ich weiß, dass das Bestialisch war, das reicht mir. Ja, also ich fand das Buch auf jeden Fall sehr gut. Ja, da habe ich mich jetzt letztens mal wieder gefragt, was macht eigentlich Al Jazeera gerade für eine Propaganda, und habe es mir mal wieder angeschaut und bin hier auf dieses direkt gestoßen, dass sich natürlich an den Ghibli-Memes hier auch ja, aufreiben und sich hier darüber beschweren, dass das israelische Militär, also das AJ Plus ist ja dieses progressive Jugendformat von Al Jazeera, wo sie schön Desinformationen für die progressive Jugend raushauen mit Genderkram, und denkt doch mal an die Transmenschen und denkt doch mal an die Black Lives Matter Leute und dieses ganze Zeug halt auf Englisch für ein westliches Publikum. Echt Al Jazeera, hätte ich gar nicht gedacht. Und die sind ja von Katar finanziert. Ja, Mama, das ist reine Feindpropaganda, ne? Du darfst dir nicht überlegen, dass das irgendwie Al Jazeera auch für arabische Länder ist oder so. Das ist reine Zersetzung. Genau. Das ist halt Was? wirklich das, was diese Desinformation halt macht. Also Konfliktlinien, die es halt gibt in der Gesellschaft, schön aufreißen. Ne? Schön Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Narrative, ne? Wie es schon heißt, Erzählungen. Ihr habt ja wirklich die Erzählung. Und dann bringen sie das hier auch in Verbindung mit. Also erstmal sagen sie natürlich, dass dieser Miyazaki halt gegen Krieg gewesen ist, und das böse israelische Militär benutzt jetzt diesen Ghibli-Filter. Und dann haben sie hier noch irgendwie hier Israels Bombardment auf Gaza hat 60 Millionen Tonnen hier CO2. CO2 freigelassen. Da regen sie sich auch drauf. Mein Gott. Und in nur den ersten 8 Monaten des Genozids. Ja, also das ist ja Du der kriegst dir die ganze Packung auf drei CO2-Genozid. Ja, Kacheln. genau. Aber das davor fand ich auch lustig. Israel, also auf der Kachel davor, Israel nutzt Popkultur im Krieg für die Propaganda. Das ist ja auch noch nie da gewesen. So, nee, ne? Also Marlene Dietrich hat auch nie irgendwie. Für die Amis oder hier Zara Leander oder all diese Geschichten, das gab es im Krieg noch nie. Das Popkultur, großes Wunschkonzert der Wehrmacht, gab es noch nie. Das Popkultur in irgendeinem Krieg ist ganz neu. Und wenn es eine Memewelle gibt, liebe Medienmenschen und andere, die nicht so begreifen, wie die Welt digital funktioniert. Wenn es eine Welle von Memes gibt, dann beteiligen sich verschiedene Organisationen daran, Einzelpersonen, alle möglichen Leute machen dann ein Meme in dem Stil. Das hat also gar nicht so sehr mit Miyazaki zu tun, wie ihr das jetzt hier framen wollt. Wobei ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass Miyazaki schon immer eine große Faszination für Flugzeuge und vor allem auch Kampfflugzeuge in seinen Filmen hatte, dass es des Öfteren kriegerische Auseinandersetzungen auch in den Filmen gibt. Ich erinnere nur an Prinzessin Mononoke. Ja, Framing halt. Metallica im Golfkrieg, guter Beitrag von André Schechtmann. Ja, klar wird Popkultur im Krieg eingesetzt. So, und jetzt gucken wir uns hier die ganze Folge. Diese neue konservative Sendung. Ja, guck mal, wer das ist. Kennst du die junge Dame nicht? Nee, kenne ich nicht. Echt nicht? Nee, ich habe aber auch nicht so ein gutes Bild dort. Ich habe den anderen. Das ist Julia Ruth. Die hat auch schon den einen oder anderen ganz guten Artikel geschrieben und ist überhaupt aufgefallen dadurch, dass sie sagt, halt die Aufgabe von Journalisten ist das, was die klassische Aufgabe von Journalisten ist, nämlich alle zu Wort kommen lassen. Wo hat die denn geschrieben? Die hat für den NDR arbeitet die. Achso. Nee, eigentlich für den Bayerischen Rundfunk. Ach, ich dachte für den NDR. Das ist also jetzt bei den RBB. Ah, das Format ist auf dem NDR. Genau. Aber es ist wohl auch irgendwie eine Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch entliehen oder so, keine Ahnung. Aber das ist jetzt beim NDR erschienen, eigentlich für den Bayerischen Rundfunk und für den Fokus hat sie ja auch so eine Kolumne, die wir auch schon ein paar Mal behandelt haben. Eine Freie. Und sie ist ja damals schon den Leuten ganz negativ dadurch aufgefallen, dass sie diesen Tagesschau-Kommentar sprechen durfte, wo sie auch davon gesprochen hat, dass man halt mehr abschieben müsste. Und das war ja auch da, wo die ganzen Leute, die sonst immer so auf, ja, und die Frauen und der öffentliche Rundfunk und tralala drauf waren, dann da irgendwie so abfällig irgendwie von der jungen Kollegin, deren Stimme nicht ausgebildet ist, irgendwie zu reden. Oh. Irgendwie so, daran habe ich erinnert. Das war ja auch so ein bisschen... Weil da merkt man halt natürlich wieder schnell, wenn die dann falsch frauenieren, ne, und falsch öffentlich-rechtisieren und falsch journalieren, dann ist es auch wieder nicht recht, dieses Ganze, wo man sonst immer sagt, hier, das ist ja alles nur Hass und so, wenn das den Leuten nicht gefällt und alles ist mal sofort organisiert und frauenfeindlich, wenn man irgendwelchen Leuten widerspricht. Aber an der Stelle geht es dann wieder, ne? Da kann man sich dann wieder tierisch drüber aufregen, weil das ist ja dann, hat da alles nichts mit den Personen zu tun, aber man regt sich dann trotzdem bei den jungen Kollegen drüber auf. Also klar kann man wie Rainer Tentacle oder X-Ray Enrage jetzt sagen, das ist eine Psy-Op, das ist kontrollierte Opposition etc. pp. Ja, ich plädiere dafür, dem Ganzen einmal einen Moment Zeit zu geben. Es sind, soweit ich weiß, sowieso erstmal nur 3 Sendungen in dem Format geplant, um sich die Inhalte anzugucken und weder vorher zu sagen, oh, Julia Ruß jetzt hier, das wird die Speerspitze der Meinungsfreiheit, noch zu sagen, das ist eine Pflanze, die uns da, was weiß ich, der Haltenwagen reinsetzt oder so, sondern einfach mal die Worte. Ein bisschen eine Alibi-Sendung, ne? Also sonst nur linke Seite. Natürlich ja, kann das eine Alibi-Sendung sein. Aber dafür Alibi war dann doch zu wenig ja. Von deren heiligen Kühen da drin. Also, also ich fand das schon gut auf jeden Fall. Es gibt natürlich Sachen, die ich da anders gemacht hätte. Zum Beispiel, was ich gut fand, war, dass sie da auch Szenen von diesen Palästinenser-Demos gezeigt haben und über die habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen, weil ich die ja in Hannover schon mehrfach erlebt habe in Hamburg und in Berlin, wie da so das Auftreten teilweise ist und ich gucke jetzt natürlich nicht viel vom Öffentlich-Rechtlichen, von daher kann ich nicht sagen, dass sie das da noch nie irgendwie gezeigt hätten, aber ich fand es doch gut, dass man es hier auf jeden Fall mal gezeigt hat und auch diese Karte, die sie da hatten von dieser einen hier Familie, die da immer wieder straffällig wird und was da alles gezeigt wurde, also diese ganzen Zahlen, wie oft die alle da schon straffällig geworden sind, diese einen Familie alleine, also das ist ja auch schon mal so ein Ding, wo man jetzt den allgemeinen öffentlich-rechtlichen Zuschauer, also das hat der bestimmt noch nie so gezeigt bekommen. Und insofern fand ich das schon richtig. Also auf jeden Fall zu dieser Demonstration, da haben sie dann halt gesagt, dass Experten sagen, man könnte das auch als als Holocaust-Relativierung sehen, diese eine Aussage. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, das Experten sagen, könnte auch eigentlich daraus streichen. Das ist für mich wieder so dieses, ja, halt irgendwelche Experten, von denen man nichts weiß, ne, die sagen irgendwas. Also wenn ihr das so als Meinung dahinstellen wollt, dass man das so sehen kann, dann sagt das doch einfach so, habe ich mir da gedacht. Also ich meine, dann sagt doch einfach, man könnte das so verstehen und fertig. Aber dieses Experten-Sagen dann da einzufügen, so nach dem Motto, das ist super safe, wir haben uns auf Experten bezogen, fand ich halt wieder so ein bisschen öffentlich-rechtlich mäßig, ne, also. Und ansonsten, ja, also ich konnte mir schon vorstellen, weil sie dann natürlich wieder die Beispiele haben von Migranten, die dann sagen, das ist alles Mist hier, so wie das hier teilweise läuft und so weiter, dass das viele Leute dann halt aufregen wird. Habe ich mir schon gedacht, weil es ja auch so ein bisschen so dieses so, das ist nur wichtig, wenn das irgendwelche Migranten irgendwie sagen und wenn sich Deutschen aufregen, ist es egal, so nach dem Motto. Das kann man natürlich so sehen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ja halt schon eigentlich, wenn man jetzt dieses Argument halt machen will, schon irgendwie wichtig, halt eben diese Leute zu zeigen, die da halt vernünftig irgendwie sind, um halt gerade zu zeigen, dass man nicht fremdenfeindlich sein muss, um solche offensichtlichen Ideen halt zu haben. Ne? Also, dass es halt ja nicht geht, diese ganzen Dinge da immer für Missbrauch Tür und Tor zu öffnen und zu sagen, es gibt es alles gar nicht, es ist alles nur Humanität und alles andere ist irgendwie Hass und Hetze oder so. Ja, und Rainer, ich lasse mich nicht täuschen oder über den Tisch ziehen, wenn ich etwas eine Chance gebe. Und ich sage auch nicht, wie gesagt, ich sage nicht, dass die Frau irgendwie der Wahnsinn ist oder irgendwas oder der die Hoffnung oder irgendwas. Ich finde es gut, dass die Talking Points, die in dieser Sendung einem größeren Publikum zugänglich gemacht worden sind, als sie das über Formate wie zum Beispiel die Weltraumaffen oder andere Formate gemacht werden, das finde ich gut. Völlig unabhängig von der Person, von der Frau Ruß oder sonst irgendwas. Jeder Einzelne, der das geguckt hat und ins Nachdenken kommt, interessiert mich. Nicht der öffentlich-rechtliche Apparat ist, der muss entweder von Grund auf komplett reformiert und das Personal getauscht werden oder er muss zugemacht werden und ich weiß nicht, ob wir an der Stelle was Neues machen sollten. Da bin ich völlig d'accord. Und ich setze keine übertriebenen Hoffnungen da rein, sondern ich bin dankbar für jeden Kopf, den zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe da eine Quelle draus eingereicht. Schauen wir uns die an. Diese Sache mit dem Innenminister von Dänemark, nee, Migrationsminister von Dänemark. Ja, können wir machen. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, was den meisten Leuten oder bisher, glaube ich, noch gar keinem aufgefallen ist, weil sie haben ja auch dieses hier, wie heißt das? Günther ist auf jeden Fall, sein Vorname fällt mir gar nicht ein, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist ja auch NDR, ne? Und den haben sie da ja auch drin, irgendwie so positiv, und dass er irgendwie per Du ist mit diesem Vater von der einen, die sie da, die da umgebracht wurde vom Migranten mit ihrem Freund zusammen. Und dieser Typ, das ist dieser Typ, der sagt, dass man mit der Linkspartei koalieren sollte und so, ne? Also am krassesten fand ich diesen Ausschnitt mit Frau Nizar, muss ich sagen. Ja, den können wir uns auch gerne anschauen. Den wollte ich ja eigentlich auch aus dem Ding hier noch kurz raussuchen. Und allein dass dieses kurze Stück an die Öffentlichkeit gelangt, diese Situation, das ist schon mehr wert als, was weiß ich, 1000 andere Sachen. Nee, warte ab, du wirst ganz schöne Augen machen, wenn du es noch nicht gesehen hast, Mama. Ja. Und es war halt auch prinzipiell schon gut, dass man halt auch mal zeigt, ja, die Leute, die mit dieser Meldung halt da zusammenhängen, ne? Also halt, wie sie da am Weinen dann da sind über die Freundin da von denen mit den Eltern, das sieht man ja normalerweise halt beim ARD auch nicht, ne? Also klar, die Meldung wird halt gebracht, dass da irgendwas passiert ist, und dann hast du halt die Politiker-Statements. Und aber das ist natürlich auch schon mal was anderes, ne? Also Ja, ich meine, einerseits ist ja der öffentlich-rechtliche Fremdleute ja sowieso so ein bisschen auf der Seite und dass sie das überhaupt hingekriegt haben, da so eine Sendung auszubasteln. Ja, schauen wir, das finde ich auch, ist auf jeden Fall dann eine Chance wert, dass man dann irgendwie mal einräumt, sich das anzugucken und so. Aber ich meine, in so einer Sendung dann auch direkt wieder die linke Blase dazu zu interviewen, hier mit der Nizzat zum Beispiel. Ja, das muss vielleict auch nicht unbedingt sein. Weil Warte, bis du das... Schauen wir mal, wo wir sie okay. haben. Da haben wir eine grüne Jugend. Das ist keine Frage. Die Frage ist eine von Verteilung. Ja. Progressivste Stimme in der Debatte. Und sie hat auch Einfluss auf die Gesamtpartei. Ich habe mit der Vorsitzenden gesprochen und ihr die Frage aller Fragen gestellt. Schaffen wir das? Ja, wir können das schaffen. Das ist keine Frage. Die Frage ist eine von Verteilung. Also wollen wir das schaffen? Es gibt genug Geld in Deutschland, es gibt genug Ressourcen in Deutschland, um Menschen unterzubringen. Wie stehen Sie denn zu Abschiebungen? Wir lehnen Abschiebungen in dem Sinne ab. Wir lehnen vor allem ab, dass Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete, also beispielsweise gerade Syrien, passieren, weil wir glauben, dass wir Menschen nicht entlassen können in eine Gegend, wo sie eben keinen Schutz finden. Also Sie würden gar niemand abschieben? Ich würde am liebsten in einer Welt leben, in der niemand mehr abgeschoben werden muss, weil wir haben genug Platz für alle. Was würden Sie denn den Eltern oder den Angehörigen sagen, deren Kinder zum Beispiel durch eine Messerattacke von einem Migranten ums Leben kamen? Es ist schrecklich, was in Deutschland passiert. Und nee, ich finde es dumm, auf die Frage zu antworten. Also, was sage ich den Frauen, also die letztes Wochenende umgebracht wurden von ihrem eigenen Vater? So, was sage ich denen? Das ist keine Debatte. Warum reden wir? Also, natürlich ist es schlimm, wenn Kinder ermordet werden. Aber Kinder werden nicht mehr von afghanischen Attentätern ermordet als von deutschen Vätern. Ja. Also allein für diesen Moment der kompletten Demaskierung, und vielleicht habt ihr das nicht so deutlich gehört, aber als sie gesagt hat, diese dumme Frage möchte ich nicht beantworten, hat jemand aus dem Off gesagt, eine männliche Stimme meiner Meinung nach, hat gesagt, das musst du nicht beantworten. Der Rechtsbeistand war dabei. Ich glaube eher ihr Händler. Der grüne Pressesprecher oder so. Ja, der tritt ihn wie immer. Und ja, also ich finde es gut, dass sich Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als das zeigen dürfen, was sie sind, als mitleidlose Apparatschicks. Das ist ja alles nur Narrativ und so, ne? Ist ja schlimm, ja, was in Deutschland passiert. Es geht auf jeden Fall dabei darum, dass es irgendwie um Geschlechter geht oder so. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwelche Dramen passieren. Ja, das ist ja Whataboutism, was sie normalerweise sagen. Und bei diesem Ding, also hier hätte es eigentlich noch eine Einblendung gebraucht, was sie ja sonst bei anderen Formaten auch machen, Einordnung und so weiter und so fort. Wo sie halt eben nochmal ganz klar reinschreiben, dass gerade dieses Ding von Vätern, die ihre eigenen Kinder umbringen, praktisch nie passiert. Das ist ja nämlich genau dieses Beispiel dann immer. Das stimmt, ist eher ein Mütterding, ne? Ja, genau. Und das, was sie da nämlich herbeizaubert, das ist nämlich gerade wirklich sozusagen der schwarze Schwan, das rosa Krokodil, wie auch immer. Also das sind ja wirklich die Sachen, die so gut wie überhaupt nicht passieren. Und gerade das irgendwie ranzuziehen und zu sagen, ja hier, das ist doch eigentlich das größere Problem, ist wirklich also der Witz schlechthin. Und wo man mal wieder sieht, wie verblendet und desinformiert diese Frau vor allen Dingen ist und womit diese Frau Politik machen möchte und ihre Leute. Das ist also, ja keine Information, dahinter steckt das dran, die sich dann nur zurecht sind. Eigentlich noch das Allerschlimmste da drin. Nur glauben, das wäre logisch oder so, und dann hauen sie das einfach raus. Ne? Bewiesen ist das Feindbild nicht. Einfach nur. Mein Feindbild ist aber, dass die Männer hier das große Problem sind, die in Deutschland. Also, was sagen Sie denn dazu? Ja, wie gleich das irgendwie eigentlich ist als Feindbild, ne? Das ruft die gar nicht scheinbar. Das ist irgendwie auch nur ein begrenztes Feindbild ist. Und damit ja, das war die gleiche Frau, die gemeint hat, wenn sich die Leute die an Silvester die Hände abböllern, können sie keine Frauen mehr anfassen und so. Das ist die Frau gewesen da gerade. Also. Ja, ist aber auch genauso logisch. Eben selbst zusammengereimt und irgendwie Quatsch, ne? Weil, wenn eine Hand weg ist, kannst du immer noch die andere Hand benutzen, zum Beispiel, ne? Also, ja, deswegen waren es halt, glaube ich, auch die Hände, aber. Zusammengereimt, ja, okay. Ja, well. Sicher hoch peinlich im Prinzip für sie, ne? Ich weiß nur nicht, ob das wirklich auch genügend Leute auch so sehen. Oder ob sich da irgendwie, ich meine, sie ist ja auch von irgendwem überzeugt worden von solchem Quatsch, ne? Dass sie sich da was einreden kann, wird das schon stimmen oder so. Wenn man was Böses über die Männer sagt, dann stimmt das eben immer, ne? Peng. Also. Wolltest du noch was gucken, was da ist? Ja, ich versuche gerade den Dänen zu finden. Achso, den habe ich nicht gesehen. Der Däne. Ah, da war er. Dänische Asylpolitik, ja. Det, der er tilfældet, er jo, at en unkontrollierte Migrationspolitik betrifft in erster Linie den Teil der Gesellschaft, für den die Sozialdemokratie einmal gegründet wurde und für den sie in erster Linie sorgen muss. Wenn es einen sehr hohen Anteil an Migranten gibt, die nach Deutschland kommen, dann betrifft das vor allem die ärmeren Gegenden in Arbeitervierteln. In Gelsenkirchen erleben die Menschen den Druck der Migration. In einer Reihe von Ländern, darunter auch Deutschland, wurde demokratisch entschieden, unter welchen Voraussetzungen man Asyl bekommt. Aber wenn Menschen abgelehnt werden, dürfen sie trotzdem in Deutschland bleiben. Sie haben jetzt eine Situation, in der bei Ihnen nicht mehr der Bundestag entscheidet, welche Asylpolitik verfolgt werden soll. Jetzt entscheiden die Menschen das einfach für sich selbst. Und als Sozialdemokrat denke ich, dass das völlig unhaltbar ist. In Dänemark gilt, wer nicht anerkannt wird, erhält praktisch keine Unterstützung mehr. Das dänische Abschiebelager gleicht einem Gefängnis. Und das soll auch so sein. Überspitzt gesagt, es kann doch kein Ferienlager sein. Es darf kein Ort sein, an dem man gerne sein will. Dann verliert es die abschreckende Wirkung. Das sind Menschen, die sich nicht an das dänische Gesetz halten. In dem Gesetz steht klar und deutlich, dass sie nicht hier sein dürfen. Und das wurde in mehreren Instanzen gerichtlich bestätigt. Als Nationalstaat müssen wir doch entscheiden können, wer in Dänemark bleiben darf und wer nicht. Und das sollte auch in Deutschland und allen anderen Ländern so sein. Denn wenn das nicht mehr gilt, dann hat man über die Asylpolitik ganz grundsätzlich die Kontrolle verloren. Ja, das haben wir auch. Ja, ne, Angelika hat das aus der Hand gegeben, könnte man auch sagen. Diese Frage, da unten droht ein Kontrollverlust. Also ich meine, im Endeffekt haben wir den doch schon lange. Also. Ja, das existiert, ja. Wir reden ja die ganze Zeit immer darüber, dass man Kontrolle mal wieder erreichen müsste und so und Steuern. Aber es sind wir ja weit von entfernt. Und das Witzige ist, man muss nur einen Schritt machen, um von Deutschland nach Dänemark zu kommen. Einen einzigen Schritt muss man nur machen, wenn man an der Grenze ist. So eine Grenze steht dafür. Und man ist in einem Land, wo auf einmal gesunder Menschenverstand herrscht. Sogar, und ich sage das, ich betone das, sogar bei Sozialdemokraten. Aber wir wissen, dass die dänischen Sozialdemokraten halt eher... Ja, bei uns würde man sie wahrscheinlich als Rechtssozialdemokraten einordnen. Sag, wenn ich mich täusche oder was Falsches sage, aber ich glaube, bei denen hat das auch ganz schön lange gedauert, oder? Bis sie dann mal den... Ja, aber wir sprechen ja immer wieder an, dass auch Dänemark halt auch die Wende bei den öffentlich-rechtlichen Medien geschafft hat. Der gute Herr Hagerup, der immer noch hier, ich habe so eine kleine Figur von ihm in meinem Schrein, der wichtigen Schutzgötter. Ja. Es wäre schön, wenn sowas hier halt auch passieren. Natürlich kann, wenn du die Hauptinformationsquelle reformierst und da die Propaganda halt mal um 100% zurückdrehst, kann natürlich auch wieder eine ganz andere informierte Debatte unter den Menschen stattfinden. Was wir gerade haben, sind Leute, die von ARD und ZDF ruhiggestellt werden, ne? Und gar nicht Teil der politischen Debatte sind, außerhalb von bloß nicht diese böse AfD. So. Ja, also wenn ich glaube halt einfach, dass... Wenn die Leute bei den ZDF gucken, dann sehen sie gleich irgendwas, was anders ist und fangen auch eben anders an zu zweifeln. Ich meine, irgendwo kommen ja die zunehmenden Zahlen her. Ne? Also in Dänemark, da lernen die halt mal aus Dingen und nehmen Dinge wahr. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir in Deutschland immer noch auf so einem... Vielleicht liegt es an Lego. Idealismus, Utopie... Level irgendwie sind, was wir auch nicht ablehnen werden. Also es gab ja in Dänemark ja auch dieses berühmte Video, was irgendwie vor 10 Jahren überall rumgegangen ist, wo da dieser ganze Raum voller Männer da war, wo sich dann einer hinstellt und sagt so, ja, sind wir hier, wir sind doch hier ganz normale Muslime, wir sind doch keine besondere Sekte oder so. Wie viele von euch sind denn der Meinung, dass Frauen und Männer getrennt werden und dann gehen alle Hände hoch und so, ne? Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und das sind Sachen, die in Dänemark da passiert sind. Und die hatten ja auch mal so eine Reportage über das, was in den Moscheen da gepredigt wird, was die Leute ja alle mitbekommen haben, dann, wo die sich gedacht haben, nee, das wollen wir aber nicht, dass es in diese Richtung geht. Und in Deutschland, da kann der Konstantin Schreiber ein Buch darüber schreiben, wo er quasi dieselben Dinge da offenlegt. Und dann ist das mal so eine Woche in Talkshows irgendwie und die üblichen Relativierer sagen, nee, das ist doch stigmatisierend und bla. Und dann ist es wieder raus aus dem Mediengerede und alles geht weiter wie bisher. Ne? Wir kehren zur Tagesordnung zurück. Und nach sämtlichen Sachen, die passieren, kehren wir auch wieder zur Tagesordnung zurück. Der Ulius Jui hat eine gute Erklärung dafür, dass das in Dänemark einfach ist. Einfach die Größe des Landes. Ne? Je kleiner das Land, umso mehr merkst du und so schneller merkst du vor allem und so vehementer merkst du, wie ein Zufluss von Außenstehenden halt deine Gesellschaft beeinflusst. Da hat ja, das er, glaube ich, ist natürlich das ist eine Theorie, recht. Aber meine Theorie ist halt, wie gesagt, dieses Denken in Deutschland, was wir haben, dass wir immer alles immer und auf 100% drehen wollen und überall immer unseren Idealismus irgendwie vorantreiben wollen, bis zum Äußersten. Und ja, und der Aujos erinnert an den Jyllandsposten und die Mohammed-Karikaturen. Also Dänemark hat da auch eine ganz andere Geschichte. Ja, aber wir haben auch den Breitscheidplatz, also, und unsere Politiker scheren sich ein. Nee, das darf ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ja, bei diesen Jyllandsposten-Geschichten und so, da war es in Deutschland ja so, dass wir uns hingestellt haben. Wie kann man sowas nur machen? Unsere Konservativen und dieses Gesetz verschärfen wollten, dass wir haben ja diesen Blasphemie-Paragrafen, den wir haben. Und da hatte ich ja jetzt irgendwie gehört von diesem einen Journalisten, den Namen schon wieder vergessen, aber irgend so ein langjähriger Journalist hat jetzt ein neues Buch geschrieben und der hatte irgendwie gesagt, wir schützen jetzt zwar die Politiker davor, dass sie irgendwie beleidigt werden, aber wir schützen ja auch nicht die Religion davor, dass die irgendwie beleidigt wird. Und dann müsste ich nur lachen, weil genau das tun wir. Und die super schlauen Konservativen im Angesicht von solchen Sachen, da waren ja sogar Leute wie der Bosbach mit dabei, die dann der Meinung waren, man sollte das noch verschärfen, weil ja diese ganzen Mohammed-Karikaturen so gezeigt haben, dass das eigentlich noch viel schärfer bestraft werden muss. Und das Krasse ist doch, die Leute haben doch eh schon eine Schere im Kopf. Weil halt Charlie Hebdo, weil Salman Rushdie, weil Theo van Gogh, es trauen sich doch schon viele Leute, die gerne öffentlich was Kunstmäßiges dagegen tun würden, trauen sich das schon gar nicht mehr, weil sie A, Gefahr laufen, umgebracht zu werden, und B, niemand hinter ihnen stehen wird aus ihrer Künstlerecke. Das ist so erbärmlich. Das ist anders, als wenn man einen Bademantel braucht, ne? Das ist schon ein bisschen gefährlicher. Ich auch. Kann ich auch gut verstehen, dass sie dann zurückziehen, aber ja, ist natürlich nicht die Lösung. Lügen verboten. Ja, und hier hatte die Frau Ruß bei X jemandem geantwortet, der auch gesagt hat, ich boykottiere den öffentlichen Rundfunk, ich will das mir nicht angucken. Und sie hat geschrieben, gib uns eine Chance, also Blue Sky findet uns schon mal unterirdisch, Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Und wir haben ja eine Hanna Herbst, der Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor. @humorlos.bluesky. Das ist ja mal wieder ein absoluter Abfuck. Gratulation, ARD. Humorlos, das ist gut. Ja, die Jette sagt zu dem Video, was jetzt rausgekommen ist, wo sie ja drin ist, wer den Rechtsruck live sehen will, kann am jetzt NDR schauen. Genau, jede Sendung auf dem NDR, ne? Das Buten- und Binnenmagazin und so weiter, das ist alles irgendwie jetzt rechts auf NDR. Naja, egal. Damit fängt es jetzt an, ne? Und bald. Ja, genau, das ist jetzt der Anfang auf jeden Fall. Dann da gucken wir in der. Ja, das war jetzt das Dänemark-Video. Ja, genau, das war mein Ausschnitt einfach. Genau. Ja, die neuen deutschen Medienmacher, die hat das auch direkt auf den Plan geworfen. Scheiße, wenn man husten und lachen gleichzeitig muss. Und die sagen, ja, was jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Wir wollen klar sagen, was falsch läuft. So beginnt das neue ÖR-Format. Was dann kommt, ist ein wilder Ritt durch migrationsfeindliche Narrative. Wir haben uns das für euch angeschaut, damit ihr es nicht müsst. Ja, und am Ende fordern sie natürlich, steht hier noch, frustriert euch das auch? Dann schreibt den Redaktionen. Hey, Moment mal, das sind doch Gamergate-Taktiken. Das sind doch 1A-Gamergate-Taktiken, die Redaktionen anzuschreiben, denen zu sagen, macht das nicht mehr. Wir fordern eine faktenbasierte, differenzierte, lösungsorientierte Berichterstattung. Wird einfach mal eine faktenbasierte, differenzierte, lösungsorientierte Diskussion. Das wird schon mal nicht schlecht. Ja, alles andere schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ja wie in der DDR. Ja, das schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist mir doch egal. Sozialismuskritik geht gar nicht. Das muss alles, ihr könnt alles sagen, aber es muss marxistisch-leninistisch sein. Aber ein strikter Individualist. Die neue ARD-Reportage zur Migrationspolitik ist ein Tiefpunkt in der Berichterstattung. Die Rechnung rund uns. Wenn migrationsfeindliche Narrative plötzlich als Meinungsvielfalt verkauft werden, ist das kein Beitrag zur Debatte, sondern Teil des Problems. Ja, sonderlich stark ist das Argument aber dann nicht. Ne? Das, ich meine, migrationsfeindlich, das müsste man benennen. Was denn, welcher Teil an welcher Stelle und warum denn migrationsfeindlich gewesen sein soll? Ja, die haben einen Dänen eingeladen, Ramon. Einen Dänen. Ja, also, die haben gesagt, dass nicht alles rosig ist. Migrationsfeindlich. Ja, ja, genau. Wenn das ihre Begründung ist, dann schreiben sie es vielleicht erst gar nicht hin. Ne? Aber genau, sie schreiben es eben gar nicht erst hin. Das steht hier ja quasi. Also. Kann man da reinlesen, ja, ja. Und dann kam der Böhmermann. Das war so schnell. Also es hat mich echt gewundert, wie schnell die da reagieren. Das zeigt auch mal wieder so, das sind so diese objektiven Leute, ne, die ja hier nur Fakten und so, ne, aber dann irgendwie, wenn einer was raushaut und sich die ganze Zeit drüber aufregen, dass die anderen Leute alle irgendwie, wie ist das Wort, reaktionär sind, ne, und dann kommt hier sowas raus und sofort alle. Ja, aber Chris, warum wunderst du dich? Das ist eine Gamergate-Taktik. Einer aus dem Mob markiert die Person, jetzt die neuen deutschen Medienmacher zum Beispiel. Und dann stürzt sich der ganze Mob drauf, kennen wir doch. Das ist alles das übliche Playbook. Ja, und dass der Ober-Mob-Fürst hier dabei ist, wundert mich gar nicht. Ja, und Projektion natürlich. Ne? Er findet, wir verkaufen den rechtspopulistischen Quatsch in unserer Birne als seriösen Journalismus. Uns würden Schweinereien durch die Rübe gehen, sagt er. Also. Ich kann den Böhmi eh nicht ernst nehmen. Er liest da irgendwelche Sachen vor, die ihm seine Redaktion aufschreibt, weil sie sich was ausdenken müssen. Also, das ist so eine Kritik, was ich nicht. Ja, Rainer ist wieder hier. Das ist alles Rainer ist hartnäckig heute. Rainer sagt, das ist das Drehbuch, dass wir jetzt dem zugucken sollen, ja, die sich bekämpfen und da Seiten einnehmen, um abgelenkt zu werden. Aber ja, machen wir ja das nicht. Lenkt mich von gar was, nicht von was, ab. Wir was reden hier jetzt drüber. Das ist ein Kernthema von uns. Das stimmt doch nichts. Und wovon soll uns das denn ablenken? Wir machen halt weniger Wirtschaftsnachrichten oder ähnliches. Wir gehen auf so gesellschaftliche Manipulation ein. Und im Endeffekt sprechen wir ja genau darüber, was du gerade sagst. Im Endeffekt. Also, ja, also ich muss das vielleicht nochmal konkretisieren. Ich wundere jetzt nicht wirklich, dass sie darauf eingehen, das habe ich halt schon erwartet, aber dass sie es in derselben Woche, wo das rauskommt, schon tun, also das übersteigt selbst. Ja, der Rainer ist ja der Meinung, Erwartung. Dass das. Aber klar, das war dann, ich hatte den wahrscheinlich noch zu viel, ja, oder zu wenig, sagen wir mal, Einsicht in die Vorgänge da. Aber wahrscheinlich haben da schon Leute aus dem NR-Redaktion denen schon vorher gesagt, oh mein Gott, da kommt was ganz Schlimmes. Ich habe das hier schon im Rohschnitt gesehen. Und alle bereit machen, Angriff, Angriff, Angriff. Also kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Also das auf jeden Fall. Also es hat mich gewundert, meine ich nur, dass ich eigentlich ja schon gedacht hätte, dass sie es dann vielleicht erst sehen, wenn es rauskommt und dann vielleicht nicht ganz so schnell reagieren können. Also es hat mich halt doch schon gewundert, dass es wirklich direkt in der ersten Woche schon ist. Aber ja, scheinbar ist dann das Netzwerk dann wahrscheinlich doch zu gut und dass das jetzt nicht komplett abwegig ist, dass ich das halt schon, hätte man das schon erwarten können? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Dass es direkt so losgeht, das ist schon wahr, ja. Ja, der Rainer meint ja im Endeffekt, dass da ein Drehbuch dahinter steckt. Das ist genau so, dass wir hier jetzt gerade Plotpoints sehen und Spannungsbögen und ja, sowas. Die müssen das halt kontrollieren. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Loch, was da jetzt in die Hegemonie reingebombt wurde von der guten Frau Ruß. Und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass das kontrollierte Opposition oder irgendwie so ist. Weil diese Leute, die wissen das schon, dass sie da natürlich ihre Reihen geschlossen halten müssen, weil ansonsten nachher entgleitet ihnen hier noch was. Und eventuell wird da doch nochmal irgendwas, ja, leuchtet irgendwem was ein und eventuell ändert sich da nochmal irgendwie was. Genau, nur Städtetropfen oder so. Auch vorhersehbar ist ja die Republika und die hat hier auch passend einen Talk: Vergessen wir junge Konservative und wer profitiert davon? Sind hier zwei Journalisten vom WDR, die das hier halten werden. Und andere Frage: Product Ownerin Luisa Herde und Janis Wixford, stellvertretender Leiter der Abteilung Digitale Innovation, teilen Einblicke in die Formatentwicklung für einen YouTube-Kanal, der sich explizit an junge Konservative richtet. Ich war gespannt. Jenny, hey, hallo, junge Konservative, wir haben Luisa Neubauer mitgebracht. Hallo, junge Konservative, wusstet ihr, dass ihr auch gerne progressiv und feministisch sein könnt? Das ist einfach ein bisschen langsamer mit seiner Progressivität, dieser konservative Kanal, ja. Ja, also sie wissen natürlich, dass sie da irgendwie was aufbauen müssen, weil ansonsten beschwert sich jemand, dass sie ihren Vertrag nicht einhalten. Und das kann gut auch sein, dass die Frau Roos denen das auch so verkauft hat, dass das doch gut wäre, um sich dagegen zu wehren, dass die Leute sagen, ja, Vertrag kündigen, den Rundfunkstaatsvertrag, weil es nicht mehr eingehalten wird. Das kann natürlich sein. Naja. Ja, auch gibt es hier ARD und ZDF, so Next Generation, was anders werden muss und wie sich die Gremien jetzt verändern müssen, die Gremien, um fit zu werden für öffentlich-rechtliche Medien der nächsten Generation. Und das ist ja, lass mich raten. Quoten und noch so ungefähr. Zwei das war doch das Gespräch, was der Holger vom Massengeschmack da einmal hatte, aus irgendeinem Gremium von ZDF war das, glaube ich, wo es die ganze Zeit nur um irgendwelche Quoten und Gendergedöns und ja. Schlimmeres ging. Ja. Ja, das ging irgendwie bei X mal rum. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer da die Quelle war. Vielleicht der Lutz. Ich hatte das beim Holger gesehen. Ja, aber ich glaube, es kam von X. Vielleicht war es der Lutz Olaf, der uns auch hin und wieder mal zuhört. Der kann es vielleicht erhellen, wenn er gerade im Chat ist. Ja. Menschen als Zielgruppe, ja, die wissen natürlich auch, wenn das die jungen Leute nicht mehr gucken, dann ist es halt auch vorbei mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der Leonard Dobusch, der ist ja irgendwie im ZDF-Rundfunkrat schon lange. Und dann haben wir hier noch eine Dame, die im NDR-Rundfunkrat sitzt. Ja, und die werden hier garantiert auch nicht sagen, diverse politische Ansichten in vielfältigen Lebenssituationen wahr und ernst genommen. Also, das stellen die sich halt die Frage hier, aber da wird es dann wahrscheinlich auch wieder darum gehen, wie können wir andere Minderheiten irgendwie abholen und ja nicht irgendwie die Mehrheitsgesellschaft bedienen, weil die sind ja sowieso schon überall. Ja. Man könnte auch sagen, sie fragen sich, wie sie den Markt komplett abdecken können. Ich bin immer noch mit dem Thema, dass das eine Marktverzerrung ist, was sie da machen. Jetzt haben sie von Wieso, bringen sie noch so eine LE-Rechnung, die ist jetzt Vorschrift, bringt Wieso einfach kostenlos raus. Was ist denn mit den Softwarefirmen? Die sitzen jetzt auf ihrer Arbeit oder was und werden sie nicht mehr los, spitzenmäßig. Finde ich gut. Also, wie gesagt, diese ganze Marktverzerrung, die da durch diese Zwangsgebühren irgendwie reingehauen wird, das macht das Ganze irgendwie. Und leider hat uns der Lutz Olaf im Chat informiert, dass der eine Vortragende zwar digital fit ist, aber ein Sozialist. Und damit hat sich auch, glaube ich, erledigt, was in dem Vortrag zur Sprache kommen wird. Ja, und auch sowas gibt es auf der Republika. Stichwort: Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten und überall geht alles flöten und so. Legal, illegal, scheißegal. Aktivistische Rechtsberatung gegen die europäische Rechtsstaatlichkeitskrise. Zusammenfassung: Seenotrettung, ziviler Ungehorsam, AfD blockieren und verklagen, solidarisch sein, wo der Staat versagt. Das ist die Rechtsstaatskrise. Die Menschenrechte durchsetzen, zivilgesellschaftliche Räume schützen, staatliche und rechtliche Angriffe abwehren. Zwei MenschenrechtsanwaltInnen erzählen von den letzten Jahren. Hashtag Aktivismus, Hashtag Gemeinwohl, Hashtag Demokratie, Hashtag Rechtsruck. Ja, oder Hashtag Rechtsbruch würde ich da eher einführen. Hashtag, was Recht ist, entscheiden wir. Hashtag, wir stehen über dem Gesetz. Hashtag unsere Idealvorstellung ist das Maß aller Dinge. Es ist unser Rechtsstaat, ist das auch der Hashtag nächste. Leck mich doch am Arsch, was im Gesetz drin steht. Wir wissen es besser. Hashtag gute Gewalt ist keine Gewalt. Ja. Also, absolute Frechheit. Legal, scheißegal. Fragezeichen. Naja, wie war das nochmal? Man muss das nur als Frage formulieren und dann ist es okay. Und die Rechtsstaatlichkeitskrise ist, dass jemand, der ein Meme mit Nancy Faeser drauf teilt, 7 Monate auf Bewährung kriegt. Das ist die Rechtsstaatlichkeitskrise. Ja. Nicht das, was ihr da denkt, dass man sich überall festkleben kann. Hier? Oh, hallo. Da war es doch schon. Nicht, genau. Dass die uns auch verklagt. Dieses Bild hier vom Deutschlandkurier. Das Foto von Nancy Faeser, wo sie ein Plakat hochhält, und das ist ja generell so im Internet, dass man keine Plakate hochhalten sollte. Weil ansonsten passiert sowas hier, dass man da dann was drauf shoppt, und das ist ja auch passiert, und man kann das sogar noch richtig sehen, wie da was wegretuschiert wurde, also auf meinem Bildschirm zumindest. Ja. Oh. Sehe ich da die Umrisse von dem wegretuschierten, und draufgeschrieben wurde, ich hasse die Meinungsfreiheit. Ja, und für diese Geschichte gab es jetzt eine Verurteilung, 7 Monate auf Bewährung für den Chefredakteur vom Deutschlandkurier. Plus Brief, ne? Plus diesen komischen Brief. Ja, er muss sich schriftlich bei Frau Faeser entschuldigen, was ich die absolute Demütigung finde. Ja, das ist absolut banal. Okay, hey. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist Teil des Urteils. Und dann sitzt er ein für 7 Monate oder was. Die haben sie doch nicht mehr alle. Das ist doch wirklich nicht mehr wahr. Ich meine, es ist ja so ein bisschen so, das hatte ich ja bei dem Urteil von der Künast schon gesagt, dass es in der ersten Instanz vielleicht nur so ausgefallen ist, damit es in der zweiten Instanz anders ausfallen kann und dann ein höherinstanzliches Urteil vorliegt, worauf sich andere Gerichte einfach besser beziehen können. Vielleicht ist das hier auch so, wir hatten noch niemand in Betracht gezogen, so richtig. Das ist aber der gleiche Staatsanwalt und der gleiche Richter, der die Hausdurchsuchung für den Schwachkopf genehmigt haben. Der gleiche Richter habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Die Staatsanwaltschaft habe ich schon gehört, also Anwaltschaft im Sinne von... Okay, dann möchte ich das bitten, darum, das auf den Gerichtsstatus zurückzustufen, aber die Staatsanwalt ist der gleiche. Ja, Göttingen, oder was, ne? Nee, Bamberg. Achso, Bamberg, ja, okay. Ja, genau, das Göttingen waren die drei Hassreden. Und der Skandal heute. Ist ja, weisungsbefugt ist da ein CSU-Innenminister. Der könnte einfach sagen, das ist Tinef, so wie es halt ein Haufen Leute sagen, ist eine Unverschämtheit gegen die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit und die Satirefreiheit, und hören Sie damit dem Unsinn auf. Könnte der Innenminister jederzeit tun, könnte ja, den Staatsanwalt anweisen. Ja, dass es da mit der CSU irgendwie komisch ist. Also die haben ja auch diese Meldestelle von den, von den Baden-Württembergern damit übernommen. Aber sie Respekt. Ist ja auch Innenministerin, oder wie ist das? Ja, sie ist Innenministerin von Deutschland. Genau. Ja, aber ja, die Justiz ist Länderaufgabe. Ich meine, dass ein Richter angewiesenes Urteil spricht, oder das halte ich schon. Nee, Richter halten, machen das nicht. Aber es geht ja schon allein ums Ermitteln überhaupt. Also es hätte ja in der Staatsanwaltschaft schon gesagt werden können, dass das nicht weiter verfolgt wird. Ja. Und das mit der Entschuldigung ist halt die erste Stufe. Und wenn man die Pyramide hochgeklettert, das haben wir solche Sachen wie in China, wo du dann halt kahlrasiert in dreckiger Kleidung vor die Massen gestellt wirst und offen Abbitte leisten musst, dass du es gewagt hast, die politische Kaste zu kritisieren. Das ist die Pyramide, die wir von jetzt an erklimmen werden, wenn das Urteil Bestand hat. Oh je, Justizministerin. Rainer, bitte hör auf, mir Angst zu machen. Die nennt sie oder was? Das wäre völlig irre. Also soweit ich weiß, steht sie nicht mehr zur Debatte jetzt eigentlich für das vorgeschlagene Kabinett. Aber wer weiß. Und wer weiß, welche Leute da dann wieder kommen. Also vor allen Dingen Familienministerium war ja bisher eigentlich seit Frau Schröder eigentlich immer ein komplettes... Ja, bei den SPD-Frauen ist immer eine Überraschung drin, würde ich sagen. Skandalangelegenheit, also. Vielleicht kriegt die Saskia doch noch einen Ministerposten, wer weiß, ne? Bitte. Was Wichtiges. Ja, die SPD-Frauen fordern das sogar. Ich verstehe nicht. Wissen die nicht, wie beliebt diese Person ist? Und das sage ich nicht, weil ich frauenfeindlich bin. Ich mag den Stegner auch nicht. Das ist für mich der gleiche Typ Mensch. Ja. Den würde ich auch nicht als Minister haben wollen. Bitte mir nicht vorwerfen, ich würde was gegen Frau Esken haben, weil sie bestimmte Chromosomen hat. Ja, aber zu diesem hier auf jeden Fall sind die Leute relativ ein, also haben relativ die gleiche Meinung hier. Der Rosenfelder schaut ein Urteil wie aus einer Diktatur. Oh. Und hier haben wir noch die Ricarda Lang, die sagt, sorry, aber so ein Urteil hat nichts mit Verhältnismäßigkeit zu tun. Wobei aber Ricarda Lang wahrscheinlich schon meinen würde, dass so jemand verurteilt gehört, nur vielleicht nicht so stark, würde ich jetzt mal tippen. Mhm. Wirklich. Aber gut, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall fällt den Leuten halt auch schon auf, dass es irgendwie nicht so ganz richtig ist. Der Spiegel schreibt das aber auch sehr emotionslos, ne? Also richtig reinhängt tun die sich auch nicht, ne? Aber hier steht das auch schriftlich entschuldigen, ja. Die sind ja alle auf Schiene, also ja, die ganzen Medien. Ja, ich das Schlimme ist ja auch, dass sie ja gemeint haben, dass der Durchschnittsrezipient, na, da gehen sie ja immer danach, dass der gedacht hat, dass das echt ist, dieses Bild von ihr. So als ob sich irgendein Politiker hinstellen würde und sowas albern hochhalten würde. Echt, das weiß jedes Kind, dass man mit Paint oder so, an der Stelle dann einen Text reinschreiben kann. Ne? Das ist wirklich nicht als Satire zu verkennen, finde ich, oder als Nicht-Satire. Finde ich wirklich Quatsch. Naja, aber gut, wie gesagt, das ist ja, vielleicht hat das einen anderen Grund oder so, warum man das so gemacht hat. Jemand hat, habe schon überlegt, ob ich das mache, aber jemand anders hat schon halt den Titanic-Titel irgendwie endlich Ruhe in der Ostzone, Kohl setzt Giftgas ein. Und da ist halt Helmut Kohl in Armeekleidung und im Hintergrund siehst du, wie die Ostbundesländer irgendwie in einer Wolke verschwinden. Was würden die denn mit denen heute machen, wenn die das, also, genau. Ich meine, was, oder Wiedervereinigung ungültig, Kohl war gedopt, wo sie ihn mit den riesen Augen drauf gefotoshoppt haben. Mhm. All diese Sachen, wie würden sie das? Wenn sie als Satire erkannt und dann hätten sie es voll links weg zu machen, genau, so, tschüss, so, also, keine Ahnung. Also, das ist ja eben auch ein bisschen subjektiv, was man da erkennen möchte und da nicht, so, also, kann man ja durchaus für sich entscheiden. Ja, und hier hat einer auch irgendwie so ein Buch direkt hier gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob diese Person eine KI-Schöpfung ist, aber auf jeden Fall nennt es sich Jakob Schürmacher und sagt, Ende April kommt mein Buch, desinformiere dich, eine Streitschrift gegen den neuen Zensurtrend im Tarnanzug. Meinungsfreiheit stirbt leise, ich sag's laut mit diesem scheinbar KI-generierten Titel hier. Ich bin gespannt, ob es das wirklich geben wird, das Buch. Also die Faeser, das mal jetzt, im Auge behalten. Wenn da jetzt Bilder von ihr rumgehen mit anderen Sprüchen in dem Dings, in dem Kästchen, dann würde mich das nicht unbedingt wundern. Ich weiß, habe ich aber noch nicht so gesehen. Aber, ne? Dass man da was anderes Lustiges reinschreibt. Ich bin eine hübsche Frau. Oder so zum Beispiel. Kann es sein, dass der Herr Jakob Schürmacher der Sohn von Frank Schürmacher ist? Hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe eine gewisse Vermutung. Ja, der hat einen Sohn namens Jakob. Okay. Ich gehe davon aus, dass das der Sohn von... Ja, die Geschirrmacher sind nicht so häufig, glaube ich. ...dem ehemaligen FAZ-Herausgeber ist. Damals, als die FAZ noch eine konservative Zeitung war und so Leute wie den Herrn Alfonso des Öfteren zu Gast hat. Ja, interessant. Mal gucken. Ja, hier haben wir einen Psychologen, der gleichzeitig auch Videos macht. Unter anderem auch Dinge aufgreift, die wir hier besprechen. Also nicht im Sinne von, dass er uns hört und die nimmt, sondern einfach auch ähnliche Themen. Und er schreibt hier, ich bin fassungslos. Die Gleichbestellungsbeauftragte meiner Uni kam gerade zu mir. Wir müssen über deine Podcasts reden, was richtig und was falsch ist. Ja, das weiß ich dir auch. Ich, das sind meine privaten Tätigkeiten. Sie, nicht, wenn du hier arbeitest. Willkommen an der Uni 2025. Ja, dieses ganze Gegendere und so, das hat in der Realität gar keine Auswirkungen. Ne? Was wichtig, was richtig und was falsch ist, das weißt du ja auch. Das ist gut, ne, dass sie das glaubt zu wissen. Das ja, die an der Uni vor allem. Ne? Die Politikkommissarin tut Politikkommissarin Dinge, ne, würde ich dazu sagen. Ja, aber wirklich. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wo soll es denn hinführen? Und wir werden uns den Mund fusselig reden in den nächsten Monaten über sowas, glaube ich. Ich meine, es ist ja sowieso schon völlig irre. Guck mal, wie wir damals angefangen haben mit diesem kleinen Gamergate-Horizont und diese Techniken. Und wir haben das auch schon vor 5 Jahren gesagt und vor 7 Jahren gesagt, keine Ahnung, immer wieder. Diese Techniken werden immer wieder eingesetzt und wir sind jetzt in so einem Crescendo aus diesen krassen Kulturkampftechniken und die werden laufen, tausendfach werden Leute damit bedroht, mit den gleichen beschissenen Sachen, die wir damals bei Gamergate halt zum ersten Mal an der eigenen Haut erlebt haben. Ja, nur auf die Art setzt man das nicht durch, also... Ja, hat natürlich auch ein Positives, weil sich halt immer mehr Leute auch aus der Deckung wagen, ne? So wie der Warnan hier zum Beispiel. Ja, glaube ich auch. Also das ist der positive Teil davon. Dazu kommt, ne? Weil früher hieß es ja immer oft so, ach, das ist ja eh nur an den amerikanischen Universitäten, das hat für uns ja keinen Belang. Ne? Ja, und ich meinte, das ist eh klar, dass der Warnan, wenn er jetzt an der Uni ist, dass er sich meinetwegen dran hält, aber außerhalb dann bestimmt nicht. Erst das kam ja auch häufig von so Leuten, die das gesagt haben, die dann später dann dazu übergeschwappt sind zu... Das kommt alles von den amerikanischen Universitäten, das ist eh irrelevant zu, ja, das ist alles wichtig und richtig und Rechtsruck und bla bla. Und, ja, auf jeden Fall ist das nicht irrelevant, wenn Leute an ihrer Universität damit so belästigt werden, dass sie das irgendwie müssen oder so, dass sie so, ne, einen Zwang da reinkriegen. Und das und ist für doch jeden, nett sein und diese ja. ganze Scheiße. Und für jeden, den sie zwingen müssen, gebe ich dir mein Wort drauf, dass es 3 gibt, die das im Vorhinein machen, bevor sie irgendwelche Ärger kriegen. Und sehr genau aufpassen, immer schön gendern und bloß keine, ich habe ein gutes Gehalt, ich muss hier keine komplexen Fragen beantworten. Ich muss nicht unbedingt über Sklaverei sprechen oder irgend sowas. Ja. Ich kann vielleicht auch über irgendwas anderes sprechen, ein unverfänglicheres Thema. Ja, genau, es ist unmöglich zu sagen, was da jetzt halt schon alles verloren gegangen ist. Ja, okay, Rainer sagt gerade, ich habe die Scheiße jetzt schon zum zweiten Mal am Hals, was denkst du, wie sich das anfühlt? Und darüber hat er gesagt, willkommen in der DDR. Ja, und das ist natürlich nochmal, da gebe ich dir vollkommen recht, jedes Recht, so sauer zu sein, wie du gerade bist. Also, wer das selber am eigenen, ich habe das nur als Tourist erlebt und aus Erzählungen von nahen Bekannten. Und ich habe halt auch das Endstadium gesehen, glücklicherweise einfach für mich, weil ich ein Zeuge dadurch war von dem, was man da sehen konnte. Und das hat auch mein Postwende-Denken sehr beeinflusst. Aber ich meine, vor ein paar Jahren haben wir diese Vergleiche noch im heiteren Umschwang gemacht. So, haha, ja, DDR, haha. Und jetzt haben wir wirklich so das Gefühl, wie die Schlinge sich zuzieht. Und das ist nicht mehr angenehm, Rainer. Da brauchst du dir keine Illusionen zu machen. Und es gab und das sind diese Willkürurteile. Ne? Es gab gegen uns ja auch schon diesen Cancel-Versuch damals mit diesem links unten in die Media-Beitrag, der zwar nur einen halben Tag irgendwie online war, aber da hieß es ja auch schon quasi, wir müssen sich hier das Handwerk legen und wären wir größer, ich meine, wir haben gesehen, was Leuten passiert, die sonntagsabends Streams machen und größer werden, ne? An denen wird im Zweifelsfall halt dann ein Exempel statuiert, Free Shlomo. Ja. Das macht mich auch fassungslos, keine Angst. Ja, es ist auf jeden Fall auch übertrieben von dem, was da der Ablauf ist. Ich meine, Slomo hat sich ein bisschen da reingesteigert, dass er es irgendwie meinen würde, wenn er da dies und das zeigt. Aber dass er das irgendwie meint und dass das vielleicht bei unbedarften Zuschauern eben doch anders rüberkommt. Das hat er vielleicht nicht so bedacht. Ne? Deswegen hat er jetzt den Ärger, glaube ich, am Hals. Aber es ist natürlich, wie gesagt, viel zu stark, was wir mit ihm da machen. Viel zu intensiv und es ist auch nichts passiert. Ja, Gott, nee. Ne? Shitburger. Ja, genau, das Buch vom Ulf Boschert, das sollte ja eigentlich in einem anderen Verlag erscheinen und dann hat das ja im Selbstverlag rausgebracht und jetzt hat es hier zu Hause beim Westend gefunden, wo ja auch das Buch von der Esther Bockweit, was eigentlich woanders hätte erscheinen sollen, ja auch untergekommen ist. Und ja, auch die Judith Bassert, damals ihr Buch, das ist ja auch beim Westend Verlag erschienen. Und das war ja so eins von den ersten Büchern überhaupt zu diesem ganzen Woken-Komplex. In Deutschland zumindest. Und hat ja damals auch viel Gegenwind dafür gekriegt. Und ja, jetzt auf jeden Fall hier das von Porsche hat. Und der war ja jetzt auch bei dem Christian Rieck da im Interview. Und ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch das Shitbürgertum, habe ich mir auch gekauft gehabt, habe ich aber noch nicht ganz gelesen, nur so zur Hälfte. Bin ich bisher nicht so tierisch von beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt schon alles so ein bisschen krawallmäßig. Und ja, der Porsche hat ja beim Rieck auch halt von intellektuell und dies und jenes und seiner Prägung da irgendwie als 68 Kind und Linken und Marxismus ausprobiert und so. Also ich habe beim Porsche halt so ein bisschen das Gefühl, er erinnert mich eigentlich an so einen, ja, so ein Christopher Hitchens für Arme eigentlich, ne? Also der halt eigentlich irgendwie so links sozialisiert ist und auch immer mal so ein bisschen was raushaut irgendwie, was auch häufig halt so einen wahren Kern halt hat, aber im Gegensatz zum Christopher Hitchens hat er da auf jeden Fall einige Einschränkungen, zum Beispiel, was er da beim Rieck erzählt hat mit seinen Jesuiten, von denen er da irgendwie Kulturkampf da irgendwie gelernt hat oder linkes Denken und marxistisches Denken, aber irgendwie auf anders, wo ich mir auch wieder so gedacht habe, ja, das war auch alles total, und dann ging es da sogar um, total unterwandert, und dann ging es da sogar um Befreiungstheologie und so ein Zeug, was ja alles hier von den Russen da Desinformation war, um die Leute halt mit Leninismus anzustecken über Religion, und das haut er dann einfach so runter, dass er das da alles aufgesogen und gut gefunden hat und so. Da dachte ich mir auch so, ja, Ulf Boscher, das ist gut. Ja. Du bist jetzt irgendwie hier der Große, der uns vor den Woken bewahren wird. Ich weiß ja nicht. Also ja, lässt halt noch so einiges zu wünschen übrig. Und er ist ja damals bei mir auf dem Radar überhaupt erschienen, der Poschardt, als er da bei der Welt, bevor er Chefredakteur geworden ist, so einen Artikel rausgehauen hat, wo er diese Betylylisoy hieß, die, glaube ich, das war so eine mit einem Kopftuch in der CDU. Und der hat die irgendwie hochgeschrieben zur neuen Hoffnungsträgerin und dass man sich auf die doch stützen sollte, damit in der CDU die migrantischen Stimmen für die Zukunft von Deutschland irgendwie mehr gehört werden und so. Ja, ein Wunder, oh Wunder, hat die natürlich die Dame dann da mit einem Kopftuch halt nicht so eine gute Karriere da hingelegt, sondern ist eher mit schlechteren Aussagen da auffällig geworden. Und das Letzte, was man von der gehört hat, war, glaube ich, dass sie bei irgendeiner George Soros-unterstützten NGO irgendwie untergekommen ist und bei der CDU in Ungnade gefallen ist. Hätte man alles kommen sehen können, wenn da jemand mit Kopftuch auftritt, aus meiner Sicht. Aber wenn da so jemand von den Kulturmarxismus bei den Jesuiten gelernt hat, dann, dann ist er da vielleicht nicht so ganz auf der Höhe, aber bildet sich was ein auf seine Intellektualität und dies und jenes und so. Also keine Ahnung. Ich schwank da irgendwie zwischen. Ich würde eigentlich gern mal mit dem Typen debattieren. Und irgendwie. Aber sogar der Rieck hat doch gesagt, die Dichte an Fremdwörtern oder so war jetzt zu hoch und wäre nicht überall mitgekommen oder so. Also. Ja, weiß ich jetzt nicht so. Ich habe es halt mal so einen Nachmittag die Hälfte davon gelesen. Und ich war jetzt auch nicht so richtig, also der Antrieb war jetzt nicht so richtig da, die andere Hälfte dann auch zu lesen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das noch irgendwie schlimmer wird oder so. Aber das, was ich da bisher gelesen hatte, das war halt alles so ein 0815, wie der Poschardt halt so ist. Na, also halt so eine Empörtheit über Leute, die halt nicht wahrnehmen, dass irgendwelche Dinge schlecht laufen, wo ich dann auch wieder die ganze Zeit an Betylylisoy denken musste. Die Hoffnung der CDU. Und ja, also hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber dass es kein Verlag oder der Verlag dann da abgesprungen ist, das war halt auch wieder alles so eine, ist halt wieder, wie er selber dann sagt, ne, da kann er sich dann drauf ausruhen. Und das war dann auch zum Erfolg von dem Buch ganz stark beigetragen, und ich denke auch, das Westend hat das jetzt größtenteils aufgenommen, um halt von dem Hype noch weiter zu profitieren. Ne? Also Boschert hat zwar bei dem Rieck gesagt, dass die, er hat das gar nicht gesagt, dass es beim Westend ist, er hat nur gesagt, dass die Macher von dem Verlag sich da ertappt gefühlt hätten von dem Buch und das deswegen verlegen würden. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass sie da einfach nur gesehen haben, das ist was, wo sie ordentlich Geld mit verdienen können. Aber ehrlich, nette Geschichte so. Und das ja quasi gratis geliefert kriegen. Die müssen da überhaupt nichts mehr reinstecken. Jetzt so an, also klar, die müssen es jetzt noch drucken, damit sie es halt verlegen können. Aber die müssen da jetzt ja nichts mehr lekturieren oder irgendwie groß. Oder irgendwie groß jetzt damit. Also die müssen ja jetzt nicht die Leute überhaupt darauf hinweisen, dass es das gibt oder so. Ne? Also die müssen ja jetzt keine große PR mehr betreiben. Das ist ja quasi alles fertig. Das ist ja eigentlich wie eine Lizenz zum Geld drucken jetzt. Dieser Verlag von dem Buch. Ne? Also dass da nicht schon einer vorher drauf gekommen ist. Ja, also brauchen wir nichts zu erzählen. Gegeben, wie der Heine, glaube ich, der Heine Verlag war es, glaube ich, bei der Merkel. Ne? Die war ein bisschen zu teuer. Ich glaube, es könnte sein, dass sich das nicht reinspielt. So. Ja, aber es sieht auf jeden Fall nach einem guten Geschäft aus für Westend. Das finde ich auch, ja. Kauft mein Buch. Das ist sehr gut. Aber ja, Jesuiten sind ja auch, so eine Sache, ob man denen trauen soll. Ich weiß ja nicht. Ja, der Danisch hatte einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag rausgeschrieben, die er bemerkenswert fand wohl. Unter anderem die Sache mit den... mit dem Verbot von falschen Tatsachen, Behauptungen oder so angeblich. Ja, und hier eben unter anderem Flughäfen, kannst du einmal durchscrollen, das ist was Besonderes, fand ich jetzt nicht dabei, beziehungsweise sind eigentlich alles besondere Punkte, so gesehen. Hier heißt es zu Flughäfen, dass sie jetzt zum Beispiel wieder ausbauen und internationale Konnektivität besser herstellen wollen, verbessern wollen. Ja, das war ja vorher ein bisschen anders unter den Grünen, was sie eben so durchgekriegt haben bei der SPD, ne, an Punkten. Sind ein paar Sachen jedenfalls drin, die nicht ganz so rot sind, jedenfalls. Wie der Danisch das schreibt. Kannst du mal runterscrollen, ist eine ganze Menge sogar. Eine ganze Menge Themen dabei. Wie gesagt, hier meine Brille ist leider kaputt. Ich kann die Dekarbonisierung so der Luftfahrt ist schon mal eine schöne Idee. Ich bin gespannt. Ja, das dürfen sie auch genommen. Massiven Fachkräftemangel wollen sie entgegenwirken, indem sie Arbeitsgenehmigungen für qualifizierte Fachkräfte beschleunigen. Ja. Bürokratie, Dokumentationspflichten wollen sie abbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem Lieferkettengesetz dann zusammenhängt. Das ist, glaube ich, ein bisschen uneindeutig formuliert. Normen vereinfachen, Standards mittelstandsgerecht vereinfachen etc. Reduzieren die Nachweisführung und so. Digitalisierung, ja. Da kommt der dicke Hund. Jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität. Ich dachte, das dürfen wir in Deutschland nicht, aber ja, die machen das halt. Ne? Wir werden die EUDI-Wallet für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bereitstellen, mit der Identifikation, Authentifizierung und Zahlungen möglich werden. Ja, da muss das Ding nicht mehr bei haben. Wer den digitalen Weg nicht gehen will oder kann, erhält Hilfe vor Ort. Wo vor Ort? Ja, keine Ahnung, wenn du über die Grenze willst oder so wahrscheinlich. Was, Grenze? Ich meine, das ist Bürgerkonto. Ist das, sind das die, jetzt fehlt der Preis natürlich. Ist das für die CBDCs? Für die digitalen Euro? Nee, das ist doch. Oder ist das einfach ein Wallet im Sinne von, da sind dann deine irgendwie Identität und Schnickschnack drin? Das habe ich ein bisschen so verstanden. Ich habe den Eindruck, dass du damit auch bezahlen kannst, aber alles nur vom Staat ist. Kannst nicht. Dann mit dem normalen Handel bezahlen oder so. Etwa Unternehmen. Führerschein oder so. Aber dann verstehe ich das, was drunter steht, nicht. Für Unternehmen, Selbstständige und Vereine schaffen wir spezifische Zugänge. Etwa Unternehmensgründungen wollen wir innerhalb von 24 Stunden möglich machen. Ach ja, das betrifft ja interne Abläufe, glaube ich. Wenn die Leute bei mir hier, das geht seit Monaten, auf der Zulassung was anmelden müssen, ist das nicht innerhalb von 24 Stunden. Das ist halt teilweise tageweise Wartezeit, wo dein Auto irgendwo steht und du es nicht anmelden kannst. Wie wäre es, wenn ihr da irgendwie mal was macht? So. Ja. Verwaltungsleistungen über eine zentrale Plattform. Ich wette, da kommt irgendwann auch dein digitaler Euro dazu. Ja, spezifische Zugänge für Selbstständige und Vereine, das ist wahrscheinlich auch Zweckkommunikation. Und vielleicht kann man da auch gleich das Social Credit Konto mit verknüpfen. Damit sind sie ja noch nicht fertig. Ja, Social Credit kommt, glaube ich, nicht, ist jedenfalls nicht hier aufgeführt, aber es soll geben, okay, gebündelte Serviceeinheiten statt Doppelstrukturen, das betrifft irgendwas mit IT. Aber Recht, packt für den Rechtsstaat, meine Güte. Ist Ausweis und Wallet in einem, sagt 1300 Ghosts. Klarnamen Pflicht durch die Hintertür. Ne? Mhm. Hallo, Herr Merz. Hallo. Was soll einer verbesserten Digitalisierung, Verschlankung, Beschleunigung von Verfahrensabläufen, personelle Stärkung, ja sicher, mehr Geld. Nur durch eine Verbindung aller drei Elemente sichern wir die Qualität, genau, der Rechtsprechung. Ach so ist das. Und ermöglichen schnelle Entscheidungen. Ja, Zugang zum Recht wollen sie verbessern. Datenschutz, genau, das waren auch so Dinge, dass sie eben Vorratsdatenspeicherung einführen wollen. Ja. Mal wieder. Mal wieder. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wer sie hindern soll. Ne? Sie haben eine Mehrheit. Europa will sie nicht hindern. Es sei denn, ja. Meloni oder Budas oder sonst irgendwer schmeißen irgendwann alles hin. Ja. Dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern, um Anschlussinhaber zuordnen zu können. Portnummer, das ist Quellen TKÜ ohne Zugriff auf retrograd gespeicherte Dateien. Das glauben wir euch. Das glauben wir. Okay, ja, und dann Meinungsfreiheit natürlich, Cybersicherheit und Strafprozessrecht. Wir müssen unseren Ermittlern die notwendigen Ermittlungsbefugnisse zur Verfügung stellen. Daher weiten wir die Straftatenkataloge der Paragraphen 100a fort den Strafprozessordnung soweit erforderlich aus. Soweit erforderlich, okay. Unter anderem entfristen wir die Telefonüberwachung. Entfristen Telefonüberwachung, was heißt das? Bei Wohnungseinbruchdiebstahl. Ja, also wenn einer bei dir einbricht, dann überwachen sie hinterher dein Telefon, oder wie verstehe ich das? Und bei dem anderen Paragraphen ändern sie es so, dass du vorher keine Straftat begangen haben musst aus dem bestimmten Katalog, damit sie dich wegen Geldwäsche abhören können. Auch interessant. Und Funkzellenabfrage soll uns auch ein bisschen umfassen. Hört sich nach Freiheit an. Ich rieche, ich liebe den Geduch von Freiheit am Morgen. Beim nächsten ist schon der Titel verdächtig, Medienvielfalt stärken. Meinungsfreiheit sichern. Meinungsfreiheit gesichert. Ja, nee, ist klar. Unabhängige und vielfältige Medien sichern eine freie öffentliche Debatte, heißt es. Wir setzen uns in dualen Mediensystemen sowohl für einen pluralen öffentlich-rechtlichen als auch für faire Regulierungs- und Refinanzierungsbedingungen. Bla, ne? Umgang mit Desinformation. Das hat der Danisch nochmal gelb gemacht. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen. Ja, eben dieses Ding durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt, heißt es. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht zur Unterwahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können. Wieder diese Hetze, ne? Scheiß Gummibegriffe. Systematisch eingesetzte manipulative Verbreitungstechniken. Was soll das sein? Social Boots. Der massenhafte und koordinierte Einsatz von Bots und Fake-Accounts. Ja. Siehst du? Müssen verboten werden. Verboten! Ja, ja, aber auch Klarnamenpflicht durch die Hintertür. So ein Verbot dafür. Ich meine, hatten wir nicht ein Verfassungsurteil? Dass das im Verfassungsgerichtsurteil, dass das genaue Gegenteil von dem ersten Satz gesagt hat, dass auch das Verbreiten falscher Tatsachenbehauptungen rechtens ist. Das kann ja auch mal eine Fantasiegeschichte sein oder so. Ich meine, ja, was ist mit Religion? Ja. Wenn mir jemand dann irgendwo droht, du kommst in die Hölle, kriege ich dann PTSD und Entschädigung? Weil der hat ja gelogen. Oder soll das ja beweisen? Also der hier, wie heißt der vom Schwarzen Kanal? Hier, der Schnitzler? Nee, das gibt auch noch dieses andere Ding hier vom Spiegel. War es nicht auch Schwarzer Kanal? Fleischhauer, genau. Der hat gesagt, das wäre alles total christlich, wenn man gegen die Lüge vorgeht. Ja, der Fleischhauer ist halt auch echt. Ist eine kaputte Uhr halt. Ja, so einmal am Tag geht er richtig. Also ein Wackelkontakt wieder aus. Ja. Also den würde ich halt in die gleiche Liga stellen wie Porsche. Der würde auch sofort beim neuen Deutschland anfangen, wenn es nötig wäre. Und dann halt da schreiben. In Plattformen halt wollen sie dann wieder eine verschärfte Haftung aufs Auge drücken. Outlinks zu Drittanbietern sind zuzulassen. Der Digital Services Act muss stringent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Weiterentwickelt, natürlich. Da hieß es auch mal irgendwie anfangs, also geht es um Urheberrechtsverletzungen oder so. Das hat damit nichts mehr zu tun. Ne? Systemisches Versagen muss in einem bestimmten Verfahren mit der EU-Kommission Konsequenzen haben. Hörst du, Elon? Or else? Jo. Naja, an dem würden sie auch gerne Exempel statuieren oder so. Hätte ich ja noch irgendwo anders gelesen. Ja, soweit von Dani Study. Ja, das kann das Muslim nicht, dann das Atheisten verklagen eigentlich? Weil der sagt, es ist ja eine Lüge, dass es keinen Gott gibt. Und er fühlt sich dadurch gestört. Ja, also der Digital Service Act hat jedenfalls nichts mit Urheberrecht zu tun, höchstens insofern, dass sie ja immer meinen, dass diese super tollen Regelungen fürs Urheberrecht auch für Meinungssachen da sein sollten, so nach dem Motto, ich kann ja auch Sachen sperren lassen, wenn einer meine Sachen klaut und das funktioniert ja auch so wunderbar und wird überhaupt nicht missbraucht, um irgendwie sich Kritik an seiner Person irgendwie unschädlich zu machen, hust. Und ja, insofern halt, ne, dass sie da irgendwie meinen, das wäre so eine schlaue Idee, dass man das für Hass und Hetz in Anführungsstrichen halt auch benutzen könnte. Aber neben dem Digital Services Act geht es ja halt nur darum, dass man irgendwie meint, man hat irgendwelche schwammigen Sachen, wo man irgendwie sagt, ja, die Plattform sollen nicht sperren und sie sollen sperren und sie sollen sich alles sagen lassen von ihren Trusted Flaggern und die Trusted Flagger, die werden irgendwie berufen von den Mitgliedstaaten und da haben wir jetzt Respekt, Meldestelle und spätestens dann hätte man halt sagen müssen, okay, ihr habt diese Meldestelle Respekt, der Chef davon ist einer von der Al-Azhar-Universität in Kairo, Muslimbruderschaft, Galaschmiede und damit ist uns klar geworden, dass das so nicht funktionieren wird und dass derjenige, der sich meldet und sagt, ich mache das mit dem Zensor hier, ich sage euch, was irgendwie geht und was nicht geht, dass diese Person dann halt eben sich damit eigentlich nur geoutet hat. Also wenn man das als Honeypot ansetzt, dann wäre das okay, aber alles andere kann man halt vergessen, dass da irgendwie was Vernünftiges bei rauskommt, wo man irgendwie den Leuten mit Genüge tut und das irgendwie fair irgendwie macht. Wird nicht passieren und von daher kann man sich davon nur verabschieden. Und ich bin mal gespannt, ob da die FDP, von der ich diese Woche gar nichts dabei habe, ausnahmsweise mal, da jetzt auch mal wieder von wegkommt, weil da war ja irgendwie die letzte Sache dafür, ja, wir waren zwar gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber wir wollten das dann auf europäischer Ebene haben. Und ja, also das sieht man ja jetzt, was daraus geworden ist. Und es ist einfach nicht machbar und nicht durchführbar und man sollte sich davon wieder verabschieden und jetzt schnellstens sagen, okay, wir haben unsere Lektion gelernt, das wäre vernünftig. Der Dan sagt, es gab heute ein Video mit Schlummo und Kasper. Das sind ja gute Nachrichten. Das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ach so, nee, dann sagt jetzt Kondensmilch. Sagt, nee, es gibt kein Video mit Schlummo und Kasper. Das ist ein älteres Video wahrscheinlich, weil Kasper gesagt hat, Schlummo hat ihn nicht angerufen. Dann sitzt er wahrscheinlich immer noch im Knast. Dann gilt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich Free Schlummo. Ja, das wird sicher super. Wir werden den Zugang zum Recht erleichtern und die Justiz in der Fläche festigen. Was soll das bedeuten? Oh, hab ich ja, vielleicht nach kanadischem Vorbild nochmal so extra Menschenrechtstribunale einführen. Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit. Und keine mehrfach. Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sollen ihre Daten gegenüber dem Staat nur einmal angeben müssen. Oh, wie convenient. Dafür halt alle. Und wenn du das falsch machst und wenn die nicht mehr up to date sind und dann straft. Wir reformieren die Datenschutzaufsicht. Ja, ich weiß schon, wo das hinführen wird. Unbürokratische Widerspruchslösungen. Also du musst überall widersprechen damit. Geht ansonsten zugestimmt. Genau, da werden sie dann verankern, dass man ganz cool Opt-in, so also Opt-out-Regelungen machen kann für alles Mögliche. Sie haben einen Impftermin gemacht. Was? Wann? Ja, sie haben hier keinen Opt-out gemacht. Die Herren kommen sie gleich besuchen. Mit denen werden wir noch eine Menge Spaß haben. Hm? Genau. Zugang zum Recht klingt nach Kafka, der Prozess. Ja, Ulius Jui, eindeutig. Sehr gutes Buch. Ich bin ja weniger der Sachbuchmensch, aber das hat mir sehr viel über die Welt beigebracht. Welches? Der Prozess. Franz Kafka. Ja. Obwohl er sich keiner Schuld bewusst war. Nee, jemand muss ihn verleumdet haben, denn obwohl er sich keiner Schuld bewusst war, wurde Josef K. eines Morgens verhaftet. Ja, das ist das in Wilkestadt. Und dann kommt, also dieses, das ist ja ein Fragment mit einem relativ unbefriedigenden Ende, aber diese Tour de France durch völlige Entmenschlichung, durch solche Gerichts, ja, weiß ich, man muss es lesen, also um die, weil es wird immer absurder und immer grotesker und er findet halt nirgendwo hin, wie oft bei Kafka, wie im Schloss auch. Ja. Es ist ein fantastisches Buch, wenn man sich mit solchen Abgründen auseinandersetzen will. Ja, wenn man das Kafkaeske verträgt. Wenn Fakten zur Gefahr werden. Genau, die Fakten werden zur Gefahr. Wo habe ich den Artikel denn? Ach so, ja genau, ist ja eben Faktenbehauptungen, falsche Faktenbehauptungen. Nee, es geht diesmal darum, dass der Homo Duplex Videos über MyLab macht, zum Beispiel. Was? Nur, dass wir hier eine alte Bekannte treffen werden, weil wir könnten eigentlich da oben auch hinschreiben, Pia Lamberti jammert über Kritik an ihrer Person für ein paar Absätze. Und das wäre meiner Meinung nach die ehrlichere Zusammenfassung dessen, was wir hier lesen werden. Denn die Sozialpsychologin Pia Lamberti hat folgende Erfahrungen gemacht. Sie werden beschimpft, diffamiert, privat bedroht. In der teils unregulierten digitalen Blase der sozialen Medien sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft Feindbilder, weil sie unbequeme Wahrheiten aussprechen. Ja. Auch Pia Lamberti erlebte orchestrierte Shitstorms und massive Anfeindungen. Gewaltandrohung, Todesdrohung, Beleidigung, die ganze Bandbreite hat sich da wirklich über mich ergossen. Deswegen hat sie halt auch das Center für Monitoring, Analyse und Strategie CEMAS gegründet. Ehrlich? Mhm. Ja, schon vor Jahren. Miro Dietrich, der ist da ja auch drin. Ah, wunderbar. Miro Dietrich, cooler Mann. Ja, aber das ist ja, also das ist ja wirklich schon lange so und deswegen, diese beiden, die tauchen da ja ständig als Experten auf und Stichwortgeber und es sind halt wirklich nicht viele, die sie da haben für ihren Faktenfinder und ihren Kram. Und es sind immer wieder die gleichen Leute. Also wenn es die nicht sind, dann ist es Institute for Strategic Dialogue, einer von den beiden. Ist eigentlich immer, wenn es um diese Themen geht. Also Pia Lamberti arbeitet auch für die Bundeszentrale für politische Bildung und die Sachen, die sie da zu verantworten hat, die sie da damals bei YouTube erschienen sind, über irgendwelche Verschwörungstheorien, waren auch total tendenziös und unter vollkommener unter Ignorieren von allen anderen Dingen, die da eventuell reinspielen. Also es wurden da halt auch Sachen irgendwie eingestuft, die, wo man halt durchaus zwei Meinungen zu haben kann und die nicht so eindeutig sind, aber nach Sicht von Frau Lamberti ist das halt alles, ist die Welt halt einfach. Ja. Das hat natürlich auch etwas mit mir gemacht. Wenn man weiß, dass man von Personen so stark gehasst wird, dass sie sich im Internet überall austauschen. Und ich musste mein Leben dahingehend umstellen. Ich musste die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Weil sich Menschen über dich austauschen, weil du deine Meinung beruflich ins Internet packst. Und die Menschen sich dann darüber austauschen, fühlst du dich bedroht, weil sie nicht deiner Meinung sind und das auch kundtun. Das ist schon... Das ist dieses Anita Sarkeesian geht zur UN-Syndrom. Ja, ne? Vielleicht sollte sie da auch mal hingehen. Die Baerbock ja, könnte genau. Sie ja einladen. Ja. Und natürlich wird das Ganze mit einem Bild von Herrn Drosten und Werbung für einen Beitrag darüber, wie schrecklich der Herr Drosten irgendwie... im Kreuzfeuer steht garniert. Ja. Natürlich, was auch sonst. Ne? Der arme Drosten. Forschende aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen erleben Ähnliches. Sie geraten ins Kreuzfeuer. Egal ob Genderforschung, Rente, Virologie. Alles Reizthemen, die Userinnen und User vor allem das im Netz. Forschende, ja. Das sind nicht Leute, die ihre Voreingenommenheit da irgendwie rauspeitschen und da unter dem Anstrich der Wissenschaftlichkeit dann irgendwie von den Leuten erwarten, dass sie es einfach nur fressen und schlucken und Nachschlag verlangen. Ja, Forschende, ganz bestimmt. Psychologen. Egal ob Gender, alles Reizthemen, die User und Userinnen vor allem im Netz triggern, genau. Schon seit längerem steht die Klimaforschung unter Beschuss und mit ihr Einzelpersonen wie Claudia Kempfert. Ja, keine Naturwissenschaftlerin. Was ist das nächste Beispiel? Ja, eben, ich meine, ihr lasst das ja auch alles hier, die ARD und so, die lassen das ja eh auch alles, die entschlucken das einfach alles. Die hinterfragen ja auch gar nichts selber von sich aus, ist scheinbar. Es ist so klar, dass das von anders kommt. Die Frau Kempfert hat erlebt, wie Fake-Accounts unter ihrem Namen angelegt, Webseiten gehackt und Wikipedia-Einträge gelöscht wurden. Nein. Also das, was jeder durchschnittliche YouTuber, der mehr als irgendwie 50.000 Follower hat, schon mal erlebt hat. Wahnsinn, Frau Kempfert. Das haut mich ja geradezu um. Hauen Sie ab und zu kontroverse Themen im Internet? Oh, ach so, ja nun. Die Frau Kempfert. Was soll man machen, ne? Dabei gehe es nicht um die Privatperson, sondern um den Klimawandel an sich. Diese Erklärung, dass ich stellvertretend für ein Thema stehe, helfe ihr, mit den persönlichen Anfeindungen umzugehen und resilient zu bleiben. Was ist denn der Klimawandel an sich? Ja, dass sie, also ich rede zwar den Schwachsinn, aber eigentlich sind die Leute zornig, weil der Planet brennt. Und daraus zieht sie ihre Ruhe. Ja, also ein Feind, dass die andere eine Frau ist oder so, ja. Das ist ein ziemlich glaubhaftes Modell, wie Wokies funktionieren. Die politische Meinung dieser Leute sind Fakten, die man gefälligst zu schlucken hat. Ich bin gar nicht doof, die Leute sind transfeindlich. Ich habe nicht gar keine Ahnung von Videospielen, sondern die Leute mögen keine linke Kulturkritik an Videospielen und so weiter und so fort. So ist es ja auch. Alles, was die Gegner dieser Progressiven machen, darf personalisiert und zur Zerstörung der betroffenen Person benutzt werden. Sobald sie angegriffen werden, ist das immer ein Angriff auf erstens alle von ihrer Sorte und zweitens halt auch auf Hilfe die Menschenrechte. Wir kennen alle diese Argumentation. Ja. Das hat dann weniger mit der Person an sich etwas zu tun, sondern generell mit dem Thema Klimawandel und überhaupt Klimaschutz. Und da wird man automatisch zur Zielscheibe. Und dann, wie Johanna von Orléans einst vor den Toren von, keine Ahnung, Tour oder so. Ja, ich meine, wenn man sich darum kümmert, dann gerät man in die Diskussion. Das ist ja nicht Zielscheibe. Ja Gott, nee, was ein Gejammer. Doch gerade Frauen erfahren zusätzlich oft noch eine andere Dimension von Beschimpfung. Die Südpol-Dings. Sexuelle Diffamierungen. Auch damit hat Frau Lambert die Erfahrungen gemacht. Ja. Vor allem das Sexualisierte, was ich erhalten habe, das ist schon sehr unangenehm. Wenn es solche Bedrohungen und Beleidigungen gibt, die meinen Körper betreffen oder irgendwelche Vergewaltigungsfantasien. Und da gebe ich ihr vollkommen recht. Stimmt. Vergewaltigungsfantasien sind widerlich, Drogen sind scheiße und Beleidigungen, gut, sind zumindest mal schlechter Geschmack, meiner Meinung nach. Und ja, wer sich in die Öffentlichkeit stellt, ist halt sich bewusst, dass es nicht nur... Ja, ich meine, die treten auch um seine Stimme Meinung, geht, oder? Sondern auch um die Person. Es gibt einen Grund. Ja, die produzieren halt. Ja, auf jeden Fall ist es auch keine Tatsache, dass diesen Leuten das wirklich widerfahren ist, weil das ist halt natürlich so ein Topos, der in diesen Sachen ja immer wieder erzählt wird. Und ich traue es denen durchaus zu, dass sie es da einfach reinbringen, weil sie ja der Meinung sind, dass irgendwer das ja sowieso schon tut. Und deswegen passt es ja in die Geschichte rein, die man da erzählt, weil man ja immer überall Geschichten sieht, die erzählt werden und das natürlich Projektion ist, weil man dann sich selber diese Geschichten gerne erzählt und deswegen lesen sich diese Artikel auch immer alle gleich und deswegen stelle ich das halt auch in Abrede, dass das hier eine Tatsache irgendwie wäre, was die Leute hier behaupten, was ihnen widerfährt. Das kann man vielleicht nur auf der emotionalen Ebene verstehen, dass jede Hassnachricht, die kommt, ist schlimmer als die vorher. Deswegen wird das immer mehr, verstehst du? Okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Ich fange einen Satz an und ihr sagt mir, wie der zu Ende geht. Also zumindest so von der Tendenz her. Um Betroffene zu unterstützen, hat Julia Wand gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vor knapp 2 Jahren einen Arbeitskreis gegründet. eine Meldestelle ins Leben gerufen. Geht schon eine NGO Richtung gegründet. So war es, genau. Danke, Chris. Nämlich den SciComm Support. Die bundesweite Anlaufstelle berät und unterstützt Personen, die aufgrund ihrer Wissenschaftskommunikation, da steht in Wirklichkeit... Weil der eigentliche Name Scientology war schon vergeben. Oder? Scroll bitte mal runter. Weil das glauben die Zuschauer nicht, wenn die das nicht sehen können, so bis... Warte noch ein Stück, halt, jetzt genau. SciComm Support. Die bundesweite Anlaufstelle berät und unterstützt Personen, die aufgrund ihrer Wissenschaftskommunikation und in Klammern dahinter nochmal SciComm. Das sind die ganz coolen Kids, die machen nicht mehr Wissenschaftskommunikation. Science Community. SciComm. Opfer von digitaler Gewalt, Hass, Opfer von in Klammern digitaler Gewalt, Hassrede oder Medienkampagnen geworden sind. Ja. Manchen Personen kann man mit einem. SciComm ist das hier. Eine Psy-Op. Eine Psy-Op quasi. Manchen Personen kann man mit einem Telefonat helfen. Dann gibt es Fälle, wo man kommunikativ unterstützt. Vielleicht etwas schreibt. Und dann gibt es auch Fälle, wo wir mit den Personen vor Gericht gehen. Also ja, eine Meldestelle. Mit einer schweren Arbeit. Ja. Wunderschön, oh, wunderschön. Das neben einer Kommunikations- und Rechtsberatung können Betroffene auch psychologische Hilfe erhalten. Diese sei besonders wichtig, um bei der Bewältigung der emotionalen Belastung zu helfen, meinte Wand. Telefonisch ist der SciComm Support täglich zwischen 7 und 22 Uhr besetzt. Selbst an Wochenenden. Der Staat zahlt das? Wer bezahlt das? Ich habe eine Frage. Wer bezahlt das? Weil das ist ein ziemlich cooler, lässiger Job. Oh, da hat schon wieder einer angerufen. Was hast du gemacht? Ja, hab gesagt, soll irgendwie... Eine Beratungsstelle. Hier, Anzeige. Auf der Online-Wache mal. Ich habe ihn zur Headache geschickt. Was machst du heute noch? Och, ich nehme das Handy mit. Ruft doch eh keiner an. Großartig. Wir geben einfach immer wieder Geld als Gesellschaft aus für Probleme, die nicht existieren würden, wenn nicht faule Leute sie erschaffen hätten. Ja, und fast die Hälfte der Forschenden hat Anfeindung schon mal erlebt. Marie-Louise Vollbrecht, oder wie? Über diese Frau sprechen wir hier bei SciComm. Ich weiß noch, wie damals HateAid es abgelehnt hat, dem Drachenlord zu helfen. Das würde dann ähnlich laufen wahrscheinlich. Ich sage, nee, wenn wir dem jetzt helfen, dann haben wir den ganzen Kram am Hals. Und das würden sie sich bei der Vollbrecht auch nicht trauen, weil sie genau wüssten, dass sie sofort in Asche verwandelt werden von der Community, der sie eigentlich helfen wollen. Einen demokratischen und konstruktiven Wissenschaftsdiskurs zu fördern, sich schützend vor Forschende zu stellen, die freie Ausübung von Wissenschaft zu garantieren, das ist am Ende auch Aufgabe von Gesellschaft und Politik. In einer Zeit, in der Fakten wichtiger sind denn je. Wenn es doch passieren würde. Aber wenn sie forschen, ist das vielleicht eine Forderung, die ich unterstützen würde. Wenn sie wirklich forschen, aber tun sie ja nicht. Ja, aber das muss nicht selektiv erfolgen. Weißt du? Man darf nicht. Ich weiß nicht, hast du den Artikel über Würzburg dahinter gepackt? Nee, okay, dann kommen wir da später nämlich nochmal zu der Geschichte in Würzburg. Da können wir das Thema nochmal aufgreifen. Ja, gut, dann. Lass uns mal dabei. Dann wäre ich hier fertig. SciComm, nicht vergessen. Sagt nie wieder Wissenschaftskommunikation. Sagt immer SciComm. SciComm. Die Kids, dass ihr alt seid. Von der Frau Bullabü oder was, ne? Was ähnlich hieß denn, glaube ich. Ja, noch das gibt es bei der Republika, wie rechte Parteien junge Wähler Sternchen innen über Social Media erreichen und was Journalisten Sternchen innen gegen Desinformation tun können. Ja, und das ausgerechnet mit Leuten wie Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, ne, die AfD-Beauftragte, Ingrid Rotnick, die alte Bekannte. Oh, Ingrid. Oh, vier so Mädchen, guck mal. Und Anna-Marieke Kruse, die, glaube ich, diesen Social Media ARD-Chefposten schon innehatte, als Piratenpartei noch gab und da auch schon ihren feministischen Drall überall reingelegt hat. Und in den sozialen Netzwerken normalisiert die AfD. Was normalisiert die? normalisiert die AfD rechtsextreme Positionen und hat damit Erfolg bei jungen WählerInnen. Super. Wie können wir, oh Gott, wir, sie werden wieder Memes machen. Welche Strategien gehen sie vor? Ja. Surprise Pikachu. Ingrid, mach du jetzt bitte dein Meme. Du hast jetzt deine 2 Minuten. Das ist ein Langstrecken, Surprise Pikachu. Surprise Taurus oder was? Das ist ein Splitter, Surprise Pikachu. Surprise. Die Make America Great Again Bewegung ist eine moderne US-Version der NSDAP, ja. Ja, hier der Artikel führt relativ lang aus, wie die amerikanische Presse so momentan zu Trump steht. Und das sind, ist eins der vielen Zitate, die sind da drin. Nee, stimmt nicht. Fand ich aber. Nee, es geht hier um irgendwelche was von europäischen und so, ja, slowakisch, weißt du, da will ich was. Achso, ja, stimmt, jo. Übrigens okay, vom. Aber so ein von der DPA stammt das hier, ne? Also das ist gar nicht von der Welt, das ist ja nur in der Welt erschienen auch. Ah, ja. Und das ist wieder wie die DPA hier irgendwie sagt, guck mal, alle anderen Leute sind auch der Meinung, dass das irgendwie rechtsextrem genau ist. So nach dem Motto. So habe ich das so ein bisschen verstanden. Ja, sie haben teilweise schon ein bisschen Politik ja. Die an polnische. An der Art und Weise der Politik gehabt, natürlich vor allen Dingen wegen der Zölle und so weiter, aber ja, viel ist auch eben einfach nur so Polemik mit NSDAP und so, beziehungsweise NSDAP war es jetzt, glaube ich, nicht, ne? Wie hieß denn das? Was hatten sie verglichen hier? Ja, egal, auf jeden Fall diese Vergleiche eben, diese unangemessenen, waren eben auch ziemlich viele dabei, ja. Ja, es kommt gut an bei den Leuten scheinbar, die entsprechend eingestellt sind. Ich weiß nicht genau. Also ja, kein Mensch erfährt ja irgendwas darüber, ob das linke Zeitung, rechte Zeitung, wie auch immer sind. Na, also es ist wirklich ganz komischer Artikel. Also ich habe den nur mit reingenommen, weil der halt von der DPA ist. Genauso wie die Presse in Europa ja die Demonstrationen gegen ihn alle so wie unsere Demos gegen rechts framed, dass die überhaupt nicht organisiert sind und dass da gar kein Geld dahinter steht. Ja, ist ja gar nicht die demokratische Partei. Dass das, dass das nicht immer alles stimmt, das wissen wir ja. Presse eben. Pizzagate, Prinz Reus. Ja, Republika 2025. Pizzagate, Prinz Reus und weitere Verschwörungstheorien. Die wollte ich immer noch auftischen. Auch 10 Jahre danach noch. Ja, ja. Was haben die mit Reichsbürger rund um Prinz Reus, mit radikalen Trump-Milizen gemein? Also irgendwelche. Nix, danke. Irgendwelche Proud-Boy-Scheiße von vor 10 Jahren wird uns ja auch noch wieder aufgetischt. QAnon. Ja, es gibt nämlich Parallelen, ne? Oder was man wieder Muster, die man wiedererkennen kann, haben sie dann gemacht wahrscheinlich. Die hier wiedererkennen, ja. Ja. Pizzagate, ich glaub's ja nicht. Bitte, Leute, werdet erwachsen. Hillary Clinton. Das ist wirklich. Ja, diese beiden Herrschaften, ja. Und es geht wieder um Polarisierung. Ich sehe da Verschwörungstheorien stärken Polarisierung. Ihr stärkt Polarisierung. Ja. Ihr. Mit immer neuem Schwachsinn, den ihr den Leuten aufbürdet. Ja. Und dann nicht, was, dann ja, was heißt neuer also, Schwachsinn? Also im Endeffekt haben die ja noch nichts irgendwie wieder. Ja, aber es wird ja immer ein Stück davon zementiert. Weißt du, sie weichen die Fundamente der Gesellschaft ein Stück auf, dann wird das weggemacht und dann wird da ihr Zeug hingeklatscht und dann fangen sie mit dem nächsten Stück Fundament an. Du musst halt die Klassiker wieder spielen. Ne? Jetzt ist halt hier wieder hohe Messe einmal im Jahr von Republika und da musst du halt alle Leidensgeschichten wieder durchdeklinieren, die da dem heiligen Körper widerfahren sind. Dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Kulturmarxismus. Pizzagate. Ja. Ja, darauf haben wir alle gewartet. Endlich bekommt unsere Lieblingswebseite einen Preis verliehen. Das hat er sich bestimmt verdient. Ja, wunderbar. Die Stadt Augsburg verleiht irgendwie einen. Das ist auch ein linkes Nest da unten in Augsburg, ey. Marion Samuel Preis. Den verleiht sie. Und dieses Jahr bekommen halt die Leute vom Volksverpetzer das. Und sie schreiben eine wunderschöne kleine Hagiografie über Thomas Laschig. Gebürtiger Augsburger, Anfang 30, strubbelige Haaren, Brille und 5 Tage Bart. Beschreibt sich und seine Arbeit als ein Mittelding zwischen Journalist und Aktivist. Ein Medienaktivist, wenn man so will. Ein Geschichtenerzähler, möchte Marsaffe hinzufügen. Ein Lügner, wenn man es böse formulieren möchte. Der Block Volksverpetzer will Volksverhetzer verpetzen, deren Strategien aufzeigen und ihre Lügen entlarven, so die Selbstbeschreibung auf der Internetseite. Ja, er will, ne? Ich glaube nicht so richtig häufig. Dementsprechend würde für die Artikel in seinem Blog die klassische Trennung zwischen Information und Meinung für seinen Blog nicht gelten. Beim Volksverpetzer gehe es darum, die Informationen so aufzubereiten, dass sie vor allem junge Menschen via Social Media lesen und im Internet weiterverbreiten. Was bringt das? Das sagt er wohl selber. Ach so. Der Erfolg gibt Laschek und seinem Team vom Volksverpetzer recht. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. 650.000 Follower auf Instagram. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Konzept überhaupt funktioniert. Es ist unorthodox, Faktenchecks mit Haltung und Meinung zu verknüpfen, so Laschek. Aber mir war es egal. Ich habe das machen wollen, weil ich es für richtig hielt. Und es freut mich umso mehr, dass so viele Menschen das toll finden und auch unterstützen. Dann sagen sie, er hat schon viele Abmahnungen bekommen. Er sagt, er hat noch nie eine Unterlassungsverpflichtung bekommen. Wunderbar. Aber die Gemeinnützigkeit haben sie verloren und da kämpft er an vorderster Front zusammen mit hier Anwalt Jun. Ja, das ist auch ein schöner Satz. Auch deshalb möchte sich Thomas Laschek nicht als Journalist bezeichnen. Denn Journalismus sowie Aufklärung und politische Bildung seien nicht Teil der Gemeinnützigkeit, präzisiert Anwalt Chan Yo-Yun. Die Ampelregierung wollte das ändern, aber es ist nicht mehr dazu gekommen. Nun haben wir ja alle nochmal Glück gehabt. Wollen wir wetten, dass der Merz das jetzt demnächst macht? Dass man halt hingeht und sagt, okay, Aufklärung und politische Bildung sind halt Gemeinnützigkeit. Heißt natürlich auch, haltet euch fest, Weltraumaffen, ne? Wir könnten dann auch endlich Staatskohle abgreifen. Der Merz macht alles, alles. In jede Richtung bückt er sich. Ja, aber die haben so viel Spenden bekommen, trotzdem, weil die Leute das so gut finden, dass es denen besser geht als je zuvor. Der Preis wird von der Stiftung Erinnerung vergeben, der sich damit gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen im Dritten Reich einsetzt. Was? Was? Indem ihr Propaganda unterstützt? Indem ihr politische, einseitige Propaganda unterstützt? Wollt ihr? Noch so welche, die es nicht verstanden haben. Alter Schwede, nur weil die links sind, bedeutet das nun noch lange nicht, dass die nicht ähnlich sind. Und habt ihr schon mal von Stalin gehört? Wie gehen wir mit diesem neuen Rechtsextremismus um, so Jörn Seinsch von der Stiftung Erinnerung? Das verkörpere so niemand so sehr wie der Volksverpetzer. Nee, das stimmt nicht. Der Volksverpetzer und die Linke haben ganz klare Ideen, wie sie mit Rechtsextremisten am liebsten umgehen würden. Stalin hat die Leute, die gegen ihn waren, auch einfach als Rechtsextremisten gefrämt im Zweifel. Reaktionäre. Feinde der Revolution. Auf den Antrieb und die Motivation von Thomas Laschek dürfte eine zukünftige An- oder Aberkennung der Gemeinnützigkeit ohnehin kaum Einfluss haben. Mein Rat an jeden Einzelnen von euch, wenn ihr wütend seid, macht irgendwas. Es muss kein Blog sein. Es muss kein Faktencheck sein. Macht, was ihr könnt und setzt euch für die Demokratie ein. Machen wir. Machen wir, Thomas. Verlass dich drauf. Schon länger als du. Ha. Also neulich war der noch ganz schön gefrustet, wenn ich mich recht erinnere. Da hatte der so einen längeren Artikel geschrieben, was alles irgendwie scheiße läuft bei ihm und so. Aber ja gut, jetzt ist es wieder schön. Das heißt, wie gegönnt. Der wird irgendwie dotiert, der Preis mit 10.000 oder was? Naja. Weiß ich gar nicht. War der dotiert? Ist wieder was drin? Aber ist ja aus einer Heimatstadt, ne? Ich wüsste, den hatten wir. Ja, eben, ich meine, Blut ist dicker als Wassermammon. Hier in meinem Artikel steht, glaube ich, nichts drin, was. In Bayern ist recht. Ja, genau. Ja, und apropos Desinformation und so. Es gab jetzt eine lustige Recherche des ZDF. Sie neue, und das ist ein Plus-Artikel, wo man leider wieder nicht richtig archiviert, aber ich habe mir ein paar Sachen daraus aufgeschrieben. Und zwar in dem Beitrag heißt es dazu: Bislang gehen die Ermittler von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Doch ein renommierter Datenprofiler findet in einer Recherche fürs ZDF auffällige Spuren im Netz, die noch in eine andere Richtung weisen, nach Russland. Schon 4 Tage vor der Tat habe jemand auf Russisch und aus Russland heraus die 3 Worte Terroranschlag in Mannheim gegoogelt. Am Abend vor dem Anschlag soll es zudem aus Russland Anfragen im Netz auf Deutsch zu den Begriffen Michael Stürzenberger Anschlag gegeben haben. Also sie sagen hier quasi beim ZDF, dass das von Russland orchestriert wurde, dieser... Aber das ist doch nicht das erste Mal, dass dieses Ding auftaucht. Und ich wette, es wird die gleiche Erklärung geben wie sonst auch dafür, aber ich warte mal ab. Und dann heißt es weiter in diesem Artikel: Google Trends analysiert die Popularität der TIRP-Suchanfragen bei Google-Suche in verschiedenen Regionen und Sprachen. Die Webseite verwendet Diagramme, um das Suchvolumen diverser Suchanfragen über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen. Ein BND-Sprecher sagte dieser Zeitung, also der Welt hier in dem Artikel: Die Ergebnisse aus Google Trends sind für die dargestellten Analyse- und Auswertungsmethoden nicht geeignet und auch nicht valide einsetzbar. Sie greifen nicht auf die Anzahl der tatsächlich in einer gewählten Region und zu einer gewählten Zeit getätigten Suchen zu, sondern auf Stichproben und daraus errechnete Wahrscheinlichkeiten. Mit anderen Worten, diese Scheiße findet hier nur im Kopf des ZDF und dem Experten statt. Aber kann man ja mal versenden. Wird schon nicht schief gehen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand da drauf reinfällt. Ich glaube, Russland hat berichtet, dass das 2 Zeitungen, ausländische, berichtet hätten auch, und dann hat er die angeschrieben und es dauerte eine Weile und dann haben sie irgendwie so nach dem Motto, ja, das haben wir von BND oder so. Aber der wollte das auch nicht bestätigen. Also es ist nichts dran, irgendwie so richtig. Aber ich erinnere mich dran, dass ich das schon gehört habe, dass vor irgendwelchen Anschlägen oder irgendwas, dass es davor schon Suchen gab. Und es ist immer die Erklärung, dass halt da eine Heuristik drüber liegt, die zu eigentlich jedem Begriff ein False Positive dir liefern kann. Ja, das weiß, das wissen die Journalisten nicht so genau sowas. Oh, überfällig. Ja, ist überfällig. Freie Wähler Bayern fordern AfD-Verbotsverfahren. Ja, jetzt möchte ich mal ein Argument der Kartellparteien aufgreifen und sagen, warum soll ich denn die Freien Wähler wählen, wenn ich doch das Original wählen kann, nämlich die Wendehälse aus wahlweise CDU, CSU oder SPD. Nach der Nummer, wo sich der Aiwanger einfach mal gedacht hat, ja, ich kann ja eh nichts machen, obwohl wir ja einen schönen Artikel darüber hatten, dass die bayerische Verfassung das Ganze ein bisschen anders gesehen hat als der Herr Aiwanger, sondern also dass halt ein Wechsel CSU, SPD nach CSU, Freie Wähler überhaupt nicht so einfach so möglich gewesen wäre. Ich will keinen Heldentod sterben oder irgendwie ja, sowas. Genau. Geil. Also summa summarum, ceterum censeo, Freie Wähler est delendam. Also die braucht keiner mehr. Ja, was sagen Sie hier? Aussagen von Leuten sind menschenfeindlich und deswegen verbieten, oder wie? Ja, das übliche Geschwätz halt. Ich habe es gar nicht genau gelesen. Gesichert rechtsextrem, in Teilen als gesichert rechtsextrem. Ja gut, ich meine, wer ist dieser Streibel? Also vielleicht ist es ja auch nur irgend so ein Querschläger da bei denen. Eine Hochstufung der Bundes-AfD zu gesichert rechtsextrem gilt als möglich. Ja, das wäre das Einzige, was euch noch einfällt. Ne? Was macht ihr denn dann mit vielleicht zu dem Zeitpunkt schon 30% Unzufriedenen? Was ist euer Plan? Das wüsste ich gern. Abnehmen. Macht man noch dann. Ach so, ja, stimmt. Man muss den Bürger dann wieder abholen halt. Ich vergesse das immer. Ja, am besten mitnehmen. Das hier habe ich eben schon mal angeteasert. Nämlich, es geht hier nochmal um Peter Höris und in dem Fall auch um Benjamin Hasselhorn von der Uni Würzburg. Da haben wir, glaube ich, vor 1-2 Sendungen oder in der letzten oder irgendwann drüber gesprochen. Das sind 2 Historiker, beide an der Uni Würzburg. Und gegen sie waren von der Studentenvertretung der Bayerischen Hochschule Mitte März Vorwürfe erhoben worden, am Lehrstuhl für neueste Geschichte eine neurechte Diskursverschiebung in der Lehre vorgenommen zu haben und Kontakte in offen rechtsextreme Kreise zu unterhalten. Was für ein Stoß haben die Langeweile, diese Studenten da? Sind Leute, die komplett unmöglich. Also das ist wahrscheinlich so eine neue Generation, die jetzt komplett indoktriniert sind. Alles sobald einer sagt, irgendwie das und das ist so und so und das ist gegen ihren Glaubenssatz, dann, wir wissen doch, wie das ist. Dann am Ende hat er vielleicht irgendwelche Karikaturen von irgendwem gemalt. Vielleicht hat er sogar nicht gegendert. Höres und Hasselhorn wiesen die Vorwürfe als haltlos und böswillig zurück und vermuteten eine Kampagne. Sie kritisierten die Universität ihrer Fürsorgepflichten, ihnen gegenüber nicht nachgekommen zu sein und das Gespräch nicht besucht zu haben. Ach, woher kennen wir das? Das haben wir noch nie gehört, schon gar nicht irgendwie von Brad Weinstein oder anderen Leuten. Jo. Schon vor 10 Jahren, als genau die gleiche Scheiße passiert ist. Wie kann man denn in Deutschland so dumm sein und diesen paar Aktivisten so viel Macht geben, nachdem man gesehen hat, dass das zu nichts Gutem führt in den USA? Ja gut, die hat jetzt eine Entscheidung wohl gegeben, die nicht so positiv für Studenten war, oder wie ist das? Glücklicherweise, ja, aber der Konflikt wurde jetzt beigelegt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Präsident der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Paul Pauli und Lehrstuhlinhaber Höres am Dienstag veröffentlichten. Vorausgegangen war ein Gespräch im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in München. Dieses war vom Ministerium angeordnet worden, nachdem die Affäre immer weitere Kreise zog. Höres und Pauli haben einvernehmlich verkündet, dass die von Teilen der Studenten kritisierten Äußerungen und Publikationen in keiner Weise zu beanstanden sind. Da haben wir extra eine Taskforce für eingesetzt und dann einfach gesagt, nö, hier gibt es nichts. Man hat dann untersucht, der Herr Hasselhorn hat in der Zeitschrift Sezession veröffentlicht. Die Sezession ist unter anderem, glaube ich, von einer Zeitschrift, die von dem Herrn Kubitschek unterhalten wird. Er hat dort aber 2014 geschrieben, unter Pseudonym, hat das aber auch eingeräumt. Und man hat gesagt, ja, das wird aber vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet, weil die jetzt einen neuen Herausgeber haben. Ja, und vor allem war das 2014 und der oberste, der Witz ist halt, Hasselhorn habe den Kurs der Zeitschrift Sezession damals missbilligt und sich von denen getrennt, nämlich 2014, weil er es Pegida-freundlich, Höckener, grundsätzlich nicht liberal, konservativ, politisch, romantisch und expressiv gefunden hat. Er hat sich also schon kurz nach dem Artikel komplett davon distanziert und hat gesagt, für euch schreibe ich nicht mehr, das ist nicht mehr meine Richtung. Also, ein reiner Rufmordversuch an einem Lehrstuhlinhaber an der deutschen Universität. Mit Putin, ne, kann ich nur Putin zitieren, ich hätte was gefunden. Ja. Ne? Wenn man gewollt hätte, wirklich, hätte man auch vielleicht was gefunden. Ne? Geht schon. Man will. Und es gibt eine Erklärung von hunderten Wissenschaftlern. Man weiß beide, Höres und Hasselhorn, auch fest auf der Seite der Demokratie und der deutschen Verfassungsordnung, heißt es darin. Für eine Gefahr für die Demokratie halte man vielmehr die Extremisten, die Mitglieder des Lehrstuhls für neueste Geschichte der Universität zu Opfern einer Kampagne machten, um ihren Ruf zu zerstören. Der Aufruf wurde auch von namhaften Historikern wie Jörg Barbarowski und Andreas Röder unterzeichnen. Gut so. Hier ist Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Nicht, wenn man das 100. Forschungsprojekt irgendwie für Trans irgendwas nicht bewilligt. Ja, und auch bei der Republika wird sich mit Geschichte auseinandergesetzt, zum Beispiel in diesem Beitrag hier, als Hitler Kommunist wurde. Weil das stört die natürlich ganz enorm, ne, dass man sowas sagt, weil das Beste, was sie ja haben, ist ja, wir sind nicht die Nazis und die sind das reine Böse und wir sind das Gegenteil von denen und deswegen sind wir die Guten. Also autoritäre Linksextremismus hier schnell einführen. Und wenn da sowas, jemand sowas sagt, da irgendwie, dass da auch irgendwelche Gerechtigkeitsnarrative im Umlauf waren, das ist natürlich böse, böse, pfui, pfui, ne? Und da muss man sich dann hier enorm drüber aufregen. Diese Herrschaften hier, Geschichte statt Mythen. Einer von der Gedenkstätte. Und auch dieses Jahr haben wir Based on a True Story, wie digitale Spiele bewusst historische Desinformationen verbreiten, von Christian Huber zu unserem alten Bekannten. Und ich würde mal tippen, dass es vielleicht darum geht, wie in irgendwelchen Spielen aus polnischen Entwicklerstudien nicht genügend diverse drin sind oder so. Und man sich dann darauf beruft, dass das ja so gewesen wäre oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube irgendwie nicht so richtig, dass man sich hier drüber aufregt, dass ja überall diverse drin sind, obwohl das gar nicht so war oder irgendwie. Ja, hier der Schwarze in Japan und diese ganzen Sachen. Das denke ich mal eher nicht, dass das das Thema sein wird. Ja, das glaube ich auch nicht, dass es da um Yasuke gehen wird und Assassin's Creed Shadows oder sowas. Nee, eher ums Gegenteil. Gen Z, eine neue Generation junger Neonazis, Fragezeichen. Von neonazistischen Gruppen junger Rechtsterroristen und rechtsextremen Gamern. Miro Dittrich. Da ist er. Und hier steht es auch mit bei, ne? CMAS. Das ist seins. Und er guckt wieder so glücklich. Angriffe junger Neonazis aus CSDs in Deutschland. Minderjährige Rechtsterroristen und junge Neonazi-Gamer, die Generation Z, scheint nach rechts zu driften, ob online oder analog. Die Gefahr, also er singt auch seine besten Hits hier wieder. Sie wollen doch nur spielen, wie rechtsextrem eure Lieblingsgames unterwandern. Das ist wirklich jedes Jahr dieselbe Scheiße. Ne? Das muss natürlich alles sein. Dies hier ist von der TinCon, die ja parallel... Oh nein, Hakenkreuze in Steam-Gruppen. Oh mein Gott, nicht schon wieder, bitte. Ey, wie oft wollte ich... Voice-Chats. Und auch hier dieses Roblox war ja, glaube ich, auch mit dabei. Roblox, genau. Also ja, ist nichts daran originell, ist immer wieder dieselbe Scheiße. Einfach nur tausendfach wiederholt, als ob es dadurch richtiger wird. Der Preis der Rebellion. Wege in den Widerstand bei Sense8 und Andor, also der Star Wars Serie hier. Sense8, weiß ich gar nicht, was das ist. Nie gehört. Spoiler Alert. Viele fragen sich dieser Tage, wie geht Widerstand, indem man Republika-Vorträge hält, ne? Vor öffentlich-rechtlichen Zuschauern. Hashtag Feminismus, Hashtag Emotionen, Hashtag Aktivismus, Hashtag Filme und Serien, Hashtag Kulturmarxismus, würde ich hier noch hinzufügen. Sense8 ist von den Wachowski-Schwestern. Ach so, okay. Zusammen mit Uff J. Michael Straczynski, den Typ, der Babylon geschrieben hat, damals Babylon 5. Okay. Aber schon 10 Jahre alt. Also das sind eure Marx im Moment. Gott, den Seemann. Das ist auch so einer, der immer da ist eigentlich fast. Der Ostmullentrend. Endlich kommt hier mal Leben in die Bude. Habt ihr den schon mitgeschnitten? Also am Dienstag hat irgendwer irgendwas mit Ostmullen unter einem Tweet kommentiert und ich habe es nicht verstanden. Und, ja, es geht halt um Stereotype Mädels aus dem Osten. Meist, also hier haben wir in ihrem Podcast News Core, Politik bis Popkultur, unterhalten sich Imke Rabjäger und Julian Theilen über Trends und aktuelle Debatten. Das folgende Transkript ist eine gekürzte Essenz der Podcast-Folge Ostmullen und Chicken Jockey. Und eben gesagt, ich wusste erst gar nicht, was es heißt und habe dann mal recherchiert. Mullen ist ursprünglich eine abfällige Bezeichnung für eine Frau, ähnlich wie Weib, die ursprünglich aus dem Ruhrpott oder aus Berlin kommt. Die kommt aus dem Internet, glaube ich. Ostmulle meint dann in dem Fall Frauen aus Ostdeutschland. Unter diesem Tag posten jetzt viele junge Frauen auf TikTok Videos, in denen sie sich mit Beautyfilter geschminkt und zurechtgemacht, rechte Lieder lip-sinken. Klassischerweise ist das so etwas wie Böse Onkels, aber auch zu dieser Gigi de Agostino-Melodie, zu Ausländer raus. Wir kennen sie alle noch von Sylt. Oft sind es aber noch derbere, rechtsradikalere Songs. In einem dieser Videos sieht man einfach ein junges Mädchen mit ihrer, ich vermute jetzt mal, Schwester. Und der Text auf dem Video lautet, man muss handeln, bevor seine Geschwister links werden. Und dann singen sie zu Freiwill zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine junge Seele für immer verloren im Abgrund. Bei Freiwill. Sie tragen zum Beispiel Lonsdale, Helly Hansen, Alpha Industries, New Balance oder Fußballshirts mit einem Adler drauf und haben dann auch die typischen einstiegigen Emojis im Profil stehen. Also das Adler-Emoji und die Deutschlandfahne zum Beispiel. Die hängt auch oft an der Wand in Kinderzimmern. Ja, und auf Handyhüllen habe ich das auch schon gesehen. Manche haben auch Tattoos im Gesicht, aber ich bin nicht sicher, ob das echt ist oder ein Filter. Ja, und diese klassischen Beauty-Filter sind auch über die Gesichter gelegt. Der Name Ostmulle ist dann eine ironische Selbstabwertung. Sowas wie Olle. Auf jeden Fall wirken diese Trends auch über das Internet hinaus. Viele sehr junge Frauen betonen auch ihr Fußball-Fan-Dasein, gehen häufig in die Fankurven von Dynamo Dresden zum Beispiel. Das ist ja ein Verein, das ist gut belegt, der immer wieder Probleme mit rechtsextremen Fans hat. Seid ihr doof? Frauen interessieren sich für Fußball und jetzt ist es auch wieder falsch? Was kriege ich nicht mit? Erst habt ihr gesagt, oh, Sausage Fest, Stadion, bäh. Jetzt gehen Frauen dahin, aber dann gehen sie zu den falschen Vereinen oder was? Entscheidet euch doch mal, haben Frauen einen eigenen Willen oder nicht? Ja, haben sie schon, aber sie dürfen halt nicht falsch frauenieren, sonst Frauendasein abgesprochen. Genau. Und da bei Dynamo Dresden haben die auch wieder L'Amour Toujours angestimmt. Das Spielen mit Musik ist ja generell ein wichtiger Treiber von popkulturellen Bewegungen. Ja, boah, 100 Euro hier, da ist die Jackpot-Frage. Echt? Musik? Ein wichtiger Treiber? Nein, echt? Bei den Ostmullen ist es auch so. Sie eignen sich Songs von Künstlern an, die eigentlich eine andere politische Gesinnung haben. Zum Beispiel auch den Song Dachlatte vom Künstler Nant. Es tut mir leid, ich habe es nicht übers Herz gebracht, auf das Video zu klicken. Nant hat sich auch darüber aufgeregt, dass sich rechte Accounts den Song für ihre Videos geschnappt haben und versichert, dass er mit der AfD nichts zu tun haben möchte. Aber ganz ehrlich, als ich den Song von ihm gehört habe, habe ich irgendwie verstanden, warum er auch rechts funktioniert. Er hat irgendwas von Böse Onkels. Da steckt ein ähnlicher Sadismus drin. Ich möchte noch weniger auf das Lied klicken. Ganz ehrlich, ich war noch nie irgendwie Onkels-Fan, das war nie meine Musik. Aber sowas, Alter, wer sagt solche Sätze, bitte? Julian Teilen oder... Allerdings wird dieses Düstere ja in ganz vielen anderen Musikrichtungen genauso benutzt. Ich frage, habt ihr zum Erst, seid ihr aus dem Ei gekommen gerade oder kulturpolitisch oder... Wenn man sich etwa Libanon Hannover oder Boy Harsher anhört, klingt das ähnlich. Chris, was ist Libanon Hannover? Ich habe noch nie davon gehört. Das ist alles allerdings super progressiv und eher links gemeint und kommt aus der Elektrokultur mit Darkwave-Elementen. Dann ist es okay, oder was? Boah, es ist alles speziell. Darkwave-Aneignung ist das, oder wie? Aber was mich an den Ostmullen am meisten erschreckt, ist, dass sie auf TikTok für ihr Lip-Syncing super viel Zustimmung bekommen. Sie werden in den Kommentaren auch teilweise sehr stark sexualisiert. Oder es wird die gute deutsche Frau aus ihnen gemacht. Dafür bekommen sie dann viel Anerkennung und Lob und bekommen Candy-Stürme aus blauen Herzen. Das ist ja das Zeichen für die AfD. Oh, echt? Frauen haben irgendwie eine Möglichkeit befunden, Aufmerksamkeit und am Ende sogar Geld für ihre Existenz einfach zu bekommen. Das und das nutzen die. Das ist ja ganz neu. Da gewesen, der Trend. Also ich glaube, wenn man da was dagegen... Julian, da seid ihr an was dran. Wenn man da was dagegen hat, ist man, glaube ich, Frauenfeind, oder? Mann. Oder ach nee, ist man ja nicht, weil die Frauen hier sind ja falsch. Der Trend ist so neu, dass es kaum Quellen dazu gibt. Vielleicht sollte man erst differenzieren und schauen, Woher kommt die Aggression und dieser plakative Stolz aufs Deutschsein? Wie viel davon ist am Ende wirklich rechte Ideologie? Und wie viel ist vielleicht eher der Wunsch nach Zugehörigkeit von jungen Menschen, die sich strukturell benachteiligt und vom Staat vergessen fühlen? Das ist hier schwierig zu beurteilen, weil dieser Trend nicht politisch organisiert ist, sondern hauptsächlich über ästhetische Codes funktioniert. Musik, Symbole, Kleidung. Es werden keine angreifbaren oder eindeutigen Statements gemacht, die man interpretieren könnte. Deswegen ist es super schwer zu fassen. Also ihr findet eigentlich gar nicht diesen politischen Teil so richtig. Und es könnte einfach sein, dass sie das vielleicht für Candy-Stürme und Geld machen und Aufmerksamkeit. Ja, irgendwelche Jugendtrends, die oberflächlich sind und über Kleidung und so, das hat man auch noch nie von gehört, ne? Es geht wohl auch darum, die Deutungshoheit über die eigene Erzählung zu bekommen. Nach dem Motto, ey, ich bin für dich der dumme rechte Ossi, dann spiele ich dir eben den dummen rechten Ossi. Ihr seid Wessis, Julian, lasst mich raten. Sonst hättet ihr euch nicht getraut, die Leute da so über den Kamm zu scheren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei den Ostmullen so eine reflexive Komponente hat. Allerdings greift es auch wohl zu kurz, zu sagen, ich bin rechts, weil du mich als rechts siehst. Es sind vielleicht so Mischformen aus Sozialisation, Weltbild und Rollenerwartung der anderen. Aber so abschreckend, der Ostmullendienstag, weil da haben sie sich am Anfang drüber echauffiert, dass es sogar einen Ostmullendienstag gibt, wo besonders viele Ostmullenfotos unterwegs sind. So wie den Manula-Mittwoch, den ich natürlich für hundertfach überlegen halte. Ich finde es ganz hilfreich, dass man die Rechtsradikalen auch mal popkulturell sieht. Nur so kann man sie fassen, was ihre Codes sind. Oh mein Gott. Wie sie sich ein Land vorstellen, wie sie sich eine Ästhetik vorstellen. Alter, wenn du denen irgendwie Life is Life von Laibach zeigst, explodieren die einfach. Wenn sie der Popkultur immer unter dem Radar fliegen, weiß man sonst gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Man weiß immer nur von einer diffusen Masse, die rechtsradikal sind. Aber wo sind sie? Ja, da stimme ich dir total zu. Gerade wenn man verstehen will, wie die Kommunikation funktioniert, das ist super wichtig zu wissen, welche Codes gerade im Internet populär sind. Wie können Eltern verstehen, was ihre Kinder im Netz machen? Und was das eigentlich alles bedeutet? Man muss den Feind kennen, um sich ihm zu stellen. Wow. Vor allem also der letzte Satz, diese gebündelte Weisheit aus 21 Jahren Leben. Die Ostmulle ist der Feind, oder wie? Wort auch. Also diese Frauen sind der Feind, oder wie? Das sagen die da in ihrem Podcast, oder was? Aber um das mal zu sagen, mir tut das Vorlesen fast genauso sehr, wie euch das zuhören. Ja, komische Theorien und auch echt ein komisches Wort, Ostmullen. Also, ja, aber ich sehe das schon, also in meinem Twitter-Circle ist das auch unterwegs, das Meme, aber das werden sie halt nie verstehen. Die werden Memes nie verstehen. Ja, klar, sie werden nie verstehen, was es damit auf sich hat. Es wird bis an ihr Lebensende ein Buch mit 7 Siegeln sein. Ja, hier haben wir ein Video von Sinan und das fand ich diese Woche gar nicht so gut. Hier geht es um Incels, weil der hat das im Endeffekt, ja, so das ganze Erzählung, Narrativ, wie man es auch immer nehmen möchte, hat so ziemlich gefressen. Also er benutzt diese ganzen Begriffe da wie Bewegung für diese Leute, also das haben wir ja auch schon ein paar Mal, dass es ja immer heißt Bewegung, Incel-Bewegung und so, aber ich sehe da keine Bewegung. Ich sehe da Stillstand und Leute, die ganz alleine sind und dann vielleicht in irgendwelchen Foren dann mit anderen Leuten darüber reden und sich da gegenseitig hochschaukeln, aber da ja auch nicht bewegen irgendwie und sich nicht zusammenschließen und irgendwas machen oder so. Und auch diese paar Fälle, die es da gegeben hat von Leuten, die irgendwie umgebracht haben, die haben sich ja auch nicht zusammengeschlossen mit anderen Leuten zu irgendeiner Bewegung. Die haben sich vielleicht bezogen auf andere Leute und die referenziert irgendwelchen Memes oder so und irgendwelchen 4chan, bla bla, aber das ist ja jetzt keine Bewegung, von der man irgendwie reden kann. Und dann hat er ja eingeblendet irgendwie was vom Bundestag, wo sie da irgendwie sagen, wir sehen da keine große Gefahr, aber es hat irgendwie Anschluss zum Rechtsextremismus, und wo ich mir dann wieder so dachte, ja, das ist ja auch die alte Leier bei denen. Der Grund, warum die das sagen, Anschluss zum Rechtsextremismus bei diesen Leuten, ist halt eben, das sind so Sachen wie, die glauben an Zweigeschlechtlichkeit und die haben Probleme mit Feminismus. Das ist der Grund, warum sie die zum Rechtsextremismus dazu zählen. Und dass irgendwelche Leute wie der Kra irgendwie meinen, dass man da irgendwen abholen und abfischen kann, das liegt ja nicht daran, dass er irgendwie so super schlau ist und das erkannt hat, sondern das liegt daran, dass diese ganzen vom Linksextremismus das die ganze Zeit propagieren und er dann irgendwie denkt, dass das wirklich so wäre. Also im Endeffekt hat er ja auch dann nur diese Herangehensweise da irgendwie von den Leuten genommen, weil im Endeffekt ist dieses ganze Selbstmitleid und Zeug, das ist jetzt keine rechte Überlegenheitsideologie so richtig, wo man irgendwie jetzt was stricken kann oder so. Und was, wo hier keiner drüber redet, sind so Leute wie die marxistische Feministin Veronika Kracher, die sich ja auch für Insta-Expertin hält, die wir ja schon mehrfach thematisiert haben und die aus meiner Sicht halt auch nur diese Leute rekrutieren will, dass sie halt alles umschmeißen für die linke Fantasie dann und sich drüber aufregt, dass die Leute alles nicht dann alles umschmeißen für die rechte Fantasie eventuell. Also ja, und das Gipfel von dem Ganzen war dann irgendwie, dass so ein Interview mit irgendeiner nicht weiter definierten Aktivistin aus Indien kommt hier irgendwie drin vor und die sagt dann irgendwie auch irgendwas von wegen, ja, die Männlichkeit, und die kommen damit nicht klar, dass sich irgendwie was verändert oder so. Und dann sagt dann Sinan dazu, ja, das, wie ich mir schon gedacht habe, ist das so, so und so. Aber das ist ja keine, das sagt ja nicht aus, dass irgendwas wirklich so ist, ein Interview mit irgendwelchen Geschlechtsbesessenen, die da irgendwie sowieso der Meinung sind, dass irgendwie Männlichkeit Teufelszeug ist oder so. Also, und auch dieses Adolescence, wo es ja natürlich auch drum geht, aber halt nur am Rande, hat er irgendwie letzte Woche was drüber gesagt, habe ich mir aber nicht angeguckt. Und also ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie drauf eingegangen ist. Also hier geht er zumindest nicht drauf ein, dass es halt irgendwie Propaganda ist und diesen Race-Swap da irgendwie, weiß ich auch nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Was war denn sein Anlass, wenn nicht diese Serie? Also ein bisschen Serie. Ja, da hat er irgendwie wohl letzte Woche drüber geredet, meinte er hier. Und letzte Woche ging es irgendwie um diese Jasmin Gnu und diesen Rezo. Und das habe ich mir halt nicht angeguckt, weil mir die Leute am Arsch vorbeigehen und ihre. Jo. Was sie da irgendwie meinen, welche Leute sie da irgendwie kritisieren würden und warum. Weil die hat wohl auch irgendwie gemeint, dass irgendwelche Incels sie kritisieren würden, weil sie irgendwie gesagt hat, wie viele Freunde sie schon irgendwie hatte. Und dann gibt es dann irgendwelche Bodycount-Diskussionen darüber und dass die Leute es halt nicht einsehen, dass halt dieses mit der, ja, also dass man das halt nicht gleich sieht bei Männern und Frauen, dass das halt evolutionäre Gründe natürlich irgendwie hat, dass wenn, diese Kuckuckskinder-Geschichte halt, ne, also. Mhm. Und das sehen so Leute halt nicht und die meinen dann irgendwie wieder alle nur, dass das halt natürlich ist, dass die böse Psyche von den Männern, dass sie da nicht mit klarkommen, dass die Frauen irgendwie bla bla bla und solche Debatten, da kannst du halt auch nichts gewinnen und das bringt alles überhaupt gar nichts und deswegen will ich mich da gar nicht, also ich habe da gar keine Lust mehr, das anzuhören, deren Versuch da irgendwie irgendwelche Streite da irgendwie auszutragen und da irgendwas zu schlichten und sich dann irgendwie schlau hinzustellen und irgendwie darüber zu psychologisieren, wer da welche irgendwie, es läuft ja eh nur wieder darauf hinaus, dass natürlich die Typen alle Unrecht haben und die Frauen. Ja. Der Peter Frahm ist mittlerweile auch so drauf, der redet auch immer vom Gewaltproblem der Männer und so ein Schwachsinn, das okay. Ist völlig hergeholt, das ist absolut Banane, geht mir auch voll auf den Sack. Wie beim Sinan, ja, er ist halt ein Sozialdemokrat, ne? Auch da braucht man das nicht. Der hat ja nicht irgendwie mal gesagt, wundere, dass seine das ganzen Zuschauer alle von den Grünen irgendwie sind, der Mehrheit von denen. Könnte auch sein, ja, aber wie gesagt, er so, glaube ich, eine Einstellung ist eher ein SPD-Mann. Ja. Danke. Ja, kein Plan. Also manchmal sind die Sachen von ihm ja schon gut. Ich gucke das auch durchaus regelmäßig, wenn es nicht gerade so ein Jasmin Gnu und und Rezo-Thema ist. Ja, ich habe zu den Adolescents habe ich noch was von den Lotus Eaters gesehen. Der Karl Benjamin ist ja der Meinung, dass da vor allen Dingen gezeigt wird, dass die Autorität des Vaters weg ist, sozusagen. Dass das vor allen Dingen sichtbar würde und dass irgendwie dauernd dem Vater, selbst wenn er was machen wollte oder so, dass da dauernd der Staat irgendwie zwischenfunkt, ihm der Junge weggenommen wird und so weiter. Ja, seine ganzen Einflussmöglichkeiten da beschränkt werden. Ob das dann so rüberkommt im Endeffekt für viele andere Leute, das weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, die Lehre, die Leute daraus ziehen werden, ist, dass der Staat das ja schon lange hätte machen müssen, weil die Männlichkeitsbilder vom Vater, die sind natürlich alle böse und führen dazu, dass man Leute umbringt. Ja, scheinbar ja nicht, ne? Er ist ja eben verständnisvoll und irgendwie ein netter Kerl oder sowas und hat das irgendwie eigentlich auch im Griff, aber er darf es halt nicht im Griff haben, weil sie es immer wieder außer Hand nehmen, ne? Also, ja, also der Vater soll eigentlich eine gute Figur sein. Ich habe es aber auch noch nichts davon gesehen. So. Ja, ich auch nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall wieder so ein bisschen schwach hier. Hm. Also ein bisschen sehr schwach. Hm. Tja. Dank Störenungeheuer wissen wir jetzt, oder ich zumindest, dass Lebanon und Hannover eine Darkwave-Band sind. Okay. So hören sie sich auch an. Ich habe das mal kurz gecheckt. Ja, Sinan ist ein Elektroingenieur, glaube ich, ne? Das ist der erste Elektroingenieur auf YouTube, der noch nie über die Energiewende geredet hat. Vielleicht wird er damit sein grünes Publikum verlieren. Well. Ja, aber ist ja, glaube ich, auch schon ein paar Jahre raus oder so, ne? Soweit ich das weiß, so. Hat er irgendwie mal für den TÜV gearbeitet und war dabei irgendwie Musikproduzent und jetzt macht er ja halt hauptberuflich irgendwie YouTube, soweit ich das weiß. Hatte ich ja anders verstanden, aber gut. Er hatte irgendwas mit Musikproduktion und so, hat er schon. Stimmt cool. Ja, dass er da ganz raus ist, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aus dem Elektrobusiness. Ja, whatever. Mapping the Germanosphere. Germanosphere, achso. Ja, auch die Republika ist komplett besessen von dem ganzen Scheiß. Ne? Also das ist jetzt hier das erste Ding. Ich habe gleich noch drei weitere. Mapping the Germanosphere, ja. Und hier geht es um TikTok. Also keine Angst, wir werden nicht vorkommen. Und hier ist das Institut, was so Digital Dialog hier beschäftigt. Ich habe hab schon gedacht, jetzt endlich. Komm bitte, sag Weltraumaffen in deinem Vortrag. Rektpillers, Men's Rights Activists, Pick Up. Na, das sind alles die gleichen Leute. Incel, Pick Up. Müssen wir uns mal bei denen vorstellen. Das sind alles die gleichen Leute. The Manosphere brought forth lone wolf terrorists who carried out deadly attacks. Weil das ist der wahrscheinlich als erstes angefangen. Ja, voraus. Ne? Das ist ja das Hauptding, womit man die ja verbindet. Ne? Weil sie von so Leuten wie diesen Leuten hier damit verbunden wird. Aber das fällt ihnen ja nicht auf, dass sie sich da in ihrer Echokammer im Kreis unterhalten. It's a cluster of excellence. Absolute Frechheit, aber sind sie von besessen von der Scheiße natürlich. Ja, das nächste Ding, Mike hacking the Manosphere. Wir haben 3 Monate die Manosphäre auf TikTok gehackt und dorthin Botschaften gesendet, die jungen Männern aus Gewalt, Einsamkeit und Blockade-Spiralen helfen und ihnen zeigen, welche Potenziale in einem empathischen Miteinander liegen. Taucht in unsere Lecture-Performance ein. Wussten die vielleicht deswegen nicht, weil noch niemand mit ihnen empathisch war vorher. Ja, die haben das nie gelernt, dass sie empathisch sein sollen. Ja, vielleicht schon, aber es ist ihnen nicht vorgelegt worden vielleicht. Sag mal empathisch. Ja, Terror. Ne, also ja. Ja. Maskulinismus, also radikalisiertes männliches Anspruchsdenken. Aber Feminismus ist kein radikalisiertes weibliches Anspruchsdenken. Absolut. Aber wie geil. Dabei war Maskulinismus immer ein Nebenmotiv. Interessant, ne? Citation needed. Ja. Reicht ja, wenn man das rein logisiert. Man schreibt das da einfach haben rein. Haben doch ihren Leute alle gesagt. Haben wir doch jede Menge belastbare Quellen dafür. Nee, also, genau das die Argumentative von Jette Nietzsche doch. Ne? So. Aber Narrative, ne? Achtet immer auf die Narrative. Ja. Weil bei anderen, da ist das so, dass die immer so die gleichen Geschichten erzählen und das dann irgendwie zur Wahrheit wird. Ne? Aber das, bei diesen Leuten wird das nie passieren, wie wir ja immer wieder sehen. Wie funktioniert die Radikalisierung online? Wo beginnt sie? Und wie kann man möglichst früh unterbrechen? Naja, ihr werdet da garantiert nichts unterbrechen wollen. Ihr werdet das alles in eure Richtung lenken wollen. Beginnt bei mir im Kanal, könnt ihr anfangen. Bei eure Radikalisierung werdet ihr die Leute da. Genau. Erinnert mich halt wieder an den Artikel vom Herrn Maaßen von letzter Woche. Weil das sind ja im Endeffekt auch fast geheimdienstliche Methoden, wenn man es runterbricht, die hier angewendet werden. Man schleust gegenteilige Sachen in ein System ein und hofft dadurch irgendwie Leute umzustimmen. Das ist Propaganda. Aber gut, seit du mir die Bilder gezeigt hast, habe ich auch keine weiteren Fragen mehr. Online-Theater.live. Oh yeah. Wie geht das dann mit 3 Videocamps oder was? Und das nächste, Dreadcult versus Redfam, Gender, Gen Z und the New Techno-Misogyny. Das ist aber auch ganz schön kompliziert hergeholtes Thema wahrscheinlich. New Tech-Misogyny, okay. Ja, was haben die hier? Major Platforms, Influencer, Tradfem, Femcel, Irony and Alienation, Gender Struggles of Yesteryear. Die Kombination der Hashtags Desinformation und Feminismus, die gefällt mir. Müsste überall dran stehen. Solidarität, ja. Da ist die Dame hierfür zuständig. Yes. So. Critical Internet Studies Institute. Nächste bitte. Gut, ne? Oh mein Gott. Ich möchte auch so ein Institut haben. Der Anhalter durch das Tech Bro Universe. Ach du Scheiße, und dann noch TikTok. Ja, die Tech-Monopolisten. Das Tech Bro Universe. So ein Quatsch. Daraus ergibt sich das erschreckende Bild eines generationenumspannenden neoreaktionären Netzwerks. Oh mein Gott. Verschwörungstheoretiker sind die anderen. Männer haben die Technik gemacht, mit der das alles funktioniert. Versteht ihr jetzt, Schlafschafe? Das ist ein Zivilisations-, ein Generationenprojekt. Macht auf, Schlafschafe. Macht auf. Turbo-Patriarchat. Wie jetzt für vielfältige Zukunft. Die langjährigen Beziehungen und Universitätsnetzwerke der Elon Musks, ja, die sind das Problem, ne? Und nicht die Beziehungen und Universitätsnetzwerke der Kimberly Crenshaw und den Leute. Ja, oder darunter ist es dann noch irgendwie, das ist es weit oben. Das kann ich nicht mehr sehen. Genau, Bild eines generationenumspannenden neoreaktionären Netzwerks. Ja, das wird ja auch darunter stellen, okay. Ja, das sind die Damen hier, die uns das präsentieren. Laura. Maya. Laura, Hilfe. Maya Lee heißt sie. Nee, Lee. Ach ja, ich weiß schon, was ich gesagt habe, Chris. Leo Fahner. Ach ja. Teilhabe und Zugang. Ja, und ich habe gerade gesehen, eine Konkurrenzveranstaltung zu uns. Ist hier gerade irgendwie wieder hier die Frauke Petri, die jetzt irgendwie jeden Sonntagabend hier bei X in Space irgendwie veranstaltet. Dieses Mal mit dem Thema, woher kommt Vogue und wie überwinden wir es? Mit Birgit Kelle. Und ich bezweifle aber, dass das so erhellend sein wird wie dieses hier, was wir hier sehen, nämlich The Book of Vogue, Introducing Critical Constructionism von dem James Lindsay, was er hier gerade veröffentlicht hat. Und da geht es um so ein Buch, ich habe es aber schon wieder vergessen, wie es heißt, da steht das hier irgendwo drin. Aber den kritischen Konstruktivismus auf jeden Fall und der vergleicht das hier, was da drin steht, natürlich dann auch immer wieder mit dem, also fand ich sehr gut, dass er das auch, die Beispiele, die er dann bringt, also zu den Beispielen, die er aus dem Buch vorliest, dann halt auch immer so von der anderen Seite kommen. Also wenn die hier dann so Sachen sagen wie, also es ist quasi diese Idee, dass es keine Objektivität gibt, irgendwie keine gemeinsame Erfahrung oder so, keine Dinge, die man erkennen kann über die Wirklichkeit, sondern dass halt alles nur subjektiv ist und alles nur vom Standpunkt abhängt und so weiter und so fort. Und da ist dann im Buch irgendwie so das Beispiel, dass man das Baseballspiel, dass das von unterschiedlichen Kulturen, zum Beispiel von den Deutschen, und da ist auch ein Beispiel, unterschiedlich beschrieben werden würde. Und der James Lindsay sagt dann so, ja, jetzt pass mal auf hier, also wenn man den Leuten, den Deutschen und den ganzen Indigenen und diesen ganzen Beispielen, die da drin sind, halt eben das erklären würde, das Spiel, oder die sich das anschauen würden, das Spiel, und Kommentatoren dazu zuhören würden, also irgendwann würden sie dann halt verstehen, was die Regeln sind und wie es funktioniert und könnten das dann auch beschreiben, genauso wie es halt eben ist, weil das halt eben doch was mit der Wirklichkeit zu tun hat und dieser Quatsch von wegen, ja, das ist alles subjektiv und so weiter und so fort, ist halt eben Quatsch und ist nur so ein Wu-Wu von diesen Leuten, um die einzuwickeln. Und er vergleicht das halt eben auch mit, also auf der rechten Seite gibt es halt diesen gleichen Wu-Wu, wo man auch probiert, die Leute mit einzuwickeln, mit genau diesem Ding halt auch, dass es dann da halt einen Standpunkt dann gibt, den man halt nur irgendwie haben kann, wenn man weißer Christ irgendwie ist und die Welt wird da auch irgendwie immer von den bösen Juden und irgendwelchen Leuten halt verhext und verzaubert und irgendwie umgedreht und die bösen Liberalen sorgen irgendwie dafür, dass wir da nicht in die, also konstruieren die Welt halt eben anders und und dieses ganze Idee, dass das halt eben alles Larifari-Kram ist, und der zitiert dann auch den John Peterson, der ja auch immer gesagt hat, Postmodern Neo-Marxism. Und das war ja so der Anfang von dieser ganzen, also noch ziemlich am Anfang von der ganzen Krieg von den Leuten an dem Social Justice, wie man das ja damals noch genannt hat, weil sie es ja auch selber so genannt haben. Und das Woke ist ja dann daraus entstanden, also die Bezeichnung Woke dann von dem ganzen Komplex. Und ja, also den kritischen Konstruktivismus, das ist sozusagen die Hauptidee, die hinter dem Woken dahinter steht, und dass man da dann halt das ablehnt, dass es irgendwelche objektiven Sachen irgendwie gibt oder gemeinsame Sachen, die halt jeder irgendwie die man halt objektiv gleich dann hätte und die halt nicht nur darauf beruhen, dass der eine halt den Hintergrund hat und der andere den Hintergrund hat und irgend solche Sachen. So eine objektive Wirklichkeit sozusagen. Ja, genau, ja. Das wird da halt abgelehnt und das ist so der Krux der Sache. Und also diese Beispiele war halt auch ganz interessant, dass er halt eben sagt, dieses Buch versucht einen halt zu verzaubern. Das ist halt so mit diesen, dadurch, dass sowas halt präsentiert wird da drin, na, also diese Behauptung, dass das unterschiedlich wäre, die Beschreibung von dem Baseballspiel. Und da versuchen die halt, die Leute aufs Glatteis damit zu führen, dass sie dann halt nicht selber darüber nachdenken, ob das jetzt überhaupt sinnvoll oder unsinnvoll ist, was da halt einem präsentiert wird, weil das halt einfach dann so angenommen wird. Ja. Und gleichzeitig, ironischerweise, ist es ja so, dass sie ihre Sachen ja dann wieder als Tatsache hinstellen und die halt einfach so ist. Und wenn man ja woke, ne, sagt ja quasi so, wir haben das erkannt, wie es wirklich ist. Aber wenn man dann parallel immer noch erzählt, dass es halt alles nur standpunktabhängig und so ist. Also es ist halt auch total widersprüchlich, aber das kennen wir ja. Dann braucht man das richtige Doppeldenk dann dafür. Dann geht das schon. Ja, ist ja Patriarchat, wenn man nach Logik und wissenschaftlicher Erkenntnis vorgeht oder so. Das ist ja nur patriarchalisch oder so. Ja, und weiße Vorherrschaft und alles. Ja. Genau, ja. Kolonialistisch. Postkolonialistisch. Niemand liebt dich. Niemand liebt dich. Niemand liebt dich. Ja. Weil du quer bist. Quer. Weil das im Computerspiel keinen Platz hat oder so. Als ich durch die Stadt laufe und Frauen angrabe, fühle ich mich wie der schlimmste Pickup-Artist. Kurz vorstellen, ein bisschen Smalltalk. Sie weist mich ab. Ich öffne beleidigte Profile. Sie steht nur auf Männer. Na toll, das Ganze passiert mir noch 9 weitere Male. Frustriert klappe ich den Laptop zu. So begann mein Leben als Incel. Das Spiel heißt Insoi. Ich weiß auch nicht warum. Und es ist halt so ein Sims-Konkurrent offensichtlich. Und das, was hier nicht in dem Artikel, glaube ich, steht, aber die Frau hätte halt vielleicht bedenken müssen, bevor sie rumjammert, dass halt nicht genug Queere oder was weiß ich Personen da drin sind. Das Spiel aus Südostasien ist, genauer aus Südkorea. Und wenn man sich Südkorea mal anguckt, dann gibt es da zum Beispiel bis heute keine eingetragenen Lebenspartnerschaften, die Ehen gleichgestellt sind. Und ähnliche Dinge. Homosexualität ist doch nicht kriminalisiert, aber halt auch nicht so präsent, wie es das bei uns ist. Und das haben die Leute dort abgebildet. Sonst seid ihr doch immer dafür, dass die Menschen ihre Realität abbilden. Und jetzt hier ist es aber nicht richtig, weil du möchtest, dass die Südkoreaner für dich weiße, kolonialistische Frau in ihr Spiel auch noch Homosexualität oder mehr Homosexualität einbauen. Selbst wenn sich zwei lesbische Frauen erstelle, wollen sie partout nicht miteinander flirten. Für romantische Interaktion muss sich ein lesbisches Paar erstellen, das bereits verheiratet ist. Also geht's doch. Was erzählst du mir denn da, Alexandra Hilpert? Queere Hochzeiten gibt es nicht. Ja, Südkorea gibt's da nicht. Kinder adoptieren oder zeugen geht auch nicht. Dass es nur für unterschiedliche Zeus-Körper möglich ist, Kinder zu zeugen, muss man programmieren. Es ist also eine bewusste Entscheidung des Herstellers. Boah! Nur um die Alexandra zu ärgern. Warum gibt es nicht ein oder fünf Körperkategorien ohne Labels wie männlich und weiblich? Weil du das Spiel nicht gemacht hast, Alexandra. Ich will das Geschlecht gar nicht abschaffen. Eine Lebenssimulation ohne wäre doof. Schließlich kann es eine wichtige Rolle für die eigene Identität spielen. Aber die Freiheit zu haben, sich diskriminierungsfrei vom binären Geschlechtersystem zu distanzieren und sich nicht einordnen zu müssen, ist genauso wichtig. Und da fehlt der wichtigste Teil des Satzes. Für mich, Alexandra, für mich, aber nicht für die Leute von Krafton, die in Südkorea sitzen und das Spiel machen. Ein Land, in dem es Homosexualität, so wie ich das auf Wikipedia gelesen habe, vor allem in den großen Städten wie Busan oder Seoul gibt und auf dem Land halt eben nicht. Das ist, ihr missversteht, ihr haltet alles, alles passiert gleichzeitig. Alle Leute sind gleichzeitig am gleichen Stand, nämlich Blank Slates. Und wenn du den Südkoreanern sagst, dass da mehr Homosexualität in dem Spiel sein muss, dann wendest du die Welt zum Besseren. Ach Gott. Lass doch einfach die Videospiele in Ruhe. Genau, Alexandra Nitnodo. Da hat der Hinkelstein vollkommen recht. Ja, es gab diese Woche wieder lustige Aufregung um Kinderhandel, beziehungsweise wie man das euphemisieren nennt, Leihmutterschaft. Ich habe heute den schönen Satz gepostet. Leihmutterschaft gegen Geld ist nichts weiter als der Verkauf eines für den Kunden gefertigten Sklaven und der Kunde darf den dann 18 Jahre lang behalten, mindestens. Und darunter habe ich geschrieben, und das ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung der Menschen, die diese Leistung in Anspruch nehmen. Und darum geht es ein wenig auch hier in dem Text von der Frau Kelle. Es ging nämlich um eine Anzeige des Magazins Queer. Du kannst mal ein Stück runter scrollen bis zu dieser Anzeige. Du wirst sie erkennen. Da. Früher ein Traum, heute zu dritt. Ne? Also, nur auf quer.de. Jetzt 10% Rabatt auf euren Familienstart bei Surrogate Baby. Und für die, die es nicht sehen können, es werden zwei... Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Die Augen sind so wahnsinnig und der Blick ist so manisch, dass mir das Kind ein bisschen leid tut. Das sind so zwei sehr stereotype Hipster-Männer, die nebeneinander stehen mit ihren Bärten und wie Verrückte in die Kamera gucken und im Hintergrund fliegt ein Storch vorbei. Ja, und da sagt die Frau Keller auch, also das ist die Leihmutter und genauso viel kommt sie halt in dieser ganzen Industrie auch vor. Der größte Markt war bisher die Ukraine, der existiert auch weiter, aber dadurch, dass es da halt natürlich Einschränkungen gibt, haben auch Zypern und Georgien damit angefangen. Und sagt Frau Kelle sarkastisch, dort ist doch das Wetter besser und man kann die Leihmütter abseits ihrer Heimat in videoüberwachten Wohnungen halten, nachdem man ihnen die Pässe abgenommen hat. Es gibt da ganze Menschenhändlerringe, die sich davon... ernähren. Ja, und quer.de, dem sympathischen Online-Portal queerer Menschen, wo selbige inzwischen offenbar nicht nur Kinder kaufen können, sondern auch Kurzzeitkontakte mit Menschen für alle Lebenslagen finden, sowie Sextipps vom schwulen Krankenpfleger oder auch spannende Dokus wie jene über die Selbstfindung einer exhibitionistischen Drag Queen auf Kanaria. Queer.de schaltet offensichtlich zur Finanzierung der eigenen Seite Anzeigen für Veranstaltungen aller Art im queeren Milieu, jetzt aber auch für Leihmutterschaftsagenturen aus anderen Ländern. Das ist nun ein Problem, wenn man abseits von queer.de in Deutschland Kinderhandel für eine Menschenrechtsverletzung hält. Und genau deswegen ist nicht nur Leihmutterschaft in Deutschland verboten, sondern auch die Vermittlung eines solchen Geschäfts. Das wiederum ist im zweiten Abschnitt des Adoptionsvermittlungsgesetzes, Ad Fermi G, in § 13 geregelt und nennt sich dort Verbot der Ersatzmuttervermittlung. Aber ich habe halt mal das Gefühl, dass hier einfach das gemacht wird. Und wenn sich nicht genug beschweren, was habe ich vorhin über die Opt-out-Regeln gesagt, dann machen wir das halt in Zukunft einfach. Dann verkaufen wir halt an Leute, die genug Geld haben, Sklaven. Ja, und dann die zynische Scheiße, die ich hier lesen muss. Jahrzehntelange Erfahrung, Unternehmen von einem schwulen Mann gegründet und man kann homosexuellen und transsexuellen Menschen und Paaren helfen, Eltern zu werden. Nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt ihnen Sklaven verkaufen, der seine Mutter nie sehen wird, ihr herzlosen Biester. Bestien, wollte ich sagen. Das ultimative Leihmutterschaftsprogramm für schwule Paare. Yay! Denn bei diesem Wahnsinnsangebot, das Sie nur heute bekommen, wenn Sie jetzt gleich zum Telefonhörer greifen, gibt es die Möglichkeit, dass beide Vater, beide schwulen Väter ihr Gen weitergeben können. Weil dann kann man die Frau nämlich gleich für zwei Embryonen mieten. Und das ist günstiger, als das zweimal hintereinander zu machen. Ja. Komm. Wenn sie jetzt nicht bestellen, weiß ich auch nicht. Nein, du kannst nicht Zwillinge bestellen. Oder du kannst nicht zwei Kinder für eine Frau bestellen. Ja, von jedem Vater eins. Ist das nicht schön? Die sind dann Halbgeschwister, Mammon. Nur, dass sie ihre Mutter halt nie sehen werden. Ja. Außer der Therapeut rät ihnen irgendwann dazu und sie fliegen nach Kirgisien. Und suchen. Eine Frau, die wahrscheinlich schon lange an irgendwas verreckt ist. Mann, ey. Ich habe selber sehr spät erst meinen Vater kennengelernt und ich weiß, was das mit einem Menschen macht, diesen Teil nicht zu kennen. Das könnte ich aushalten. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, dasselbe gilt auch für heterosexuelle Paare. Und um der Sicherheit Genüge zu tun, alle anderen. Ich finde diesen Menschenhandel unethisch, moralisch widerwärtig. Und er sollte verboten bleiben. Ja, ich meine, wenn die Natur einem das nicht erlaubt, dann sollten wir halt verzichten, ne? Ja, es gibt Adoption, es gibt ganz viele Kinder auf der Welt, die Hilfe brauchen. Ja, das stimmt, da gibt es auch genug. Ja, wir leisten uns Abtreibung bis zum Abwinken. Wish for die Babymesse, Wish for a Baby, die möchten die gerne auch bald auf deutschem Boden anbieten. Man kann aber auch speziell als schwuler Mann vom 2. bis 4. Mai in Berlin an der Messe Men Having Babies teilnehmen. Wie krank seid ihr alle da draußen, die sowas befürworten? Und das Zynischste ist, das Surrogate Baby hat noch eine super Leistung für euch in petto. Und wenn ihr jetzt nicht bestellt, dann weiß ich auch nicht. Weil, stellt euch vor, bis zu zwei Jahre nach der Geburt, wenn was passiert, kriegt ihr ein neues Kind. Das ist eine andere. Ohne Aufpreis. Das ist eine andere. Okay, sorry, dann Guest Life, sorry. Ja. Ich habe mich in Rage geredet, man möge mir das verzeihen. Ja, das ist auch den Screenshot, den ich gesehen hatte vom Utlu, nämlich auch so aus. Und ich habe das nochmal, wollte das nämlich auch einreichen und habe das nicht gefunden. Und dann habe ich hier auch gesehen, dass es eine andere ist. Ja. Guest Life ist das einzige Unternehmen auf der Welt, das sie für diesen schrecklichen Fall absichert. Und ihnen den Neustart desselben Programms, das sie abgeschlossen haben, bis zu zwei Jahre nach der Geburt garantiert. Falls das Baby aus irgendeinem Grund oder einer Ursache, einschließlich häuslicher oder Verkehrsunfälle, stirbt. Ohne Kosten für sie. Wir möchten, dass sie sicher sein können, dass sie das Kind bekommen, das sie sich wünschen. Egal, was passiert. Großartig. Recall, recall, recall. Ja, wunderbar. Und dann wundern die Leute sich, dass es Menschen wie den Unabomber gibt, die irgendwann einfach komplett nicht mehr wissen, wie sie mit so einer Gesellschaft überhaupt umgehen sollen. Nicht, dass ich seine Methoden gutheiße oder irgendwie das nachmachen will, aber ich verstehe langsam, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass der Mensch eigentlich wirklich kaputt ist, in irgendeiner Form. Ja. Wie kann man denn sowas anfangen? Und warum wird das ignoriert? Warum kann eine Webseite in Deutschland dafür Werbung machen? Obwohl es verboten ist. Ist das so wie bei den Drogen irgendwie? Wird das an das Kind dann auch noch eine Molekülgruppe angehängt? Dann ist es kein Kind, dann ist es was Neues oder was? Nee, es kommt aus dem Ausland, ne? Da auch nicht, das wahrscheinlich. Ja, aber es ist auch, habe ich ja vorgelesen, es ist auch ein explizit verboten, das im Ausland zu tun. Oder diese Leistung ins Ausland zu vermitteln. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, die machen das einfach. Opt-out-mäßig. Und wenn einer kommt, sagen sie, tut uns leid. So wie der Juncker sagt, einfach probieren. Und wenn die sich nicht beschweren, machen. Eine ganz kontrollierte Kammer mehr so ungefähr. Und hört das auch nicht auf, klar. Übrigens, mittlerweile kontrollieren sie wieder sogar über die niederländische Grenze. Hat ein Bekannter erzählt, dass sie eine halbe Stunde gestanden hätte und gewartet hat, bis sie dann kontrolliert wurde, tatsächlich. Ja. So, das hier ist ein Artikel, zu dem habe ich dem Chris vorhin nochmal was in den Chat gepostet. Wenn wir das als nächstes haben können, das wäre ganz toll. Women in Games, die beliebte NGO, die praktisch ein Wiedergänger von Anita Sarkeesian ist, hat sich jetzt hier zu Wort gemeldet gegen ein Spiel auf Steam. Eine Visual Novel, in der es wohl darum geht, irgendwie mit Frauen Dinge zu tun. Ich werde die Worte jetzt hier nicht sagen, aber grafischer, sexueller Inhalt. Was mit Geschwistern, was mit Zwang, mit Erpressung und also sowieso auch Drogen, Zigaretten und Alkohol. Also die Women's in Gaming haben gesagt, das ist nicht nur ekelhaft und gefährlich, aber es fördert auch die Dehumanisierung von Frauen und Mädchen. Das übliche Ding, also muss auf jeden Fall entfernt werden und so weiter und so fort. Dieses Spiel sendet eine klare Botschaft, Gewalt gegen Frauen ist nicht nur tolerabel, sondern spielbar. Diese Botschaft hat keinen Platz in dieser Industrie, in unseren Gemeinschaften oder unserer Gesellschaft. Okay, der Entwickler hat gesagt, es handelt sich hier um Fetisch-Content. Und hier ist der Punkt, warum ich das interessant fand, weil alle anderen Fetische, wenn die halt den Aktivisten gefallen, sind völlig in Ordnung und niemand darf was dagegen haben, dass irgendwie Männer in Hundemasken sich auf der Straße an Feiertagen auf Umzügen gegenseitig bespringen und so weiter und so fort. Da ist es auf einmal völlig egal, wer das sieht und wer irgendwie die ganzen nackten Leute da irgendwie rumhopsen sieht oder sehen muss, ne? Falls der Zug vielleicht durch seine Straße führt oder so. Da ist es völlig egal, aber ohne das Spiel verteidigen zu wollen, weil das sind auch Themen, wo ich auch nichts mit zu tun haben will im Endeffekt. Aber jetzt einfach, ja, der eine Fetisch, ja, wird kriminalisiert sozusagen, also wird verlangt, dass er gecancelt wird und dass er da weg muss. Und andere Fetische sind völlig in Ordnung. Und wenn man sagt, die bitte nicht hier bei mir, dann ist man Nazi oder mindestens rechts. Das ist halt wieder mal der Doppelstandard, der immer passiert. Und wenn du jetzt dann mal auf den anderen Artikel umschaltest. Ja, wenn wir sehen, Steam hat sich dem Druck gebeugt. Hier wird auch der Titel des Spiels genannt. Ich sage den jetzt mal nicht, dass wir noch irgendwie mit der Bundesprüfstelle zu tun bekommen haben. Hier oder so. Und wie man hier auch richtig sagt, diese ganze Diskussion hat dazu geführt, dass man das Spiel jetzt natürlich nicht mehr auf Steam kaufen kann, aber dass der Entwickler das dafür halt auf anderen Quellen mit viel mehr Exemplaren verkaufen kann, als bei Steam geworden wäre, hätte man einfach irgendwie das unter der Decke gehalten, hätte Steam vielleicht einen anonymen Tipp gegeben oder hätte da mal angerufen oder irgendwas. Wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sexuelle Inhalte in so einem Spiel fragwürdig sein können und das, was ich hier lese, sagt jetzt auch nicht, spiel mich, sondern eher so, danke. Aber ich finde es trotzdem bitter, dass halt hier auch alle zwei Seiten haben muss, ne? Ja, bei der Republika haben sie ja auch mal einen Hoax gefunden, nämlich den Vergedingsbumstag. Und ja, da sind wohl auch Politiker in Deutschland drauf reingefallen und so, wo ich mir dann hier wieder gedacht habe, ja, also ich meine, und das wird durch die Stiftung Mercator unterstützt, wie übrigens einige von diesen Talks. Die haben ja wohl irgendwie bezahlt, dass das irgendwie hier stattfindet. Hier haben wir wieder das Institute for Strategic Dialogue dabei. Und ja, aber wo ihr euch halt nie drüber unterhaltet, was ich ja immer noch als eine der schlimmsten Sachen empfinde, die hier passiert sind, so von Versagen dieser ganzen Aktivisten-Clique. Das war ja damals diese Geschichte mit Rouge V und diesen Leuten da irgendwie. Und als da ja irgendwie die komplette Panik ausgebrochen ist und irgendwelche Botschafter angerufen wurden und irgendwie, also die hat ja gesagt, also dazu aufgerufen, man soll halt sich irgendwo treffen und dann soll man die Feministen beim Austicken filmen quasi. Aber die haben das halt auch so hingestellt, dass dann da Jagd auf die Mädchen gemacht wird irgendwie, was halt niemand gesagt hat. Und das hat dann solche Kreise gezogen, dass es da alle möglichen Artikel drüber gab, die das so dargestellt haben, als würde es irgendwie bevorstehen. Das ist da die, ja, der große Angriff auf die Frauen. Und wie ich schon gesagt habe, also Feuer, wirklich, ne? So. Botschafter angerufen und jeder musste sich da irgendwie zu äußern. Alle möglichen hier Bürgermeister von irgendwelchen deutschen Großstädten und so sind da irgendwie mit Statements irgendwie aufgetreten. Die alle nur irgendwie waren, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also sich da so haben vorführen lassen im Endeffekt, aber es war wirklich so total, dass da nie wieder einer irgendwie das hat Revue passieren lassen und haben gesagt, ja, wir sind ja komplett denen auf den Leim gegangen im Endeffekt. Und das ist irgendwie 10 Jahre her oder so, ich glaube, das war 2015 oder so oder 2016. Und das war ja wirklich so ein Ding, ja, also, wo man echt nur mit dem Kopf schütteln kann, aber ja, halt so die totale Panik. Und dass sowas hier viral ging, da kann man nur sagen, ja, nicht zum ersten Mal. Beim letzten Mal habt ihr das alle komplett gefressen. Und wenn ihr das jetzt irgendwie in eurem Sinn irgendwie spinnen können würdet oder sowas, werdet ihr wahrscheinlich auch versuchen. Bin ich mal gespannt. Ich könnte nicht anders als das zu glauben. Ich bin nicht. Ja, Bromance am Gipfelkreuz mit Männern wandern gehen. Ich brauch's eigentlich gar nicht vorlesen, ihr könnt es euch eigentlich vorstellen, oder? Ich zum Beispiel hätte hellhörig werden müssen, als mich ein Mann einmal unbedingt mit auf den Traunstein nehmen wollte, einen relativ hohen Berg in Österreich, den kein bergerfahrenes Familienmitglied mit ihm besteigen wollte. Aber für mich, die verliebte Flachländerin mit Hang zur Selbstüberschützung, alles easy peasy, so dachte ich zumindest und kraxelte gutgläubig hinter ihm her. Kinder, ich meine, du hast doch die Antwort da schon in dem Absatz drin. Wo war das Problem? Nur weil du verliebt warst, machst du was, von dem du gar keine Ahnung hast? Oh je, na gut, okay. Doch beim Abstieg wurde es nun ja ungemütlich, denn während wir beim Aufstieg die Schattenseite erwischt hatten, ging es in der prallen Sonne hinunter. Der Pfad war steil, das ist im Gebirge oft, Anna. Das Geröll lose, das ist im Gebirge oft, Anna. Rechts der Abgrund, du wirst es kaum glauben, aber auch das passiert oft im Gebirge. Und alle paar Meter eine Gedenktafel, ja, ich höre jetzt auf damit, die an einen Todesstoß erinnerte. Ich bekam erst einen Sonnenstich, dann einen soliden Schreianfall. Was? Das glaube ich irgendwie nicht, dass man erst einen Sonnenstich und dann einen Schreianfall bekommt. Eigentlich ist man nach dem Sonnenstich erstmal fertig. Während gut gelaunte Rentner innen an uns vorbei Richtung Tal galoppierten. Ich meine, das ganze Stück hier ist im Endeffekt schlechte Entscheidungen treffen, dafür bestraft werden. Warum genau muss ich das in der Zeitung lesen, Anna? Das ist schon meine ganze Frage zu dem Text. Das war's. Tschüss, Anna. Ja, Midlife-Monologen. Ja. Da gibt's doch keine Kommentare zu, ist ja ein Monolog, ne? Nee. Und was soll ich sagen, letzte Woche ist es schon wieder passiert, da versprach mir ein Mann ein paar schöne Stunden im Weinanbaugebiet und ehe ich mich versah, hing ich zwischen schroffen Klippen. Ich schwöre, Männer und Berge genieße ich von nun an nur noch separat. Das ist ganz schön deep, ne? So deep. Ja, und dann auch noch, dass sie so wenig Taschen an ihren Klamotten haben. Wann hört das endlich auf? Wann hören wir endlich auf, Frauen zu unterdrücken? Und die, also ich erspare euch auch hier die Einzelheiten, aber es gibt halt verschiedene Moden und Frauen hatten halt nie besonders viele Taschen, weil Frauen halt nie so besonders viel rumzutragen hatten, wenn sie irgendwie präsentierbare Kleidung über einen Haushaltskittel oder ähnliches hinausgetragen haben. Zumal Frauen auch seit ich denken kann zumindest und vielleicht auch schon vorher Handtaschen haben. Was aber natürlich in diesem Artikel als Folge der Unterdrückung gefrämt wird. Die armen Frauen müssen mit diesen riesigen Taschen herumlaufen, weil die bösen männlichen Schneider ihnen nicht genug Taschen auf den Körper nähen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Taschen bei Frauen an Stellen dann sitzen würden, wo der Mann doch lieber hingucken will. Und deswegen haben die zum Beispiel keine Brusttaschen. Und ist das nicht alles schrecklich? Und was tun wir Frauen an? Und ich würde gerne mal Frauen fragen, ob Frauen halt lieber eine Handtasche hätten oder den Kram irgendwie am Körper verteilen wollen. Und ich bin fast sicher, wozu das da am Ende dann als Abstimmung kommt. Diese beuligen Hosentaschen, das wollen Frauen sicher nicht haben. Ausgebeulte Hosen. Ja, Brusttaschen wollen die sicherlich auch nicht haben. Brusttaschen auch eher selten, ja. Also. Ja, Jackie Polumbo. Eine Frage hätte ich noch. Nee, vielleicht, ja, vielleicht so Taschen Frage. Wie auf einer Bauhose, so mit einem Zollstocktäschchen dran oder so. Das geht bestimmt. Aber wie wär's denn mit Wehrpflicht für Frauen? Ja, also wenn Mirna mir das vorschlägt, muss ich das ja fast annehmen. Also, ja, Mirna ist nun schon so lange Contribution hier beitragen zu unserem Stream. Mirna schlägt das vor. Und zwar natürlich, weil das ja in Israel auch gemacht wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist der beste Mirna-Artikel, den ich je gelesen habe. Also der ist schon, der hat mehr Substanz als alles, was ich bisher von ihr gewöhnt bin. Das muss ich schon unironisch so sagen. Und ein Ausschnitt aus diesem Artikel hier ist, also hier geht es um Israel und sie schreibt, Männer werden in der Regel mit 18 Jahren eingezogen, aktuell für eine Dauer von 36 Monaten. Frauen leisten im Schnitt 24 Monate Wehrdienst. Ja, komisch, ne? Also man hört ja immer, das wäre alles leicht, aber irgendwie scheinbar nicht. In bestimmten Einheiten, vor allem in Kampfeinheiten, auch bis zu 30 Monate. Ja, hört da mal her, ja. Also immer weniger als die Männer, ja. Aber es ist alles dasselbe, ne? Hier in Deutschland, wo selbsternannte Feministinnen unentwegt nach einer Quote schreien und die Sprache gendern wollen, endet die Bereitschaft für echte Gleichberechtigung dann aber schnell. Zuletzt musste man nun in bekannten Medien hören, wie viele bekannte Frauen sich diesem historischen Augenblick verweigern wollen. Dabei ist die Wehrpflicht für Frauen längst überfällig. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, das ist kein kosmetischer Gleichstellungsgestus, das ist die logische Konsequenz einer ernst gemeinten feministischen Haltung. Ja, würde ich so unterschreiben, nur dass ja 36 Monate irgendwie mehr sind als 24 Monate und 30 Monate. Keine Ahnung, Mirna. Merkwürdig. Aber ansonsten, ja. Ja, ohne Extrabus geht das wohl nicht, ne? Ja, scheinbar nicht. Kann ich nochmal sehen, wie die alten Männer sich aufbäumen? Wie Tiere kurz vorm Tod, ja. Ja, danke, Mirna. Tschüss, Mirna. Ja, wir haben uns doch sicherlich alle schon gefragt, ob AI feministisch sein kann, oder? Ich bin davon ausgegangen, dass sie das ist, so. Dass sie uns das unterjubeln wollen auf die Art, auch mit der KI. Mein Beitrag kommt gleich in Form von einem Ausschnitt aus dem Video in 5 Tabs. Okay. Ja, also die Rechten kommen natürlich und überall kommen die Rechten, yes. Und das sind die Herrschaften, die uns das hier präsentieren. Netzformer, Verein für feministische Netzpolitik. Darauf haben wir gewartet. Und die Technische Universität München. Staatskohle. Nein, doch! Oh. Ja, die Studie war ein bisschen dünn, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Katz. Ja, angeblich machen sich ja nur die Frauen Gedanken ums Morgen. Ja, hauptsächlich, ja. Wobei sie ja, natürlich, haben mehr Angst, das ist ja normal. Wobei sie natürlich, dass sich Gedanken machen, natürlich wieder, also steht jetzt zwar nicht so drin, aber ich gehe fest davon aus, dass sie natürlich nur ihre Klimautopie da als sich Sorgen machen um die Zukunft da reinnehmen und nicht so Dinge wie ans Römische Reich denken oder so. Ne? Die Barbaren stehen vor der Tür. Das geht natürlich nicht als an die Zukunft denken. Nicht mein ersten Satz, dann hast du schon eine Vorstellung, was sie so meinen. Die Klimakrise ist da, die sozial-ökologische Transformation muss her. Und das schnell. Das meinen die. Ne? Sozial-ökologische Transformation. Ja, genau, ja. Sozial-ökologische Transformation, ich dachte, es geht um Energiewende oder so. Und CO2, wieso sozial, also ökologisch okay, aber sozial, ne? Genau, was soll das überhaupt? Das gehört doch gar nicht hin, eigentlich. So viel ist sei klar, ist es. Weniger klar ist, wer sich dafür einsetzen und sich voranbringen soll. Naja. Ja, wie das dann hast du ja auch schon gesagt, sind angeblich hauptsächlich die Frauen, gut aufgestellte Akademikerinnen heißt es. Und dann, ich denke mal, der wichtigste Punkt ist eigentlich hier, die Annahme suggeriert, dass sich nur Menschen um Zukunft und Klima sorgen und für eine bessere Welt engagieren, die sich das auch leisten können. Ja, das ist sicher richtig. Ne? Du brauchst das ja gar nicht erst anfangen. Stimmt doch auch. Ja, die Studie. Nein, ja, das wollen Sie doch in Ihrer Studie widerlegt haben, oder nicht? Ja, 5000 Schwedinnen zwischen 18 und 84 nach ihren Einstellungen in Bezug auf die Zukunft, aber auch zu den politischen Überzeugungen. Ja, der ja Mann, die werden die Leute auch noch gefragt haben, wollt ihr, dass die Erde stirbt oder nicht ja, stirbt? So ungefähr, ne? Ja, ich mache mir viel Gedanken und ich will schon, dass die also Erde so nicht stirbt. Ja, okay, check by. Grundlage der Untersuchung ist die Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Er geht davon aus, dass es neben dem ökonomischen Kapital, also dem finanziellen Vermögen, auch andere Kapitalformen gibt. Zum Beispiel kulturelles Kapital, Bildung, soziales Kapital. Etwa in Form von Beziehungen. Ja, kann man dann auch von überleben, ne? wenn die... Ja. Wenn die Auslese kommt, wenn die Leute wieder abgeholt und mitgenommen werden und dann bei Schlafentzug gefragt werden, in welcher Weise sie dann jetzt gestehen möchten, dass sie ja die Schufte sind, die die Gesellschaft verhunzen. Ja, sie beobachten auf jeden Fall angeblich einen starken Zusammenhang zwischen den Einstellungen ansonsten und der Haltung zu Zukunfts- und Klimafragen. Menschen, die im politischen Spektrum eher links stünden, seien, sorgten sich mehr um die Zukunft als Menschen, die rechts wären. Ja, eben auch, ne? Die linken Angsthasen oder so. Was will man da noch zu sagen? Ja, nicht? Erinnert ihr euch noch, wie das damals angefangen hat, als wir einmal alle irgendwie einen Kaffee in diesen tollen Shops getrunken haben, Starbucks? Und überhaupt, und es gab Latte und Macchiato und hier Pumpkin Spice und den ganzen Mist. Jetzt hat die Generation Z herausgefunden, dass das sehr teuer ist. Und haltet euch fest, die machen den Kaffee jetzt zu Hause. Manche stellen sich sogar extra so halt die nötigen Dinge irgendwie in so einen eigenen Bereich. Ja, auch schön Sirup und was man so braucht und vielleicht auch Milchaufschäumer. Und machen den dann zu Hause. Und jetzt, also da bin ich völlig ausgerastet. Manche von denen machen auch so Nachmittage, wo sie ihre Freunde einladen. Und dann machen die zu Hause praktisch wie so ein Kaffee. Also machen für die Freunde Kaffee. Und manchmal gibt es auch Muffins oder Kekse oder Kuchen. Ja, das war die Nachricht. Haben die jetzt rausgefunden von der Generation Z. Sagt die New York Post. Ja, Arte beschäftigt sich jetzt mit dem prüden Hollywood. Laster, Lust und Leidenschaft im Film. Werde dich an, um dein Alter zu bestätigen. ja, es ist eine Dokumentation von Arte, die jetzt gerade rausgekommen ist und wohl auch in Deutschland produziert, denke ich mal. Es ist ja immer so, Frankreich und Deutschland, aber ich glaube, das ist jetzt aus Deutschland. Kommt auch eine Dame mit, ich bin da drauf gestoßen wegen Cinema Strikes Back, wo ich mir ein Video angucken wollte über Star Trek, was ich dann irgendwie nach einer Viertelstunde Vorgeplänke dann direkt ausgeschaltet habe, als irgendwie die eine da irgendwie die angeblichen Fan ist, irgendwie meinte, sie hätte vor einem Jahr irgendwie den ersten Kinofilm mal gesehen. Und ihr Vater hätte dir das eigentlich erzählt, dass sie sich damit beschäftigen sollen. Es war alles so, ja, und das New Track ist nicht so gut. Ja, ist nicht so gut, aber guckt man sich trotzdem an, das war halt irgendwie Müll. Und die andere, die ja irgendwie Moderatorin ist, die wirkt ja in diesem Film nämlich mit und hat darauf hingewiesen. Und aber auch mit so totalen Nullaussagen. Und sie wollen hier wieder alles irgendwie haben und gleichzeitig hinterfragen. Und das soll dann irgendwie Sinn ergeben. Also es geht hier halt auch um diese Intimacy-Koordinatorin. Und hier wird auch eine interviewt. Und die zeigen auch, wie die dann so arbeitet. Und die sitzt dann da so im Stuhlkreis mit so Rollkragenpullover und reden dann da irgendwie über Consent und dass man ja früher nicht diskutiert hat, was man möchte und nicht möchte und so. Und ich denke mir dann so, naja, ihr seid halt Schauspieler. Also was unterschreibt ihr denn da für Verträge? Wird das dann alles erst nachher verhandelt, was in dem Film vorkommt? Oder wie, dachte ich mir dann so, also... Ja, aber gerade was Nacktszenen angeht, gibt es ganz klar immer vorher Absprachen. Und wenn das nicht im Vertrag steht, musst du es nicht machen. Also. Ja, also konnte ich mir halt auch nicht so vorstellen. Und dann ging es natürlich auch Harvey Weinstein und hier Machtmissbrauch. Und das wird alles irgendwie dadurch dann besser gemacht, dass es diese Intimacy-Koordinatoren gibt. Wo mir halt immer noch nicht klar war, irgendwie, was sie dann genau tun, außer dass sie da irgendwie therapeutisch drüber reden und irgendwie meinen, dass das jetzt alles irgendwie verändern würde, weil die Schauspieler mit denen reden können und die dann mit den Regisseuren irgendwie reden oder so, die nicht mehr mit dem Regisseur reden müssen, war irgendwie so eine Aussage. Aber also ich glaube, das wird überhaupt nichts verändern. Die werden dann trotzdem sagen so, ja, entweder du machst das jetzt oder ich suche mal wen anders. Und das ist ja dann im Endeffekt die Wahl, die man dann halt hat. Entweder macht das halt mit oder macht das halt nicht mit, ne? Also. Und das dann so irgendwie darzustellen, dann haben sie so eine französische Regisseurin hier da drin, die so Filme gemacht hat, halt richtig irgendwie mit, also mit der männliche Hauptdarsteller war direkt so ein Pornodarsteller, den sie da drin hatten. Und also wo ja quasi alles gezeigt wird, was quasi, ja, schon so eine Art Pornofilm dann selber irgendwie ist. Aber natürlich alles mit Geschichte und so. Und dann sagen sie irgendwie, dass die Hauptdarstellerin das hinterher dann auch irgendwie gemeint hätte, sie hätte das nicht machen sollen oder so. Und dann ging es dann auch in dem Film, den halt diese Frau da geschrieben und gedreht hat, war dann halt da auch Vergedingsbumsungs-Szene irgendwie drin und die Hauptdarstellerin hätte gesagt, das wäre nicht gut gewesen oder so. Da denke ich mir auch wieder so, ja, auf der einen Seite seid ihr alle der Meinung, dass die Männer die ganze Zeit irgendwie jeder Mann irgendwie das alles toll findet, die Frauen zu erniedrigen oder so, zu irgendwas zu zwingen oder so. Und weiß ich nicht, jetzt habt ihr da irgendwie eure Leute und sie haben halt auch diesen Drehbuchautor von Basic Instinct da drin und den irgendwie Filmemacher hier von diesem einen Film, wo es um so einen Behinderten geht, der da irgendwie mit dieser hellen Hand, was glaube ich die Schauspielerin da, die dann quasi so eine Ersatzfrau irgendwie für den irgendwie gibt und so. Und das sind halt beides im Endeffekt ja keine Filme, wo es jetzt irgendwie darum geht, dass sich die Männer irgendwie nehmen, was sie wollen oder so. Ohne Rücksicht auf Verluste. Sondern lustigerweise ist das hier die Frau, die diesen Film dreht, wo es um sowas geht. Und irgendwie davon redet, dass es irgendwie wichtig wäre oder so, sowas zu zeigen. Und das ist also aus meiner Sicht auch schon wieder so ein Ding, wo sie halt nur ihre eigene Scheiße da rein projizieren und dann irgendwie davon ausgehen, dass es von der anderen Seite kommt. Und da beschwert sich dann also die weibliche Darstellerin darüber, dass die weibliche Regisseurin und Autorin irgendwie so einen Film so gedreht hat, an dem sie aber trotzdem mitgewirkt hat und ja, also ganz komisch. Aber das soll dann doch irgendwie so sein, also wird es ja irgendwie dargestellt, als könnte man dann da irgendwie den goldenen Weg dann finden, wo allen Genüge getan ist und alles gut läuft und keiner seine Macht missbraucht, in Anführungsstrichen. Also ganz komischer Film schon wieder, aber in deren verdrehten Kopf ergibt das bestimmt alles dann wieder Sinn. Und sowohl dieser Drehbuchautor von Basic Instinct als auch dieser Drehbuchautor von diesem Ersatzfrauenbehindertenfilm. Die sagen halt beide ja, diese Intimacy-Koordinatoren, was auch immer die jetzt machen sollen, so was das auch immer bringt. Und der ganze Aufhänger von diesem Film ist quasi eines der ersten von den Sachen, was sie sagen, ist, dass halt eben die Liebesszenen in den Filmen halt um 40% zurückgegangen sind gegenüber vor ein paar Jahren. Und das ist dann alles jetzt irgendwie aber trotzdem eine gute Entwicklung und bla bla bla LGBT und bla bla bla. Und dann haben sie irgendwie auch noch diesen Macher von diesem Sex Education Serie irgendwie da drin, der halt irgendwas von LGBT noch irgendwie wieder redet, was auch irgendwie mit dem anderen zu tun haben soll, wo es es nicht hat, was ja im Endeffekt auch eine ganz andere Sache ist. Und das wird natürlich auch in den höchsten Tönen irgendwie gelobt. Und das wollen sie dann, also sie sagen so, ja, das gibt's auch alles, wo ich mir denke, ja, das gibt's auch alles und das hat's auch schon lange gegeben, aber das, was euch ja immer dann wieder nicht gefällt, ist, dass das ja halt den Mainstream-Appeal dann wieder nicht hat. Und wo ihr dann wieder denkt, wenn da irgendwelche bekannten Filme, irgendwelche beliebten Sachen dann irgendwie euch unter den Nagel reißt und die irgendwie auf LGBT umdreht und da dann irgendwas mit zu gewinnen dadurch, politisch oder so. Und das funktioniert halt wieder nicht, weil das halt die Mehrheit der Leute halt nicht interessiert. Sorry. Also, das ist halt ein Nischenthema, euer Ding da. Und das ist ja auch okay. Ich meine, ihr habt das ja schon immer bedient und ihr könnt das ja auch bedienen. Ihr könnt eure Filme da machen, die euch gefallen. Ja, also es ist halt alles wieder so irgendwie so, ja, früher war alles schlecht, so jetzt wird alles gut. Aber gleichzeitig, ja, also wie es auch irgendwie läuft, ist es halt falsch. Also das Hollywood ist jetzt prüde und das ist schlecht, aber jetzt wird es auch gut, weil wir haben keinen Nachtmissbrauch und ja. Und das Allerüberflüssigste war halt das von dieser Cinema Strikes Back Dame, also das, was die da irgendwie, das kann ich gar nicht mehr wiedergeben, weil es mir schon wieder aus meinem Kopf schon wieder komplett verschwunden ist. Ich weiß nur, dass ich es halt gesehen habe und mir gedacht habe, hä? Ja, irgendwie, ja. Also, das ist ein ganz merkwürdiger Film. Also ich würde mich wirklich mal interessieren, ob die Macher davon irgendwie der Meinung sind, dass sie da irgendwas Stringentes irgendwie da produziert haben, weil für mich ist es halt all over the place. Jo, das habe ich mitgebracht und jetzt gucken wir doch mal. Ich wollte ja noch was zum Thema KI sagen, ne? Das macht dann der junge Mann aus dem Video, das ich absolut empfehle, sich anzuschauen, wenn man sich für den Niedergang der Kultur im Allgemeinen, aber halt auch diesem Trend, dass immer mehr KI-generierter Content auch auf den Plattformen rumhängt und einem die Zeit stiehlt, wenn man nicht früh genug die Warnzeichen erkennt. Ich kann es wieder gerade nicht, den Nick Champ heißt der Kanal, glaube ich. Every application just to be as annoying as possible. Gemini, Snapchat AI, Character AI, AI this, AI that, AI can't hear about it anymore. If AI content is considered art, then Chris Chan is our modern Leonardo da Vinci combined with Michelangelo. Just by sheer quantity over quality, AI content has flooded the market to the point where original content gets overshadowed by it. Because a lot of people will just watch what is put in front of them. Good luck if you're an original content creator or artist in any capacity, having people constantly telling you that, I could have made this with Stable Diffusion, or ChatGPT could have written this script. No, it could not have. If you believe that AI slop can replace art in any capacity, you don't understand anything. Do you think children and the elderly enjoy AI for no reason? No, it's because they're gullible and they don't know any better. Old Betty here is senile and she was raised to only believe in what she sees. So when she sees an image of the fish dog with her bad eyesight, she's inclined to believe it. And kids will believe most things you tell them. You don't even need to show them video evidence. The skill gap between not even an artist, just a regular... Also, ich sehe schon wieder, heute der Buchdruck wurde neu erfunden, sagt Pummel News. Ich wäre dafür, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, sich das ganze Video anzugucken, weil er die Zusammenhänge, ich kann natürlich hier, ich will nicht das ganze Video zeigen oder paraphrasieren, aber er geht halt auch darauf ein, wie diese Dinge zusammenwirken, wie das halt die Leute auch dazu kommen, immer mehr davon zu akzeptieren und wie das im Endeffekt ja, das ist halt auch, es ist im Endeffekt reiner Diebstahl. Aber es geht hier nicht nur um KI. Es geht hier insgesamt darum, dass die Wege, auf der unsere Kultur fährt, immer schmaler werden. Also ich fand es ein sehr gutes Video. Ja, ich habe es mir auch angeguckt, weil es mir empfohlen hast und ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Nicht? Warum nicht? Ich fand es ehrlich gesagt ganz schön langatmig und viele von diesen Beispielen auch wie das da gerade eben, ja, also finde ich halt ein bisschen nicht sehr überzeugend. Also und ja, klar, ich meine, AI-Ding, das wird halt entweder nichts oder es wird halt irgendwie was. Ne? Also zum Beispiel irgendwie vor einer Woche oder so habe ich ein neues Video von diesem Rick Beato gesehen, wo es um AI-Musik ging, wo er dann mal wieder was gezeigt hat und diese eine Seite, wo er dann meinte, so ja, eigentlich ist das ja fast schon abwechslungsreicher als die Musik, die wirklich so produziert wird aktuell. Und da habe ich das auch selber mal ausprobiert. Und ich muss schon sagen, das war jetzt schon, also so ein ganz lustiger Gag, so, ne? Also ich würde das jetzt so in dem, wie es jetzt gerade ist, also ich würde es mir halt nicht kaufen, irgendwie auf dem Album oder so. Aber es ist ja auch im Endeffekt, ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie totale Scheiße und zusammenhanglos oder so wäre. Es war schon von der Schöpfungshöhe hat man das schon von richtigen Menschen auf jeden Fall weniger. Ja, aber doch nur, weil sich die KI die Schöpfungshöhe von echten Menschen gestohlen hat. Das ist doch das. Es kann nichts Neues ja, schaffen. Ja, aber es ist ja eh nicht nur das Collagen Gleiche. Aus Collagen. Ja, Collagen aus Collagen. Hast du schon mal Bluesmusik gehört? Ich meine, da sind ja auch viele Klischees drin. Jazzmusik sind auch viele Klischees drin. Ja gut, dann ist das hier eine Agree-to-Disagree-Situation. Ich gehe halt davon aus, dass echte Kunst und darauf geht er hier auch übrigens ein und sagt halt, dass so Künstler, die frühen, ja, hier Pop-Art, New-Art, hier Rothko und solche Leute, im Endeffekt, wenn man halt nur drei Quadrate in verschiedenen Farben malt, ist es nichts weiter als ein Ausschnitt aus einem Farbspektrum und halt keine Kunst. Aber da wir solche Leute seit Jahren verehren und die Leute immer wieder als Kunst dargestellt haben, wirkt das natürlich auch auf die Künstler, die nachkommen, die denken, cool, ich muss nur drei Dreiecke ausmalen oder Kreise, dann bin ich neu und originell und mache Kunst. Und das ja, ist halt eben, also deswegen würde ich halt sagen, diese ganzen Sachen sind halt irgendwo unterschiedlich und man kann da so unterschiedliche Dinge zu sagen und diese ganze Argumentation, was man so nennen will, die hier aufgeworfen wurde, fand ich jetzt halt nicht sehr überzeugend, weil ja, also mir hat's gefallen. Dir nicht so. Ist ja nicht in Ordnung. Ja, die Sachen werden sich halt zeigen. Also entweder das wird halt irgendwie ja, genau, es ist eben so ein strittiges Thema im Prinzip. Sich etablieren oder halt eben nicht, ne, also und also ich merke das halt auf jeden Fall und hier hat sich gerade auch jemand, glaube ich, schon drüber lustig gemacht, dass Rick Beato nicht der Jüngste ist. Und ich muss ja auch halt sagen, wenn ich mir so Sachen angucke, auch wo ich ja Spaß dran habe, generell halt so Gitarrenmusik und so, ich bin da schon immer wieder baff, dass ich da halt mit meinen 40 Jahren wirklich zu den jüngsten Leuten da meistens immer mit dazu gehöre. Aber das muss halt auch nicht so bleiben, ne? Also es kann natürlich auch sein, dass diese Sachen nochmal wieder eine Renaissance erfahren. Ich hoffe. Und das wird sich halt einfach zeigen. Und ich finde es halt so ein bisschen müßig, sich über diese Sachen so aufzuregen. Entweder kommt das halt oder es kommt halt nicht. Und ich glaube halt nicht. Etabliert ist das schon, würde ich sagen. Es sind ja doch viele Content-Verbreiter, die es eben weiblich nutzen, um ihren Content eben vollzustopfen. Ja, es stimmt halt schon. Also ich bin da auch schon mal drauf reingefallen, dass man halt auf irgendwas draufklickt, was erstmal irgendwie interessant aussieht. Und da ist es halt nur so eine Roboterstimme, die einem da was vorliest quasi. Und das hat er, glaube ich, auch irgendwie gesagt, dass man dann irgendwie merkt, dass sie dann so Sachen wie V for Vendetta hat dann hier gemeint, das sagen die dann 5, weil es halt dieses römisch 5 dann irgendwie ist und so. Daran erkennt man das dann und das stimmt auf jeden Fall. Also so Bullshit-YouTube-Content gibt's mit AI, gibt's auf jeden Fall Sachen. Auch dass AI dann selber AI trainiert, weil schon die Blogbeiträge über irgendwelche Scheiße mit AI geschrieben werden, das ist auch absolut wahr. Ne? Also ich habe da heute noch ein interessantes Video, wie heißen die Upper Echelon? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die haben halt eine Methode vorgestellt, wie man dieses Farming halt bekämpfen kann. Weil viele von diesen Farmern machen das ja schon mit einem komplett automatisierten Arbeitsablauf. Das heißt, die zeigen, schmeißen oben das Video rein und unten kommt am Ende eine neu formulierte Fassung von dem Video raus, die sie dann auf ihren Account hochladen. Und dieser Kanal hat einen sehr interessanten Weg gezeigt, weil da werden natürlich über das Transkript werden die Informationen rausgeholt. Und die haben dann angefangen, in diese Untertitelinformationen Positionsdaten reinzupacken, sodass Teile des Untertitels außerhalb des Bildschirms angezeigt werden. Der Zuschauer sieht die also nicht, aber die KI liest die. Das heißt, du kannst da praktisch unendlich von KI-generierten Bullshit-Slop reinpacken. Und wenn diese Content-Farmen kommen und deinen Kram abgreifen wollen, macht ihr nächstes Video, was weiß ich, über Pinguine, die Schach spielen oder so, weil das halt in den Out-of-Bounds-Kommentaren in voller Länge drin stand, wie die Pinguine Schach spielen. Und sich dabei gegenseitig auf die Bretter kackt. Sehr interessante Geschichte. Und ja, mich nervt es halt auch zu Tode auf YouTube, weil YouTube ist nun mal mein primäres Medienkonsumzentrum, mehr oder weniger. Und wie oft klickt man auf Sachen drauf und denkt, oh cool, was über John Carpenter oder so, und dann nur, John Carpenter, ich lese dir die Wikipedia-Seite vor und fasse die Filme Beat für Beat zusammen, geh weg. Ja, genau, sowas hatte ich da halt eben auch schon mal gesehen und das ist natürlich nervig, ja. Aber das ist ja halt immer so das Ding, ne? Die Sachen, die halt gut gemacht sind, irgendwie, die wirst du dann halt auch nicht nervig finden und halt auch nicht direkt erkennen. Und also. Ja klar, ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel, Dewey. Das hat der in dem Video sagt er auch, dass er vergleicht es mit halt Viren und Ähnlichem. Das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel, wie du diese Leute austrickst. Das soll auch eine KI machen. Was in Dänemark? Ja, genau. Das soll auch eine KI machen, ja. Beamte nee, das war nicht Dänemark, das war hier Griechenland, ne? Griechenland modernisiert seinen öffentlichen Dienst. Die KI soll künftig die Leistung von über 200.000 Beamten bewerten. Was die ersten Tests zeigen, lässt viele zittern. Ja, und zwar haben sie wohl eine Bewertung gemacht von den Mitarbeitern, von den Vorgesetzten. Und da hieß es irgendwie so bei 80%, ja, ist okay, machen gute Arbeit und so weiter, können sie weitermachen. Die KI hat irgendwie die Leistung ganz anders eingeschätzt und irgendwie schon ja so grundsätzliche Sachen irgendwie gesehen, die nicht gegeben sind oder so. Naja, wie war das denn nochmal? Wo war das denn hier? Schreiben mir ganz viel noch, wer jetzt dazugehört hat zu den oder dazugehört zu den Personen, die dann bewertet werden sollen oder nicht. Und, tausende Mitarbeiter, genau, als Leistungsträger eingestuft. Genau, und da hat die KI gesagt, dass sie die gesetzlich vorgegebenen Kriterien nicht erfüllen würden, obwohl sie irgendwie von ihren Vorgesetzten als Leistungsträger eingeschätzt wurden. Da geht denen jetzt ein bisschen der Arsch auf Grundeis, dass die Maschine sagen könnte, du kannst gehen oder so. Computer sagt nein. Ja genau, Computer sagt nein. Oder Elon schmeißt dich raus oder so. KI Elon. Aber Geistliche der orthodoxen Kirche und Lehrkräfte an Schulen und Universitäten sind nicht enthalten. Gerade bei Lehrkräften, hätte ich gesagt, kannst du ruhig mal machen. So. Das ist eine KI für meine Freunde, aber nicht für meine guten Freunde. Genau. Ja, und das hier, das war irgendwie so, weiß ich nicht, was ich davon halte. Bei der Alki früher, oder wie so heißt das? Seine Mutter, ja. Also das Weiße Haus, das ist hier der X-Account vom Weißen Haus, hat hier rausgetwittert, dass jetzt hier die Mutter von JD Vance seit 10 Jahren trocken ist. Ich meine, Gratulation an die Mutter von JD Vance. Ja, absolut. Aber das jetzt unbedingt auf dem Kanal vom Weißen Haus jetzt irgendwie verbreitet werden muss. Ja, Propaganda. Ich bin einer von euch, meine Mutter hat Probleme, wir schämen uns nicht, das zu zeigen. Guck mal, wir sind ganz normal, ich bin einer von euch. Das Persönliche ist politisch, ja. So ungefähr. JD. Upsi. Da ist sowas schief gegangen. Es gibt doch Vereine mittlerweile, die Cannabis anbauen können und dürfen. Eigentlich auch dürfen. Hier im vorliegenden Fall hat die Polizei trotzdem alle Pflanzen gekappt. Ich glaube, 900 waren es. Und haben die mitgenommen, weil das alles nämlich gar nicht erlaubt wäre und genehmigt und tralalala. Und haben noch nicht mal abgewartet, bis der Besitzer irgendwie kommt und die Genehmigung zeigen kann oder so, weil der hatte nämlich eine. Und die verlangen jetzt natürlich entsprechend Schadensersatz. Das ist gar nicht so wenig wie bei 900 Pflanzen. Ich weiß gar nicht genau, die Summe müsste ich nochmal gucken. Aber eine unmögliche Aktion von der Polizei, ne? 900 Pflanzen, Profibeleuchtung und Bewässerung. Ja, Polizisten glaubten an einen großen Ermittlungserfolg. Doch sie zerstörten eine genehmigte Cannabis-Plantage. Genau, die haben gedacht, sie könnten da jetzt die Bösewichte fangen oder so. Sehr witzig, fand ich. Tja, das. Liebe Polizei, also im Endeffekt wären doch die Pflanzen sowieso vernichtet worden, von daher. Ja, kann man so sehen. Genau, das haben sie doch ausgerechnet mit 50 Kilo oder so, sollten sie da rausgekriegt haben. Aber ja, bei 900 Pflanzen, da hast du sicher auch ein paar Vereinsmitglieder. Die sind ja jetzt alle geschädigt praktisch. Eine wörtliche Genehmigung behauptet die Polizei sei zu dem Zeitpunkt nicht bekannt oder erkennbar gewesen. Das Problem an der Sache ist, dass die Bezirksregierung den Ordnungsbehörden nicht vorab sagt, wo sich solche Flächen befinden, sagte Oberstaatsanwalt Gerd Pauli. Auch die Polizei kritisierte dies. Da wäre etwas SecCom echt gut gewesen. Security Community. SecCom, ScienceCom oder was? Achso, Security. Nee, aber SecCom ist die Security Community. Ja, du bist echt nicht hip, Mama. Ja, sorry. Du musst mal hipper werden. Das ist Englisch, ey. Ja, wir haben hier Dresden, ne, da gibt es schöne Brunnen. Berühmt, sehr berühmt ist dieser mit diesen, der so Kugeln aus Wasser macht. Der heißt Pusteblumenbrunnen, genau. Ja, den habt ihr sicher auch schon mal irgendwo auf Bildern gesehen, sonst zeigt ihn der Chris vielleicht kurz. Und vielleicht zeigt er auch das Bild von der Umweltbürgermeisterin Eva Jänigen, genau. Die, was ist eigentlich die eine Umweltbürgermeisterin? Ja, das ist sowas, wenn du jemanden hast, da hast du keinen Job gerade, aber der ist trotzdem in deiner Partei und irgendwie hast du ihm was versprochen oder so, der hat Plakate geklebt, dann wird er Umweltbürgermeister. Mhm. Und die ganzen Brunnen, alle Brunnen, der berühmte Wusselblumenbrunnen auf der Prager Straße oder die Fontäne am Japanischen Palais, alle sollen dieses Jahr trocken bleiben. Und das hat diese Frau entschieden und sie sagt, es geht vor allem um die Energiekosten. In einem gewissen Maß auch um Wasser. Für beide sind die Preise gestiegen und es geht um eine sechsstellige Summe. So einfach ist das, ne? Also kostet viel zu viel. So ein Springbrunnen. Man sagt halt zwar, dass gerade an heißen Sommertagen dieser Pusteblumenbrunnen halt da in der Straße sehr für das Klima gut ist und so. Und sonst wird sich immer so viel Gedanken gemacht um die Qualität der Lebensqualität, aber in dem Fall halt nicht. Könnte man jetzt sagen, ist ja eine traurige Entscheidung eigentlich, bis wir jetzt mal zum nächsten Bild runterscrollen unter der Frau Umweltbürgermeisterin, bitte. Könnte man sagen, kann man machen, wenn man Geld sparen will, aber warum gibt man dann gleichzeitig eine 500.000 aus, um in der Stadt ein Fahrradbarometer einzurichten, was natürlich nichts anderes ist als das, was ihr da seht. Ein Barometer. Nämlich eine Lichtschranke oder eine Kamera oder irgendwas, die Fahrradfahrer zählt. Eine halbe Million. Scheiße, ich glaube, sowas haben wir in Hannover auch. Eine halbe Million. Ich weiß aber nicht, wie teuer das war. Aber so ein Zählbarometer. Das soll die Akzeptanz von Radwegen steigern und, bitte festhalten, den Fahrradverkehr sichtbar machen, um die Diskussion so zu versachlichen. Man muss sich ja schon entscheiden, ne? Statt ja, also das Wasserspiele. Tourismus, all diese kleinen, doofen Sachen oder halt ein Fahrradbarometer. Wobei ich die Anzeige nicht verstehe. Wollen die mir allen Ernstes sagen, heute sind da 158 Fahrradfahrer vorbeigekommen. Am 12. April und 2025 waren es insgesamt 537. Haben die gestern erst aufgestellt? Oder was? Wahrscheinlich, ne? Oder was sagen, ja. Das ist überhaupt gemacht, damit eine halbe Million ist schon. Ja. Super Nummer. Das, habt ihr schon gemerkt, wie das in euch, also ich sehe jetzt auch gerade hier, schreibt jemand, der Alec Wiss schreibt, steht auch in meiner Heimatstadt. Okay. Habt ihr schon gemerkt, oder Chris, hast du schon gemerkt, dass es deine Akzeptanz fürs Radfahren gesteigert hat? Oder dass du Radverkehr jetzt besser siehst? Bisher habe ich gedacht, Radfahrer gibt es doch gar nicht mehr. Die sind alle KI generiert und jetzt sehe ich, die existieren wirklich. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag von der Cannabis-Geschichte. Nachdem sich der erst nachträglich informierte Vorsitzende bei der Polizei beschwert hatte, bot diese den Angaben zufolge noch an, die einkassierten Pflanzenreste zurückzugeben. Wie nett, oder? Die waren natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Wahnsinn. Der Verlust beziffert sich übrigens auf 270.000. Schon krass, ne? Wie viele? Wahnsinn, die, ich meine, aber da muss man doch fragen, die wissen doch, also ein Polizist, der noch nicht von Cannabis Social Clubs gehört hat? Oder ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Dass man wenigstens mal einen Anruf macht. Hier Leute, sag mal, wir haben hier gerade so eine Pflanzenfeld gefunden. Ist euch was bekannt? Nee, das war noch schlimmer. Warte mal, da stand noch, dass der, da war noch der Hausbesitzer, warte mal. Und der ist immer hinter der Polizei hergelaufen und hat gesagt, nee, hier ist doch, die haben doch eine Erlaubnis und so. Ehrlich, nach Schilderung des Anwalts seien allerdings zumindest die im Einsatz beteiligten Polizisten zum Vermieter des Gebäudes darüber informiert gewesen, dass die Plantage in der Halle illegal bewirtschaftet werde. Der Vermieter war vor Ort und hat mehrfach darauf hingewiesen, dass der Mieter ein eingetragener Verein mit einer entsprechenden Genehmigung sei. Also die haben einfach irgendwie blind gewütet, muss man ehrlich sagen. Und dann sollen sie das hoffentlich auch den Schaden bezahlen müssen am Ende. Ne? Naja. Das ist auch von mir aus England. Da kommen, gehen jetzt, glaube ich, die beiden letzten Hochöfen für Stahlkocher aus der Produktion. Wir versuchen das noch zu retten, was ich verstanden habe. Aber bei uns ist es so ähnlich mit ThyssenKrupp und so weiter. Die sind alle ganz schön am Ende. Die britische Regierung ist das ja. Rettet die letzten Hochöfen, aber ja, vorerst halt eben vielleicht nur vorübergehend. Haben die das jetzt mal gemacht, damit sie noch hochwertigen Stahl haben im Lande oder so, den nicht eben nur zukaufen müssen. Ja, das Feuer darf nicht ausgehen und so weiter. Also Stahlgeschäft auch bei uns total schwierig und das hat auf jeden Fall auch mit dem grünen Strom zu tun, den sie dafür benutzen wollen oder müssen dann demnächst. Ja, diese Umstrukturierung, das hakt. Und ja, interessanter fand ich eigentlich auch die Geschichte von Thyssen beziehungsweise Salzgitter, die, ja, die stehen alle eben so ein bisschen am Scheideweg, hat man den Eindruck. Ja, ganz intensiv habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber in England haben sie scheinbar ähnliche Probleme jedenfalls. Ja. Haben sich immer dann gestreckt, das zu regeln. Das wird bei uns wahrscheinlich eher nicht passieren, auch ne, was in Duisburg dann wieder läuft. Ja, in China hatten sie ja auch noch gemeint, ne, dass die Chinesen da irgendwie alles, denen alles gehört, was auch eine super Idee ist. Und der ganze Stahl kommt da wohl auch her. Ja. Genau. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der Kakao ist auch. Es gab eine schlechte Kakaoernte. Ja, das war letztes Jahr, glaube ich, auch schon, ne? Ja, genau. War letztes Jahr schon eine eher schlechte Ernte. Und deswegen sind die Preise so angezogen. Bei uns merkt man es ja nicht, dass dann der Kakao weg ist oder so, sondern bei uns steigen nur die Preise. Aber immerhin. Ja, und das wirkt sich jetzt hier auf den Schokohasen aus. Angeblich Nachfrage nach Schoko-Osterhasen sank dementsprechend. Wir rechnen damit. Insgesamt wurden rund 228 Millionen Schokohasen produziert. Damit 5% weniger als im Vorjahr. Ja, also man rechnet mit etwas geringerem Absatz. Man hat eben auch nicht mehr so viel Kakao am Start. Ja, vielleicht ein gutes Geschäft oder so, aber es soll bitte nicht als Tipp verstanden werden. Ja, in Italien, in Rom, im Kolosseum, da sind ja jeden Tag Tausende und Abertausende von Besuchern. Und da haben sich ein paar findige, ja, ich will nicht nur sagen Mafiosi, oder so ein paar findige Leute irgendwie zusammengetan und beim Ticketverkauf ein bisschen getrickst, haben irgendwie die billigen Tickets rausgezogen, die dann irgendwie mit bestimmten Attraktionen irgendwie verbunden und dann eben als teurere Tickets wieder verkauft, womit dann im Prinzip niemand mehr für kleines Geld da reinkommen konnte und sich das angucken konnte. Und die haben sie jetzt aber gefunden, aufgedeckt und der Bestrafung zugeführt, sag ich mal. Tja, das hat es noch nie gegeben, ne? Dass in diesem Kolosseum da irgendwie irgendwas unrechtmäßig passiert. Das schlechte Wettkämpfe irgendwie stattfinden. Also ich glaube, habe ich ein Ticket am Eingang gelöst und bin reingegangen. Und es war auch nicht so teuer, also nicht teurer, als ich es erwartet hätte. Sie haben nicht alle Tickets rausgezogen von den billigen, sondern nur so einen großen Teil, so 70-80%. Ich glaube, das ist vor allem, wenn du über Reiseveranstalter den Kram dazu buchst und nicht, wenn du da einfach hingehst, was du auch machen kannst. Und dann ja, gibt es einfach nur Kassenhäuschen und du kaufst ja ein Ticket. Ja. Aber die haben das geändert, ich weiß nicht. Ja, nö, kann ich mir vorstellen, dass die Leute kaufen das ja bei ihren Veranstaltern, bei den Reiseveranstaltern ja auch, ne? Dann nehmen sie dann die Tagestour zum Kolosseum und dann nochmal hinterher essen für 75,50 Euro oder so. Und im Endeffekt jetzt aber nur einen Zehner vielleicht für den Eintritt bezahlen müssen oder sowas. Ja, so zocken die Leute eben ab, aber ja, nichts Neues in Italien. Sag ich mal. Mehr Liebe in der Politik. Ja, zum großen Abschluss. Also sie haben auch wieder den Aufruf zum politischen Lieben bei der Repubblica wieder mit dabei. Dieses Mal von Alesa Fetzer. Möchte ich echt gerne mal sehen, wenn da so jemand einen von der AfD liebt oder so. Das möchte ich gerne mal erleben. Ja, die verbieten wir doch, damit wir mehr Liebe haben, oder nicht? Ach, so ist das gemeint. Mhm. Der Vortrag zeigt anhand konkreter Konzepte, Projekte und Praxis, wie ein liebevolles und wohlwollendes Miteinander politisch gestaltet werden kann. Er regt dabei an, zu hinterfragen, wie wir zukünftig miteinander leben wollen. Lass das mal klären hier und dann durchsetzen. Vorgestellt werden Konzepte der Politikgestaltung wie Beteiligungsformate, Bildungsinitiativen, rechtliche Kniffe und Prinzipien für Bürokrat-SternchenInnen. Weil ohne Bürokratie gibt es keine Liebe und nur die Bürokratie ist Liebe. Alle vorgestellten Ansätze führen Lebewesen zusammen, anstatt sie weiter voneinander zu entfernen. Ist doch gut, würde ich sagen. Ist das nicht gegen den Kuppelungsparagrafen? Sie tragen damit auch zu einer starken demokratischen Gesellschaft bei, die sich miteinander auseinandersetzt, gegenseitig unterstützt und für eine gute Zukunft für alle eintritt, ob die wollen oder nicht. Steht da zwar nicht. Für eine gute Zukunft. Eine gute Zukunft, oh Mann. Die Liebe wurde lange Zeit in der Romantik und Familie versteckt. Wir holen sie aus diesem Versteck und geben ihr eine Bühne, die sie verdient. Gemeinsam erinnern wir uns an liebevolle Praktiken, die uns politisch und gesellschaftlich weiterbringen, um sie anschließend gemeinsam einfordern zu können. Wer hat denn Anstand, Respekt, Rücksichtnahme, all den Scheiß auf den Müllhaufen der Geschichte geschmissen? Wir bringen und uns euch zu einer beschissenen, verrohten Gesellschaft gemacht. Liebe, Liebe, Liebelei. Politische Entscheidungen können auf der Praxis des liebevollen und wohlwollenden Umgangs miteinander beruhen. Dafür gibt es Konzepte, Vorbilder, Praxis. Die Vorbilder sind bestimmt irgendwelche Leute mit Kopftuch wieder und so. Jonestown, Guyana. Bestimmt auch Wissenschaft, oder? Wie die Liebe dann da wirkt und so. Was fehlt? Der Wille. Der Wille fehlt. Schauen wir uns also die Argumente an. Die Leute sind einfach nicht willig zur Liebe. Ja eben, das ist normalerweise bei der Liebe nicht der Fall. Wenn der Wille da ist, dann geht es. Man sollte einfach aufhören, die zu fragen, ob sie willig sind. Schauen wir uns die Argumente an, um anschließend in die Forderung zu gehen. Jo. Wir fordern Liebe. Euch fehlt der Wille. Wir fordern Liebe. Willig oder billig, das ist hier die Frage. Ist das praktisch, was die machen, ist politisches Inceltum? Sie haben nicht genug Liebe und fordern die jetzt. Die anderen müssen die ihnen geben. Meinen sie haben einen Anspruch darauf. Glauben sie hätten einen Anspruch drauf, ja. Widerlich, ne? Gemeinwohl, Demokratie, Emotionen, Zukunft und Utopie. Schlagworte, die ich so nie wieder zusammensehen möchte. Aber du wirst sie wieder sehen, auch im nächsten Jahr. Leider. Ach ja, Republika bleibt sich treu. Ich glaube, das halte ich dies Jahr nicht aus. Ja. Ich glaube, wäre besser, wenn wir den Laden zumachen, einfach bevor die Republika ist. Also das wäre einfach so. Oder wir schreiben unsere Sonderstreams einfach mit KI. Das ist eine gute Idee. Wir können auch unsere Stimmen dann und so. Ich warte schau mal die Brotnik. Ich warte eigentlich drauf, dass die Republika ein bisschen abkackt von der Veranstaltung. Ich meine, wen interessiert denn das noch? Es ist doch egal, wen das interessiert. Wir bezahlen es weiter. Solange die Redaktionen die Tickets bezahlen, Mama. Ja, wenn sie das tun. Es kann ja sein, dass das immer aufhört. Ja, und öffentliche Förderung gab es da bisher auch immer. Ich kann ja noch meinen Partner-Tab rein. Komm mit so komischen Ideen zurück. So, bleib mal lieber weg da von der Republika. So, vielleicht. Meistens sind doch da wieder alle möglichen Leute hier dabei. Telekom, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutsche Bundesbank, Arte, ARD, Amadea und Hohe Stiftung. Warum nicht einfach schöne Berlin. Sachen sagen, als diese ganzen hässlichen Worte, Impact, die du sagst. Berlin zum Beispiel. Aber der Lüneberger Herold ist nicht dabei oder so, ne? Von Journalisten treffen ja eigentlich, ne? Wenn da mal normale Leute hinfahren. Aber für die ist das wahrscheinlich zu teuer. Da kannst du nur hinfahren, wenn du für den DGB arbeitest oder so. Böll-Stiftung. Geben wir auch noch Geld dafür. ZDF. Ja. Ach, Kinder. Jo, 10 Uhr Feierabend. Akato-Stiftung. Oh, yes. Die ganzen Guildsäcke, ey. Wer hätte es gedacht? Geht in den Wald. Das war jetzt gar nicht der Christ, das war KI. ja. Können wir machen. Lest. Man wäre mir genug Trainingsmaterial, ne? Wenn wir KI sagen, hier, trainier mal mit den 500 Folgen oder so. Dann machst du mal eine Folge Sonderstream draus oder so. Ja, wer weiß, vielleicht geht er da dahin. Bestimmt dauert ein bisschen. Die Rechenprozesse nehme ich an. Da habt ihr es. Wenn die Menschheit schon lange untergegangen ist, wird die KI Weltraumaffen-Streams produzieren. Die KI liest heute Nacht Knicklicht und Miete pro Kopf oder geht auf thesafespace.net oder schaut sich Videos auf Mama Magazin an, weil das so gut ist. Mhm. Coole Idee von der KI. Und für ich die kleinen Bananen wird das träumen wahrscheinlich. Ich schaue mir jetzt nochmal den Live-Auftritt von Marina Diamandis beim Coachella an. Mit ihrer neuen Auskopplung Cantissimo. Okay. Kann ich. Das ist so gut, ja. Ja, die Studio-Version ist mir ein bisschen zu elektronisch, aber auch diese Coachella-Version ist mit einer coolen Band und die macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Bin sehr gespannt auf das Album im Juni und ich hoffe, ich kriege eine Karte, wenn irgendwann mal was in den Verkauf kommt. Dazu mal einen Link reinschicken, vielleicht. Und ich habe ein Angebot bekommen, in einem Podcast aufzutreten. Und das wahnsinnig originelle Thema, also das meine ich nicht böse, aber ist Gamergate. Wie schon gesagt, das bin ich jetzt inzwischen gewöhnt, das kann ich, glaube ich, das machen. Ja, es bleibt ja immer noch aktuell. Also. Ja, ihr müsst Bastian Schaufler, zweiteres. Man müsste so eine Kurzzusammenfassung schaffen, so in 6 Sätzen oder so. Gamergate komplett erklären. Das geht, glaube ich, nicht. Und Hinkelstein, das ist wie das Elektra Heart Album. Die Frau hat Charaktere, das siehst du schon an ihrem Outfit. Das ist wieder der Borderline-Narzissmus-Charakter, der das Lied singt. Das passt schon. Ja, Wald, Kultur, Marxismus. Ja, und Freiheit zerschmettern. Nee, nicht die Freiheit zerschmettern. Nee, den Kulturmarxismus, Entschuldigung. Nicht, genau. Dass es missverstanden wird. Und ja, auf einmal. Das schadet und fördern, was er dient. Okay, das wird nicht sauber. Egal. Es gibt schon ein Lied über Ostmullen, sagt der scheiß der Hund drauf. Ich bin KI generiert, ja. Habe ich schon gesagt, dass die Brandmauer eine Ostmauer ist, eine neue Ostmauer, Ost-West-Mauer? Weil antifaschistischer Schutzwall. Ja, genau. Ach ja, genau, so hattest du es ja genannt. Ja. Dann haben wir ja, ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber Brandmaueropfer halt, ne? Ja. Oh, Feuer. Ja.